Die geheime Mission des Kardinals von Rafik Shami, gelesen von Udo Schenk und Jürgen Tarrach. Glaube versetzt selten Berge, Aberglaube immer ganze Völker. Resümee meiner bisherigen Beobachtungen. Der Bergheilige. Der Regen klopfte mal schüchtern, mal aufdringlich gegen die Fensterscheiben. Kommissar Barudi schaute, wenn die Tropfen heftig trommelten, kurz von seiner Arbeit auf. Er saß in seiner Küche. Auf dem Küchentisch lagen neben dem Laptop, der nur am Wochenende hier war, Papier, Schere, Filzstifte und eine Tube mit Klebstoff. Ein Mistwetter, flüsterte er und war dankbar, in seiner warmen Wohnung zu sein. Bis auf das Geschmetter des Nachbarn über ihm, der fürchterlich falsch sang, das aber mit Leidenschaft, war die Atmosphäre sehr beschaulich. Wie bestellt, dachte Barudi. Sobald er im Februar in Rente gehen würde, wollte er in eine andere Wohnung umziehen. Diese hier war billig. Die Wände filterten nur Gerüche, nicht aber Geräusche. Kommissar Barudi war Mitte 60. Seine kräftige Gestalt und sein glattes, wenn auch ernstes Gesicht ließen ihn jedoch jünger erscheinen. Er war mittelgroß und neigte zur Fülle. Sein graues Haar war schütter. Die Kurzsichtigkeit zwang ihn, da er keine Kontaktlinsen vertrug, eine immer dickere Brille zu tragen, bis seine Augen wie zwei Erbsen wirkten, die in einen Glasstrudel geraten waren. Er hatte gerade seinen Spezialkalender zusammengeklebt. November und Dezember des aktuellen Jahres 2010 und die Monate Januar und Februar des kommenden Jahres. Darüber hatte er in großer bunter Schrift geschrieben: Die Tage vor der Befreiung. 13 Tage im November waren bereits durchgestrichen und über dem Februar stand in gelb leuchtender Schrift: Ich bin frei. Er nahm einen Schluck von seinem nach Kardamom duftenden Mokka und hängte den Kalender an die Wand neben dem Esstisch. Ein Kugelschreiber baumelte an einem Faden vom Nagel über dem Kalender. In diesem Moment fiel Barudi auf, dass er zwar den gestrigen Tag, einen Samstag, ausgestrichen hatte, nicht aber den Sonntag, und so nahm er den Kugelschreiber und schrieb ein großes X in das entsprechende Feld. Vom heutigen Sonntag, dem 14. November, bis zum 1. Februar 2011 sind es genau 79 Tage. Das macht immerhin, flüsterte er und tippte einige Zahlen in den Rechner seines Laptops. 79 mal 24 mal 60 mal 60 gleich 6.825.600 Sekunden. Er pfiff durch die Zähne. Fast 7 Millionen Herzschläge bis zur Rente. Nachdem er den Tisch freigeräumt hatte, bestellte Barudi bei einem Imbiss Köfte mit Reis und Salat und wunderte sich, wie schnell der durchnässte Bote da war. »Haben Sie einen fliegenden Teppich?«, fragte er und gab dem Mann aus Mitleid reichlich Trinkgeld. »Danke, mein Herr. Nein, keinen Teppich, sondern ein gutes Mofa.« Der Salat war ein wenig welk, dafür war das Essen kochend heiß. Es schmeckte ihm, und er beschloss, ein Glas trockenen Rotwein dazu zu trinken. Er schenkte sich den Rest aus der Rotweinflasche ein, warf die leere Flasche in den Mülleimer, füllte eine kleine Schale mit gesalzenen Pistazien, stellte alles auf ein kleines Tablett und trug es ins Wohnzimmer. Dort setzte er sich auf das Sofa gegenüber dem Fernseher. Er seppte eine Weile von Kanal zu Kanal. Plötzlich hielt er inne und seppte wieder zurück, denn erst in letzter Sekunde hatte er den eingeblendeten Titel der Sendung bemerkt: Heilung des Unheilbaren. Es war eine der wenigen seriösen Talkshows, die er ab und zu sah. Er mochte den Moderator, ein bekannter, schon älterer Journalist, zu dem die Experten gerne kamen, weil er sie ernst nahm und sich exzellent vorbereitete. Nur einmal im Monat wurde seine Sendung Unter der Lupe im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt. Barudi hatte Glück. Die Sendung hatte gerade erst angefangen. Es ging um den berühmten Bergheiligen und seine Erfolge. Durch Handauflegen heilte dieser nicht nur gewöhnliche Krankheiten, es hieß, er helfe mit einer magischen Flüssigkeit sogar Krebskranken. Der Moderator hatte zwei Patienten und zwei berühmte Medizinprofessoren eingeladen. Sie hatten die Patienten lange erfolglos behandelt, bevor diese in ihrer großen Verzweiflung den Bergheiligen im Norden des Landes aufsuchten. »Wir haben heute einen jungen Mann eingeladen, der nach einem Autounfall querschnittsgelähmt war, und eine Frau, die einen schweren Krebs hatte. Was für eine Flüssigkeit kann das sein, die solche Gesundheitsschäden heilt, bei denen die moderne Medizin scheitert?« fragte der Moderator und gab selbst die Antwort. »Der Bergheilige residiert in einer uralten Kirche in der kleinen Stadt Derkas, südwestlich von Aleppo. Hinter dem Altar liegt eine Felsenhöhle, die einst den heiligen Paulus beherbergte. Damals lag sie in einem dichten Wald. Paulus war auf einer seiner Reisen von Räubern überfallen und schwer verletzt worden. Mit letzter Kraft konnte er sich in die Höhle retten. Wasser floss dort aus einem Spalt und heilte, so will es die Legende, seine Wunden. Und es heilte Tausende von Kranken. Später hat man um die Höhle eine Kirche errichtet, die aber von Barbaren zerstört wurde. Die Anhänger des Bergheiligen haben die Kirche vor 10 Jahren wieder aufgebaut und jetzt ist die Quelle wieder zugänglich. Das Erstaunliche dabei ist jedoch, meine Damen und Herren, der Bergheilige ist Muslim. Viele konservative Muslime mögen ihn nicht, aber auch sie schicken ihre kranken Angehörigen, wenn auch oft heimlich, zu ihm, erzählte der Moderator. Ein Lächeln umspielte seine klugen Augen. Der junge Mann war nicht sonderlich gesprächig und konnte seine Freude über die Heilung nur stotternd zum Ausdruck bringen. Er ging ohne jede Hilfe durch das Studio und war fest davon überzeugt, dass der Bergheilige über göttliche Kraft verfüge. Schwarz-Weiß-Fotografien, die in die Kamera gehalten wurden, zeigten den Unfall, den Patienten im Krankenhaus und im Rollstuhl. Dann ein Farbfoto nach der Begegnung mit dem Bergheiligen. Er spielte wieder Fußball. Der berühmte Orthopäde, der den jungen Mann behandelte, bestätigte diese wundersame Entwicklung. Die Patientin neben ihm, eine 40-jährige attraktive Frau, hatte an Darmkrebs gelitten. Nach Operation und Chemotherapie war eine geringfügige Besserung eingetreten, dann aber streute der Tumor. Ihr Arzt, der neben ihr saß, bestätigte die damals hoffnungslose Diagnose und lobte die Tapferkeit seiner Patientin. Er sagte offen, dass er lange gezögert habe, die Einladung zu dieser Sendung anzunehmen, da die Heilung, die ihn natürlich sehr freue, die Schulmedizin in Frage stelle. Sie sei im Frühjahr dieses Jahres durch eine Freundin auf den Bergheiligen aufmerksam gemacht worden, erzählte die Frau. »Was hatte ich zu befürchten? Ich hatte nichts mehr zu verlieren«, sagte sie und berichtete, wie sie dem Bergheiligen begegnet war und wie er mit ihr lange über ihren Willen zum Leben und über ihre Zukunftspläne gesprochen hatte. »Ich gebe dir Liebe und Kraft, und du wirst den Krebs besiegen«, habe er zu ihr gesagt und sie umarmt. Er habe sie mit seinen feinen Händen am Kopf, Rücken und Bauch gestreichelt und in einer fremden Sprache ein Gebet gesungen. In 3 aufeinanderfolgenden Wochen hatte sie mehrere Begegnungen mit dem Heiligen gehabt. In dieser Zeit musste sie regelmäßig fasten und durfte nur bei ihm in der Höhle einen kräftigen Schluck von seinem Elixier nehmen. Humorvoll erzählte die Frau, wie sie an den Kebab-, Shawarma- und Falafel-Imbissständen vorbeigegangen war und den Duft gierig in sich aufgesogen hatte und wie die Lust nach deftigen Gerichten und der Hunger sie gequält hatten. »Wenn mein Magen schon nichts bekommt, so sollen wenigstens meine Nase und meine Lunge den Duft genießen«, sagte die Frau. Das Publikum im Fernsehstudio lachte, Barudi auch. In der 4. Woche war sie geheilt. Der Professor bestätigte die Aussagen der Frau. Sie sei von ihm und 3 Kollegen, alle bekannte Krebsexperten, zweimal gründlich untersucht worden. Es habe sich kein Tumor mehr gefunden. Und ich konnte mit meinem Mann und meinen drei Kindern wieder unbeschwert lachen, erzählte die Frau und begann leise zu weinen. Ihr Nachbar, der geheilte junge Mann, strich ihr liebevoll über die Schulter. Baduli begann ebenfalls zu weinen. Vielleicht war es dem Wein geschuldet, vielleicht seiner Einsamkeit. »Du hättest auf mich hören sollen«, sagte er mit heiserer Stimme. Basma, seine geliebte Frau, war jung an Darmkrebs erkrankt. Als die Ärzte sie aufgaben, schlug Baroudi ihr vor, zu einem berühmten Heiler im Libanon zu gehen. Es war 16 Jahre her. Damals war der Bergheilige noch nicht bekannt. Sie hatte abgelehnt. »Lieber möchte ich in meinem Bett sterben als bei einem Scharlatan. Gib mir deine Hand. Sie ist mir die größte Hilfe«, hatte sie gesagt. Baroudi schaltete das Fernsehgerät aus. »Basma«, flüsterte er sehnsüchtig. Das Geschenk. Damaskus, 15. November 2010. Bereits in der Morgendämmerung sandte der Montag seine unfreundliche Botschaft. Kaltes, regnerisches Wetter. Der Wind schlug die eiskalten Regentropfen in die Gesichter der Passanten und raubte ihnen die letzte Spur guter Laune. Der Sommer hatte sich bis Ende September gedehnt. Jetzt hatte der Herbst in Damaskus Einzug gehalten. Als hätte er große Achtung vor der uralten Stadt, hatte er seit 4 Wochen vor ihren Toren gekauert und auf seine Gelegenheit gewartet. Nun fegte der November durch die Stadt und eroberte sie im Handumdrehen. Er zwang die Bäume, ihr grünes Sommerkleid abzulegen und die Blätter fallen zu lassen. In der Ferne donnerte es laut. Der Donner erschütterte die Luft und die Häuser, die wie ihre Bewohner zu zittern schienen. Damaskus war nicht für den Winter gebaut. Vor der italienischen Botschaft in der Atta al-Jubi-Straße, an der Ecke zur Mansur-Straße, hielt kurz vor 7 Uhr morgens ein Apetransporter. Der Fahrer trat, aus welchen Gründen auch immer, 2-mal aufs Gaspedal, um dann scharf zu bremsen. Das Motorengeheul hallte von den kahlen Mauern wider. Dann schaltete der Mann den Motor aus, wartete eine Weile, und als ihm schien, dass der Regen nun etwas nachließ, stieg er aus. Er warf einen Blick auf die Ladefläche und auf den Zettel in seiner Hand, musterte die Gebäude auf beiden Seiten und ging, als er die italienische Fahne erkannte, leise vor sich hin fluchend auf die Tür der Botschaft zu. Ein Polizist eilte aus seinem Wachhäuschen und fing den etwa 50-jährigen untersetzten Mann ab, bevor dieser die Tür erreichte. »Ich habe ein Fass für den Herrn Francisco Lungu.« Den Namen las der Mann von einem Zettel ab, aber der Wächter verstand, wer gemeint war. »Francesco Longo, der Botschafter der Republik Italien.« Er musterte den Fremden und das vorsintflutliche rote Lastendreirad, das einst die italienische Firma Piaggio produziert und das in Syrien so viele Veränderungen und bunte Reparaturen durchgemacht hatte, dass die Italiener bestimmt nichts dagegen hätten, das Endprodukt als »Made in Syria« zu bezeichnen. Der Blick des Wächters fiel auf das Schild über der Fahrerkabine. »Der Neider soll erblinden«, stand darauf, und er konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Jedes dieser rostigen Fahrzeuge erzeugte mehr Gestank und Höllenlärm als 10 Limousinen. Aber es war beliebt, weil es wendig war und mit einem gewissen Tempo durch die engen Gassen fahren konnte. Und vor allem war es billig und robust. Mehrere tausend Transporteure verdankten der Ape ihr Brot und versahen sie mit Sprüchen, vor allem gegen Neider. Sie schmückten sie liebevoll mit Spiegeln, Kanarienvögeln aus Kunststoff und bunten Girlanden aus Draht und Blech. »Ein Fass? Zu dieser frühen Stunde?« fragte der Wächter fast empört und zeigte auf seine Armbanduhr. Es war 7:15 und ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er ungläubig fort. »Und was für ein Fass soll seine Exzellenz der Botschafter bekommen? Dabei warf er einen schiefen Blick auf die Ape und erkannte nun die Konturen eines großen Holzfasses unter der grauen Regenplane, die über die Ladefläche gespannt war. »Ich weiß es nicht. Es riecht nach Olivenöl. Aber es ist viel schwerer als Öl. Viel, viel schwerer«, betonte der Mann überzeugend, wie einer, der sein Leben lang nur Lastenträger gewesen war und erst vor 10 Jahren durch das Dreirad zum Transporteur geworden war. »Olivenöl?«, fragte der Wächter ungläubig. Sein Staunen legte seine Stirn in Falten. »Ja«, antwortete der Mann ungeduldig. »Dann fahr um das Gebäude herum zum Lieferanteneingang«, erwiderte der Uniformierte und wies dem anderen fast gelangweilt mit der Hand den Weg. Dann brachte er sich vor dem Gestank der grauen Wolke, die das Fahrzeug beim Start erzeugte, rasch in Sicherheit. Der Transporteur fuhr geschickt rückwärts in die Einfahrt und hielt dicht vor der Hintertür an. Er stieg aus und sah in den Himmel. »Na, endlich«, sagte er erleichtert und dankbar, dass der Regen eine Pause eingelegt hatte. Er klingelte und begann, die Plane abzunehmen, die an den 4 Ecken mit Haken an der Ladefläche befestigt war. Aus dem Fenster des benachbarten Hauses warf eine Frau einen prüfenden Blick auf den Mann. Neben dem Fass lagen mehrere dicke Bretter und eine Sackkarre. Gerade hatte der Transporteur die Plane zusammengerollt, als ein beleibter Mann mit Glatze und Kochschürze die Tür öffnete und ihn misstrauisch musterte. »Was gibt's?« »Gesegneten Morgen, ein Ölfass für die Botschaft«, erwiderte der Mann, verwundert über die Unhöflichkeit, die an der Botschaft herrschte. Dann begann er, die Bretter nebeneinander zu legen, bis sie eine Rampe von der Ladefläche bis zur Tür bildeten. »Öl? Zu dieser Stunde? Ich bin ja allein.« »Ja und? Alles ist bezahlt und ich brauche keine Hilfe«, sagte der Transporteur. Aus Erfahrung wusste er um die Angst der Empfänger. Erst bringt man ihnen etwas und dann folgt die Rechnung. »Bezahlt von wem?«, fragte der Koch etwas verwundert. »Keine Ahnung. Ein Mann aus dem Norden, ein großzügiger, eleganter Herr mit Mantel, Handschuhen und Schirm, in einem weißen Mercedes Sprinter.« Mit diesen Worten stemmte er sich gegen das Fass und legte es behutsam auf den Bauch. Dann stieg er auf die Rampe und ließ es langsam herunterrollen. Es war nicht ganz leicht, das Fass im Rückwärtsgehen zu bremsen, damit es nicht zu schnell rollte und an der Mauer zerschellte. Der Koch machte keine Anstalten, dem Transporteur zu helfen. »Aus dem Norden? Wie heißt denn der Herr?« »Keine Ahnung. Aber er hatte einen deutlichen Akzent, wie die Leute aus Aleppo. Ich sagte zu ihm, Sie kommen aus Aleppo. Da lachte er und sagte, nein, nicht ganz, aber auch nicht weit davon. Er war bestimmt kein Damaszener. Er war großzügig wie mein Schwager. Der stammt auch aus Aleppo, weißt du? Jedenfalls gab mir dieser Herr doppelt so viel, wie ich verlangte, und half mir, das Fass von seinem Auto auf die Ladefläche meiner Ape zu verfrachten. Ich kenne die Menschen. Ein Damaszener hätte eine Viertelstunde gefeilscht und keinen Finger gerührt. Sie sind Damaszener, oder?« fragte er und lachte hämisch. Der Koch verstand die Stichelei. »Nein, ich komme aus dem Süden, aber ich habe Probleme mit dem Rücken.« »Wohin damit?« fragte der Transporteur, als das Fass nun auf dem Boden lag. »Hierher ins Haus«, sagte der Koch und machte Platz. Er wies auf eine Stelle hinter der großen Tür. »Hier aufstellen. Erst mal sehen, ob wir damit was anfangen können.« Elegant rollte der Transporteur das Fass ins Haus und mit einem geschickten, kraftvollen Handgriff richtete er es auf. »Gut so?« fragte er. Und um den misstrauisch dreinblickenden Mann zu beruhigen, fügte er hinzu, »und wenn das Öl nichts taugen sollte, das Fass ist nagelneu und allein eine Stange Geld wert. Ich weiß Bescheid über Fässer.« »Na, schon gut«, brummelte der Koch und schloss die Tür hinter dem redseligen Mann. Er hörte ihn noch pfeifen, bevor dieser seine Ape startete und davonfuhr. An 4 Stellen war der runde Deckel auf dem Fass festgeschraubt. Der Koch löste die Schrauben und nahm den Deckel ab. Er lehnte ihn neben dem Fass an die Wand. Ein Sack aus festem, schwarzem Kunststoff kam zum Vorschein. dessen Ende mit einer blauen Schnur sorgfältig verschnürt war. Als er die Schnur mit einer Schere durchschnitt, entdeckte er einen zweiten Sack, dessen offenes Ende ebenfalls zugebunden war. Offenbar hatte man zwei Säcke genommen, um ganz sicher zu gehen, dass kein Öl austrat. Der innere Sack war mit einem dünnen Ölfilm bedeckt. Als der Koch etwas Rundes unter den Fingern spürte, tastete er die Stelle ab. Etwas Hartes bewegte sich im Öl hin und her. Er dachte an eingelegten Kohl und wusste, der Botschafter würde die Augen verdrehen. Er mochte Kohlgerichte genauso wenig wie der Koch. Dann schnitt er den zweiten Knoten durch. Sein entsetzter Schrei gellte bis zum zweiten Stock hinauf, wo die Sekretärin gerade ihren ersten Schluck Espresso nehmen wollte. In dieser Sekunde zerriss ein Sonnenstrahl den grauen Schleier über Damaskus. Ein Kardinal in Olivenöl. Gegen 8 Uhr erfuhr der italienische Botschafter Francesco Longo durch seinen Sekretär von der gelieferten Leiche. Er war auf einem Höflichkeitsbesuch in Beirut. »Was für eine Leiche?« fragte der Botschafter erschrocken. »Die Leiche von Kardinal Angelo Cornaro«, antwortete der Sekretär mit brüchiger Stimme am Telefon. »Sind Sie sicher? Das ist ja eine Katastrophe«, rief Longo immer noch hoffend, dass sich der Sekretär irrte. »Ja, Exzellenz, er ist es. Ich habe die Leiche gesehen, kein Zweifel, er ist es.« Der Botschafter ließ sich in einen Sessel neben dem Bett fallen. Sein Blick wanderte ziellos im Zimmer umher. Ein düster, verhangener Himmel schaute durch das große Fenster herein. Eigentlich hatte Francesco Longo im Schwimmbad ein paar Runden drehen und danach prächtig frühstücken wollen. Das luxuriöse Hotel Radisson Blu Martinez war seine feste Adresse in Beirut. Das Zimmer bot einen weiten Blick über die Dächer der Stadt, aber dafür hatte der Botschafter jetzt kein Auge. Er schüttelte bedauernd und traurig den Kopf. Der Besuch dieses Kardinals hatte von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden. Schon bei der Ankunft hatten ihm fanatische islamistische Terroristen aufgelauert. Wie er vom vatikanischen Botschafter erfahren hatte, wollte die Gruppe, die sich Saladins Brigaden nannte, eine Abspaltung der Kaida, den Kardinal nicht ermorden, sondern entführen und mit ihm die Freilassung ihrer gefangenen Kameraden erpressen. Die Entführung schlug fehl, weil der syrische Geheimdienst die Gruppe längst unterwandert hatte und seine beste Antiterrortruppe zum Flughafen schickte. Die ganze Aktion sollte nach dem Wunsch des Geheimdienstes nicht publik werden, da dies die Terroristen aufwerten und Nachahmer auf den Plan rufen könnte. Nicht einmal die Kriminalpolizei erfuhr etwas davon. »Das ist unsere Angelegenheit«, soll der Geheimdienstchef den Gesandten des Vatikans angeherrscht haben. Der Kardinal war von all dem wenig beeindruckt. Als der erste Schuss fiel, der zum Glück in der Wagentür stecken blieb, gab der Chauffeur der Botschaft Gas und raste davon. Die Agenten des Geheimdienstes erschossen 3 der Attentäter. 2 weitere seien entkommen, hieß es in einem vertraulichen Bericht an die Vatikanische Botschaft. Auch er, der italienische Botschafter, sollte niemandem davon berichten, bat der vatikanische Kollege. Die beiden hatten lange gerätselt. War das eine verschlüsselte Botschaft? Und wenn ja, von wem? Von den Islamisten? Warum? Vom syrischen Geheimdienst? Und wenn ja, konnte der Geheimdienst eine solche Aktion ohne Genehmigung des Präsidenten durchführen? Den Kardinal selbst schien die ganze Sache am allerwenigsten zu interessieren. »Erstens hält der Heilige Geist seine schützende Hand über mich und meine Mission, und zweitens wird das gastliche Syrien schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Hier bin ich sicherer als in Italien«, sagte er und lachte. Kardinal Cornaro war bekannt für seine kritische Haltung gegenüber der italienischen Mafia. Weder Longo noch der Botschafter des Vatikans konnten den sturen Kardinal von seinem Vorhaben abhalten. Der alte Herr war entschlossen, seine Mission durchzuführen. Und nun das. Eine halbe Stunde später rief der Staatsanwalt aus Damaskus an und bat um eine formelle Erlaubnis, die Spuren durch die Kriminalpolizei sichern zu lassen. Er versprach, dass seine Männer ihre Arbeit so unauffällig wie möglich verrichten würden. Die Leiche würde so schnell wie möglich ins Rechtsmedizinische Institut gebracht, um die Todesursache festzustellen. Außerdem sollte die Botschaft nicht länger als nötig blockiert werden. Longo versprach, der Staatsanwalt werde umgehend ein Fax mit der offiziellen Erlaubnis erhalten. Longo rief seinen Sekretär an und diktierte ihm den Text. Die Sache sei streng geheim. Er selber würde sofort nach dem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten aufbrechen. Er wäre gegen 14 Uhr in Damaskus. Man solle das Personal anweisen, zu Hause zu bleiben. Der Sekretär beruhigte den Botschafter, das sei bereits geschehen. Gegen 9 Uhr wurde die italienische Botschaft für Besucher gesperrt. Ein kleines Schild an der Tür verkündete: Wegen eines Wasserrohrbruchs und Reparaturen geschlossen. Der kleine blaue VW T5-Transporter der Spurensicherung stand ein paar Meter entfernt vom hinteren Eingang. Seine Tarnung war perfekt. Sanitär- und Heizungsdienst stand darauf. Ein zweiter Wagen der Mordkommission parkte unauffällig in der nahen Almari-Straße. Auf das typische Absperrband der Kriminalpolizei hatte man absichtlich verzichtet. Ein herbeieilender Journalist wurde von einem Zivilbeamten abgefangen und in den Eingang eines benachbarten Gebäudes gezogen. Der Mann erzählte, er habe am frühen Morgen erfahren, dass irgendein wichtiger Italiener umgebracht worden sei und hoffe auf einen guten Bericht für die staatliche Zeitung Tischrin. Woher er das Gerücht habe, wollte er dem Geheimdienstler nicht verraten. Dieser beschimpfte alle Journalisten als Hurensöhne und Unruhestifter und verlangte, den Journalistenausweis zu sehen. Der Journalist, ein Damaszener, hörte am Akzent, dass der Mann, wie die meisten Geheimdienstler und der Staatspräsident, aus dem Küstengebiet stammte. Er bekam Angst. Der unfreundliche Herr in Zivil gab die Daten des Journalisten über Handy an die Zentrale durch und reichte dem erblassten Mann schließlich den Ausweis zurück. »Lass dich hier nicht mehr blicken«, sagte er zum Abschied, und der Journalist zog unverrichteter Dinge ab. Erst in einigem Abstand verfluchte er den Beamten, dessen Augen ihn an den kalten Totenblick eines Krokodils erinnert hatten. Ihm waren die anderen 5 Geheimdienstler entgangen, die gut getarnt entlang der Straße darauf achteten, dass kein Neugieriger der italienischen Botschaft zu nahe kam. Erst gegen Mittag sollte der Journalist einen Anruf von seinem Informanten Hamid bekommen, der ihm knapp mitteilte, er solle die Finger von diesem Fall lassen, sonst würde es für ihn lebensgefährlich. Der Journalist lachte zynisch. »Meine Finger? Ha! Ich habe die Botschaft nicht einmal erreicht!« Er würde nie erfahren, dass dieser Geheimdienstler, der ihn so barsch zurückgewiesen hatte, sein Schutzengel gewesen war. Er war zwar mit allen schmutzigen Wassern der Geheimdienste gewaschen, aber er hatte dem Journalisten unfreiwillig das Leben gerettet. Denn der Geheimdienst war entschlossen, jeden Journalisten zu erledigen, der auch nur ein Wort über den Fall in der italienischen Botschaft zu schreiben wagte. Die Zensoren lasen an jenem Abend die Ausgaben der Zeitungen so genau wie nie. Die Anweisung des Innenministers war deutlich gewesen. Bei seiner Ankunft in der italienischen Botschaft im Laufe des Vormittags erklärte Kommissar Barudi dem Sekretär, einem jungen italienischen Diplomaten, dem Koch, dem Wächter vor der Tür und dem Wachmann für den Innenbereich höflich, warum eine absolute Nachrichtensperre über die Ermordung des Kardinals verhängt worden war. Die Nachbarschaft würde später sagen, man habe nichts mitbekommen und nicht einmal geahnt, dass in unmittelbarer Nähe eine Leiche aufgetaucht war, die beinahe zu einer Staatskrise zwischen Syrien und Italien geführt hätte. Eben deshalb waren die Syrer darauf bedacht, den Mord so geheim wie möglich zu halten. Sicherheitshalber postierte die Kriminalpolizei nach Absprache mit der Botschaft im Eingangsbereich der Küche einen Beamten hinter der Tür. Er sollte dafür sorgen, dass keiner den Raum betreten oder verlassen konnte. Hauptmann Schukri, der Leiter der Spurensicherung, ein großer athletischer Mann mit einem dichten grauen Schnurrbart, beaufsichtigte die Arbeit seiner Männer, die mitten in dem breiten Gang zwischen Haustür und Küche die Leiche des alten Kardinals, die auf einer Kunststoffplane lag, untersuchten. Die Männer trugen weiße Einwegschutzanzüge mit Kapuzen und Latexhandschuhe. Ein Fotograf machte Detail, Groß- und Totalaufnahmen von der Leiche aus allen möglichen Perspektiven. Noch immer und trotz jahrzehntelanger Erfahrung ging der Anblick mancher Leichen Schukri durch Mark und Bein. Der tote Kardinal sah allerdings aus, als würde er friedlich auf der Plane schlafen. Er war nackt. Das Olivenöl ließ seine Haut glänzen. Sein Körper war wohlproportioniert. Er hatte graues Haar und feine Gesichtszüge. Einer der Männer schätzte sein Alter auf zwischen 65 und 70. Neben der Tür rechts vom Wachmann stand das halbvolle Fass, über dessen oberen Rand wie eine schlaffe schwarze Zunge ein Zipfel des Kunststoffsacks hing. Der Deckel war an die Wand gelehnt. Die Leiche hatte Spuren von Öl hinterlassen, als sie vom Fass auf die ausgebreitete Plane gehievt worden war. Unmittelbar nach ihrer Ankunft hatten die Beamten das Fass und die beiden Plastiksäcke sorgfältig nach Spuren untersucht. Auf dem Fass und dem äußeren Sack fanden sie einige Fingerabdrücke. Hauptmann Schukri und seine Männer machten sich keine allzu großen Hoffnungen. Die Erfahrung lehrte, dass sich Morde, die von erfahrenen Killern verübt wurden, oft nicht oder nur schwer aufklären ließen. Dennoch trieb Schukri seine Männer an, alles sorgfältig zu prüfen und zu notieren. »Eure Arbeit wird dieses Mal von mehr Leuten kontrolliert, als es euch und mir lieb ist.« Dem Toten hatte man die Armbanduhr abgenommen. Seine Haut war an dieser Stelle, wie im Süden üblich, heller. Die Augenlider waren sorgfältig zugenäht. Zwei Schnitte verliefen schräg von beiden Schlüsselbeinen zur Mitte des Körpers hin und trafen sich auf dem Brustbein. Von dort setzte sich ein Schnitt gerade fort bis zum Schambein. Auch dieser Schnitt war perfekt genäht. Ein Y-Schnitt, wie bei einer Obduktion. Das Werk eines Profis, sagte Hauptmann Schukri, als hätte er die Gedanken seiner drei Untergebenen gelesen. Er zog sein Smartphone aus der Tasche und wählte eine Nummer. »Ja, mein Lieber, wie geht's?« »Bei mir das Übliche. Leichen, soweit das Auge reicht.« »Mein Arbeitsplatz ist sicher. Hör zu, ich habe hier einen delikaten Fall. Die Leiche eines prominenten Ausländers.« Er hielt einen Moment inne und lachte. »Nein, nein, nicht Madonna. Nein, auch nicht Gaddafi. Viel wichtiger. Nein, nein, hör doch auf, du Atheist. Gott ist es auch nicht. Etwas tiefer in der Hierarchie. Spaß beiseite. Der Staatsanwalt schickt dir noch heute die notwendigen Unterlagen. Ich habe vor einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Wir nennen unsere Leiche vorerst Maher, ja?« Wieder hörte er einen Moment lang zu. »Warum?« »Darum, weil der Innenminister das so will.« »Ich glaube, es ist der Name seines Schwiegervaters, dem er den Tod wünscht. Also, ich bitte dich, mir schnellstmöglich einen kleinen Bericht einer Obduktion zu geben. Es waren Profis am Werk.« »Nein, ich übertreibe nicht. Wenn du den Schnitt und die zugenähten Augen sehen würdest...« »Du kennst dich besser aus als ich, aber die Naht ist so gut wie ja, wenn sie von einem Herrenschneider ausgeführt worden wäre.« »Wann darf ich deine Auskunft erwarten?« »Was? Und mit Nachtschicht?« »Nein, ich bin kein Sklaventreiber. Das ist der Außenminister. Er setzt den Innenminister unter Druck und dieser meinen Chef bei der Mordkommission und der mich und Kommissar Barudi.« »Nein, er ist noch nicht in Rente. Er vernimmt nebenan gerade den Koch. Nein, keine Ambulanz. Das wäre in diesem Fall zu auffällig. Wir bringen die Leiche in einem getarnten Transporter zu dir.« »Was? Nein, mach dir keine Sorgen. Die Leiche ist sehr frisch und das Olivenöl hat sie geschmeidig gemacht. Nein, noch keine sichtbare Verwesung. Aber wenn du mich noch länger verhörst, werde ich verwesen. Lach ruhig. Aber bitte schick 2 zuverlässige Männer zum Eingang deiner heiligen Burg der Rechtsmedizin. Ja? Was? In einer halben Stunde. Sei so lieb. Danke. Grüß deine Frau von mir. Schukri schaltete sein Smartphone aus und steckte es wieder in die Hosentasche. Der Kardinal muss ins Rechtsmedizinische Institut. Dort werdet ihr erwartet, sagte er zu seinen Männern. Für den Transport packt ihr ihn in einen Leichensack. Das Ölfass nehmt ihr mit aufs Revier. Ich will alles noch einmal in Ruhe prüfen. Sollte auch nur ein Detail nach außen dringen, seid ihr alle 3 entlassen. Er machte eine Pause. Und ich mit euch. Der Fall ist politisch heikel. Die Presse muss warten, bis wir den Mord aufgeklärt haben. Und das wird lange dauern, wenn wir es überhaupt schaffen. Also kein Wort zu niemandem. Haben wir uns verstanden? Setzte er nach. Und dabei fixierte er seinen Mitarbeiter Hamid, einen untersetzten Mann mit feuerroten Haaren. Er war mit mehreren Lokalreportern befreundet. Schukri vermutete, dass er sie mit Nachrichten fütterte und dafür reichlich belohnt wurde. Der Journalist, der von dem Fall erfährt, sagte Schukri suffisant und machte eine Pause, als suche er nach einem ausreichend bedrohlichen Szenario, während Hamid unruhig mit den Fingern knackte, wird seinen Beruf nicht mehr lange ausüben. Die 3 Männer hatten sehr wohl verstanden, dass es sich hier um einen raffinierten, kaltblütigen Mord handelte, womöglich ein Verbrechen der Mafia. Der Fall würde vermutlich politische Folgen haben und die Geheimdienste auf den Plan rufen. Und keiner der 3 Beamten wollte seinen Job verlieren. »Alles klar, Chef«, sagte Issam, ein dürrer Mann mit Glatze. »Aber darf ich noch etwas anmerken?« Und bevor Hauptmann Schukri antworten konnte, fuhr der Mann fort. »Mir scheint, dass hier ein Fehler vorliegt«, sagte er und steckte seinen Kugelschreiber in die Brusttasche seines Hemdes. »Ein Fehler? Was für ein Fehler?« »Der oder die Mörder hätten die Leiche des Kardinals nicht an die italienische, sondern an die vatikanische Botschaft schicken müssen. Also vermute ich, sie sind Muslime und kennen den Unterschied nicht.« Der Hauptmann, der drusischen Minderheit angehörte, verstand nicht gleich. »Aber er ist doch Italiener, oder?« »Ja, sicher.« Die Botschaftsangestellten, allen voran der Koch, haben ihn auch sofort identifiziert und kannten seinen Namen, da er vor seiner Abreise hier in der Botschaft zu einem Festessen eingeladen war. Gewohnt hat er, wie mir der Koch erzählte, in der vatikanischen Botschaft. Ein Kardinal ist in erster Linie ein Bürger des Vatikans, auch wenn er ursprünglich aus Frankreich, Amerika oder wie Papst Benedikt aus Deutschland stammt. Hauptmann Schukri nickte schweigend. Er schätzte Issam sehr, diesen dürren, oft schweigsamen Mann, und er wusste, dass alles, was er sagte, Hand und Fuß hatte. »Nun gut, schaff den Mann unauffällig weg. Ich gebe diese 9 Informationen an Kommissar Baroudi weiter.« »Und noch etwas, Chef«, wandte Issam fast schüchtern ein. »Der Kardinal hatte seinen Ring am falschen Finger.« Issam ging zu der Leiche. Schukri folgte ihm neugierig. »Normalerweise«, erklärte der christliche Beamte, »trägt der Kardinal seinen Ring als Symbol der Treue zur Kirche am rechten Ringfinger. Der Papst verleiht dem gewählten Kardinal in einer Zeremonie den Ring, und dieser trägt ihn sein Leben lang. Auch das Opfer trug ihn so. Schaut euch die blasse Einkerbung am rechten Ringfinger an. Man hat ihm den Ring abgenommen und ihn an den viel zu dünnen linken Ringfinger gesteckt. Dort sitzt er locker, schaut her.« Issam ließ den Ring über den leblosen Finger gleiten. »Und was bedeutet das?« fragte Schukri. »Keine Ahnung«, antwortete Issam und zuckte mit den Schultern. »Nun gut, wir werden sehen«, beendete Schukri die Unterredung. »Hamid«, wandte er sich an den Rothaarigen, »du fährst. Habib fühlt sich heute nicht wohl und ich will nicht, dass ihr 3 bald im Jenseits mit dem Kardinal Karten spielt. »Wird gemacht, Chef«, antwortete Hamid. Habib bedankte sich leise für die Rücksicht. Er war seit 2 Tagen wie abwesend, weil seine Frau ihn verlassen hatte. Ohne Streit, ohne auch nur eine Nachricht zu hinterlassen, war sie mit den beiden Kindern einfach verschwunden und niemand wusste, wohin. Habib war nicht nur in seiner Ehre, sondern auch in seiner Eitelkeit verletzt. Zwar war er ein bekannter Schürzenjäger und Hurenbock, aber er hätte lieber selbst seine Frau verlassen. Im Amt hatten die Neider ihren Augenblick für eine gnadenlose Rache kommen sehen. Die Kollegen verspotteten ihn jetzt lauthals und rücksichtslos. Schukri verstand seinen Freund Kommissar Baroudi. »Wenn ein Schaf ausrutscht, werden viele zu Metzgern«, hatte dieser voller Bitterkeit gesagt. Schukris Blick wanderte zwischen seinen Männern hin und her. Er hatte die besten Experten an seiner Seite, aber alle drei hatten sie einen Knacks. Issam war geizig und trotz Frau und Kindern einsam. Seitdem er einen Mann überfahren hatte, wollte er nie wieder hinter dem Lenkrad sitzen. Er war der Mann für die feinen Beobachtungen. Hamid kam mit seinem Gehalt nicht aus und hatte ständig Schulden. Die Medikamente für seinen kranken Jungen verschlangen Unsummen. Er hatte eine böse Frau und wollte abends lieber noch im Amt bleiben, als nach Hause zu gehen. Da er Chemie studiert hatte, war er der beste Experte, wenn es darum ging, die Wirkung eines Giftes zu verstehen. Habib war der geduldigste und hartnäckigste von allen. Aber nun hatte er, der schöne, stolze Gockel, einen herben Schlag erlitten. Welche Schmach hatte seine Frau in all den Jahren ertragen müssen, in denen alle von Habibs ausschweifendem Leben wussten. Jetzt zahlte sie ihm alles auf einmal zurück. Aber, dachte Schukri und kratzte sich am Ohr, auch er hatte ein Problem und das war vielleicht größer als all die Probleme seiner Mitarbeiter zusammen. Er konnte mit keiner Frau mehr zusammenleben. Affären genoss er, doch sie machten ihn nur noch misstrauischer, noch einsamer. Er war einmal verlobt gewesen, aber Latifa, die immer die Unberührbare spielte, war eine Heuchlerin. Sie hatte ihm nicht mehr als einen Kuss auf die Wange erlaubt. Und dann wurde sie von ihrem Nachbarn, einem jungen Apotheker, schwanger. Schwangerschaft, Verliebtheit und Kamele kann man auf Dauer schlecht verbergen, wie ein altes Sprichwort sagt. Einen Monat vor seiner Hochzeit merkte Schukri, dass Latifas Bauch und ihre Lügen dicker wurden. Sie flüchtete mit dem Apotheker und brachte 5 Monate später ein Mädchen zur Welt. Schukri, Sohn eines bekannten und reichen Damaszener Arztes, hatte damals als Lehrer in der südlichen Stadt Suwaida gearbeitet. Er wollte die benachteiligten Provinzkinder unterstützen. Seine Eltern lebten in Damaskus, aber sie stammten aus einem drusischen Dorf nahe Suwaida. Latifa, eine Grundschullehrerin, war eine ferne Verwandte seiner Mutter. Nun musste er Suwaida verlassen, denn er war zur allgemeinen Zielscheibe des Spotts geworden. In einer Provinzstadt kennt jeder jeden, und die gelangweilten Zungen hatten Blut geleckt. Die Lästermäuler ließen nicht mehr los, bis ihr Opfer verschwand. Schukri kehrte nach Damaskus zurück und bewarb sich bei der Polizei. Aber insgeheim schüttelte er über sich selbst den Kopf. Ja, fand es fast charakterlos, dass er selbst jetzt, 30 Jahre später, immer noch an Latifa hing. Hamid stieg jetzt in den kleinen Bus und fuhr ihn langsam rückwärts bis direkt an die Haustür. Die beiden anderen schoben den toten Kardinal im Leichensack auf einem Brett durch die Hecktür ins Auto, ohne dass irgendein neugieriger Nachbar aus seinem Fenster etwas bemerkte. Für das Fass aber gab es wegen der Kästen mit den Instrumenten, Pulvern und Chemikalien der Spurensicherung keinen Platz mehr. Das würden die Männer später holen. Hauptmann Schukri beobachtete einen Spatzen, der unmittelbar neben dem Auto ängstlich ein paar Brotkrümel pickte. Sein Hunger förderte seine Dreistigkeit, die seine Angst jedoch im Zaum hielt. Als der Motor aufheulte, suchte der Spatz sein Heil wie ein Pfeil in der Ferne. Hauptmann Schukri winkte seinen Männern noch einmal zu und kehrte ins Hausinnere zurück. »Sie bleiben da. Keiner darf den Raum ohne die Genehmigung von Kommissar Barudi betreten oder verlassen«, sagte er zu dem Wachmann. Der Mann war seit 20 Jahren bei der Polizei. »Selbstverständlich, Herr Hauptmann«, erwiderte er und setzte leise sein Gebet für seine Tochter fort, die an diesem Tag eine schwere Prüfung an der Universität hatte. Kurz vor dem Abschied. Kommissar Barudis Tagebuch. Seit Monaten leide ich unter massiven Schlafstörungen. Das laugt mich aus. Immer wieder das gleiche grausame Spiel. Ich schlafe rasch ein, aber nur für kurze Zeit. Danach bin ich lange wach und todmüde. Irgendwann schlafe ich wieder ein und schrecke dann aus einem Albtraum auf. Mein Freund und Hausarzt Omar hat mir gesagt, ich müsse ein Ventil für meine Ängste, Trauer und Wut finden. Und da man niemandem mehr trauen könne, solle ich all meine Gedanken einem Tagebuch anvertrauen. Wenn ich dagegen stur bliebe und alles in mich hineinfräße, könnte ich an einem Magengeschwür, Hirntumor oder Herzinfarkt krepieren. Nicht nur meine Blutwerte, alle Untersuchungen wiesen eindeutig auf einen schlechten Gesundheitszustand hin. Omar ist Facharzt für Psychosomatik. Du musst auf deinen Körper hören. Er kann nur so protestieren. Frei sprechen kannst du heute mit niemandem mehr, auch mit mir nicht. Ich weiß nicht, was ich unter Folter preisgebe. Nein, schreib dir alles von der Seele. Du wirst sehen, es hilft, sagte er und schaute mich über den Rand seiner Brille hinweg an. Als ich ihm sagte, er spinne, lachte er nur und entgegnete, ich solle trotzdem auf ihn hören. Kinder und Spinner sagten oft die Wahrheit, und er kenne mich besser als jeder andere. Da hat er recht. Seit 30 Jahren ist er mein Arzt und Vertrauter. Allerdings muss man 10 Jahre abziehen, die Omar im Knast verbracht hat, weil er in einem Artikel die Korruption im Gesundheitswesen angeprangert hatte. Der Bruder des Gesundheitsministers, ein bekannter brutaler Geheimdienstler, ließ die ganze Redaktion foltern, bis sie den Namen des Autors preisgab. 10 harte Jahre wegen Rufschädigung des Vaterlandes. Omar kann auch heute noch darüber lachen. »Es stimmt«, sagte er. »Die Korruption ist ihr Vaterland.« Ich habe ihm damals beigestanden und über Umwege und Bestechung einige schöne Sachen sowie Geld ins Gefängnis bringen lassen. Er ist ein aufrechter, aber schwieriger Mann, sehr verbittert und misstrauisch. »Schreibst du selbst Tagebuch?«, fragte ich ironisch. »Selbstverständlich, sonst wäre ich längst in der Psychiatrie«, antwortete er mit brüchiger Stimme. Ich schämte mich. Über was und wie soll ich denn jetzt mit 65 schreiben? Das Wie ist mir egal. Du kannst es so kurz, lang, poetisch oder sachlich, ordentlich oder chaotisch halten, wie du willst. Du schreibst ja nicht für die anderen, sondern für dich, um dir Klarheit zu verschaffen. Denk nicht viel nach. Fang einfach an. Schreib deine Seele frei. Hauptsache, du hast ein absolut sicheres Versteck für dein Tagebuch. Er schwieg einen Moment. »Übrigens weiß ich ja, dass du schreiben kannst. Ich habe die Briefe, die du mir ins Gefängnis geschmuggelt hast, aufbewahrt. Einer hängt neben meinem Spiegel, so dass ich ihn jeden Morgen lese. Steh auf«, steht da, »und erhebe deine Stirn. Nichts anderes ärgert unseren Feind mehr.« »Du übertreibst, wie immer«, sagte ich leise. Oma lachte und sagte, »Wer weiß, vielleicht baust du diese Notizen aus, wenn du Rentner bist, und machst daraus einen Roman, statt dich zu langweilen. Dann will ich aber ein Freiexemplar haben, von dir im Knast signiert.« Ich konnte nicht anders, als den Kopf zu schütteln. »Ich glaube, mein Arzt braucht einen Arzt«, sagte ich, und er lachte noch lauter. »Wie dem auch sei, ein sicheres Versteck habe ich. Nicht einmal der Teufel kommt darauf. Dort liegt das Tagebuch neben der Schatulle mit den Goldmünzen, die ich für meine Rente aufbewahre. Omar hat recht. Seit dem Tod meiner geliebten Frau Basma habe ich keinen wirklichen Freund mehr. Ich habe gute Bekannte, gute und schlechte Kollegen. Shukri ist der Beste unter ihnen, aber ein Freund? Nein, das nicht. Ihm und Omar vertraue ich nicht alles an. Was der Geheimdienst nicht auf direktem Weg erfährt, indem er Menschen verführt oder erpresst, spioniert er durch Wanzen aus. Er macht jeden gefügig. Heute fange ich an, am Samstag, den 18. September 2010. Das heutige Datum halte ich fest. Danach werde ich einfach so weiterschreiben. Jeder Tag endet mit einem Stern. So habe ich auch die Briefe an meine geliebte Frau unterschrieben. Sie nannte mich mein Stern. Wissen ist Macht, sagte mein Kollege Shukri gestern, aber mich macht Wissen ohnmächtig. Vor allem, wenn es um die Wahrheitsfindung in diesem Land geht. Wenn ich zurückblicke, so ist mein Leben eine lange Kette von Niederlagen, im privaten wie im Berufsleben. Bevor ich Basma kennenlernte, hatte ich nur Pech mit Frauen. Schon als Jugendlicher war ich arm, kurzsichtig, unattraktiv. Auch mein Beruf war Grund für meine Einsamkeit. Ein Kriminalpolizist, der nur einen Hungerlohn bekommt und einer lebensgefährlichen Tätigkeit nachgeht, die weder Ruhe noch einen geregelten Alltag erlaubt. Meine Mutter meinte, ich solle ein wenig angeben. Sie sagte, jeder Hahn muss seinen Misthaufen finden, auf dem er kräht. Ich konnte dieser lieben Seele nicht die Wahrheit sagen. Wenn andere Hähne auf Misthaufen stehen, krähe ich in einem tiefen Erdloch. Dann traf ich Basma, das Glück meines Lebens. Ihr Name war Programm, Basma. Ein Lächeln zog in mein Leben ein. Aber der Tod hat sie mir vor 16 Jahren geraubt. Und die Einsamkeit, nun begleitet vom Zweifel, kehrte zurück. Gemeinsam zernagten sie mein Gemüt und meine Ruhe. Ich habe in meinem Leben viele Niederlagen erlitten. Den frühen Tod meiner geliebten Frau aber kann ich bis heute nicht verwinden. Wie oft kam ich nach Hause und bildete mir ein, sie würde mir entgegenlachen. Wie oft haben Kollegen versucht, mich zu verkuppeln. Aber bei mir war nicht einmal das körperliche Verlangen wieder zu erwecken. Ich war wie eine Mauer und so kalt, dass mich ein Kollege einmal durch die Blume fragte, ob ich schwul sei. Nein, habe ich erwidert, aber ich bin für den Rest meines Lebens besetzt von Basma. Er schüttelte nur den Kopf. Und beruflich? Wie oft träumte ich von einem Fall, den ich bis zum Ende aufklären kann, ohne dass Hunderte von Händen hineinwirken, bis die Sache in eine Sackgasse gerät und scheitert. Vielleicht wird es mir in der noch verbleibenden Zeit gelingen, meinen Dienst mit einem großen Fall zu beenden. Ich habe keine Lust mehr, kleine Gauner zu verhaften und zu vernehmen. Die großen Verbrecher schicken solche kleinen Handlanger und Laufburschen vor. Sie lassen sie die Verantwortung für einen Mord, einen brutalen Überfall oder einen Einbruch übernehmen, zahlen ihnen Geld dafür und lassen sie, wenn es darauf ankommt, im Gefängnis umbringen. Einmal hatte ich einen bereits verurteilten Gauner beinahe zum Sprechen gebracht, indem ich immer wieder das Gespräch suchte. Er war ein armseliger Mann. Ich garantierte ihm Schutz, wenn er als Kronzeuge auftreten würde. Er sollte das, was er mir anvertraut hatte, offiziell vor dem Richter wiederholen, nämlich, dass General Nasif Barakat, ein ferner Cousin des Präsidenten und hochverschuldeter Spieler, einen Juwelier hatte entführen lassen. Er bat mich um 3 Tage Bedenkzeit und wollte mit seiner Frau sprechen. Einen Tag später wurde er erhängt in seiner Zelle gefunden, angeblich Selbstmord. Mein damaliger Chef tadelte mich und behauptete, ich sei der Todesengel für den armen Kerl gewesen. Das hat mich über Monate gequält. Ich fühlte mich schuldig. Und ich hätte mich auch ohne seinen Tadel verantwortlich gefühlt. Der Fall erinnerte mich nämlich an eine alte Schuld, von der ich niemandem erzählt habe, auch Basma nicht. Ich hatte als naiver Junge von 10 Jahren unbedacht und arglos einem Nachbarn erzählt, dass immer ein Mann zu seiner Frau kommt, wenn er, der Ehemann, ein Lastwagenfahrer, wochenlange Transportfahrten nach Saudi-Arabien oder Kuwait unternimmt. Eine Woche später tat der Nachbar so, als würde er wegfahren, parkte den Lastwagen am Stadtrand und kam des Nachts zurück. Er erschoss seine Frau und ihren Liebhaber im Bett. Und dann richtete er die Waffe gegen sich selbst. mein Gott. 3 Tote durch mein leichtsinniges Ausplaudern. Auch heute kriege ich noch Magenkrämpfe, wenn ich daran denke. Wir dürfen jeden vernehmen, der nicht zu den Großen auf den obersten Stufen der Pyramide gehört. Denen, die sich an der Spitze befinden, darf man nicht einmal eine Frage stellen. Und jeder Syrer weiß, dass die da oben die Fäden in der Hand halten wie eine gut organisierte Mafia. Die Söhne der ersten Generation des Herrscherclans sind schlimmer als ihre Väter, denn diese Generation wuchs in den Häusern von absoluten Herrschern auf. Sie haben nie erfahren, wie man sich als Normalsterblicher verhält. Sie haben Gorillas an ihrer Seite, die jeden demütigen, der in ihre Nähe kommt. Erst in der vergangenen Woche hat ein Kollege aus der Drogenfahndung versucht, den Sohn des Generals Durrani zu sprechen, der hinter einem Handel mit einer afghanischen Drogenmafia steht. Durch Zufall hat man eine große Ladung Opium entdeckt und alles deutet auf den Sohn des Generals. Als der Kollege am Tor klingelte und um ein Gespräch bat, wurde er vor laufender Kamera geschlagen, mit Beschimpfungen gedemütigt und weggeschickt. Unser oberster Chef versprach eine Untersuchung der Sache, aber nichts ist passiert. Seit Wochen habe ich nicht mehr geschrieben. Ich kam jeden Tag erschlagen vor Müdigkeit nach Hause und wollte nur noch schlafen. Shukri hat manchmal witzige Ideen. Wir waren gegen Mittag in der Nähe des Gerichtshofs unterwegs. »Weißt du, warum Justitia eine Augenbinde trägt?«, fragte er. »Ich denke, damit sie jeder Person gerecht wird, unabhängig von deren Äußerem oder Ansehen«, antwortete ich. »Nein, mein Junge, damit sie nicht sieht, was in ihrem Namen alles begangen wird.« »Noch eine solche Klugscheißerei und wir sitzen im Knast«, sagte ich ernst. Er lachte. »Shukri ist ein anständiger Kollege. Trotz seiner unzähligen Affären ist er ein einsamer Mann. Auch das verbindet uns auf sympathische Weise. Er gestand mir einmal bei einem Glas Wein, seine Affären seien bloß Augenblicke genussvoller Selbsttäuschung. Er sei immer einsam und Einsamkeit sei eine nicht anerkannte Todesart. Wir haben beide unsere Methoden zur Tarnung unserer Einsamkeit. Er durch seine Affären, die mir wie eine hoffnungslose Flucht vorkommen, und ich bilde mir ein, ich hätte die Einsamkeit freiwillig gewählt, aus Treue. Und wem war und bin ich treu? Einer toten Geliebten. Manchmal liege ich wach im Bett und denke darüber nach, wie viele Paare in Damaskus wohl zu dieser Stunde dicht beieinander liegen. Vor ein paar Tagen fragte mich ein befreundeter Journalist, ob mich ein Mordfall nicht traurig macht. Mordfälle bewegen mich kaum, alles bleibt ruhig in mir. Außer wenn das Opfer ein Kind ist. Nach vielleicht 100 Leichen stumpft man ab. Ich habe in 40 Jahren über 1000 gesehen. Besuch beim Friseur. Burhan ist wahrscheinlich der schlechteste Friseur in Damaskus, in Syrien und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Aber sein Salon ist immer proppenvoll. So voll, dass er extra einen Lehrling anstellen musste, der rund um die Uhr kostenlosen Tee für die Kunden kocht, damit alle zufrieden sind. Einzig der Kaffeehausbesitzer schräg gegenüber hasst Burhan, weil er ihm das Geschäft verdirbt. »Ich fange doch auch nicht an, meine Gäste nebenher zu rasieren«, sagt er jedem, der Ohren hat. Doch nicht der Tee zieht die Kundschaft an, sondern Burhans Geschichten. Bei Burhan hast du für 500 Lira eine schlechte Rasur und eine gute Geschichte, sagte mir mein Nachbar, der Postbote Elias. Das ist wahr. Immer wenn ich traurig, frustriert, verzweifelt oder wütend bin, gehe ich zu ihm und dann komme ich mit glattem Gesicht, mindestens einer kleinen Schnittwunde und frohen Herzens wieder nach Hause. Als ich heute aus dem Friseursalon trat, war der Himmel strahlend blau. Nur ein paar verstreute, schneeweiße Wolkenfetzen hingen davor, als hätte Gott seine Pinsel an einem blauen Tuch gereinigt. An der Kreuzung traf ich Georges Satour, meinen Freund aus Kindheitstagen, der wie ich nach langer Odyssee in Damaskus gelandet ist. Er hat als Beamter in einem staatlichen Export-Import-Unternehmen gearbeitet. Seit Ende Juni ist er Rentner. Nun genießt er endlich das Leben. Unsere Mütter waren beste Freundinnen, und immer wenn wir uns sehen, tauschen wir Erinnerungen aus und lachen darüber. Wir waren 7 oder 8, als wir beide gleichzeitig erkrankten. Ich hatte eine bakterielle Augenentzündung und er litt wochenlang unter Durchfall. Er war schon auf die Hälfte geschrumpft. Weil wir arm waren, griffen unsere Mütter zu Naturheilmitteln. Kräuter und Öle wurden uns verabreicht in Form von Tees oder als Einreibungen. Aber die Heilung ließ auf sich warten. So kam es, dass seine sehr gläubige Mutter meine davon überzeugte, das nahe Kloster der Heiligen Maria aufzusuchen. Es kostete nichts, bis auf die Kerzen, die man anzündete. Dann kniete man nieder und betete und brachte seine Bitte vor. In einem großen Saal konnte man des Nachts auf dem Boden schlafen. Georges und ich aßen unsere mitgebrachten Brote und schliefen bald auf einer kleinen Strohmatte dicht aneinander geschmiegt ein. Es war Sommer, und die zwei Freundinnen setzten sich auf eine steinerne Bank im Freien und lästerten vertraulich über die ganze Welt. Irgendwann machte meine Mutter einen Witz über die heilige Maria. Ihre Freundin lachte, dann sagte sie mehrmals wie ein Papagei: »Heilige Maria, nimm meine Freundin nicht ernst, verzeih ihr und mir.« Und schon erzählte meine Mutter den zweiten und dritten Witz über Josef und Maria. Jeans Mutter lachte Tränen und entschuldigte sich immer wieder bei der heiligen Maria. Am nächsten Morgen waren wir nicht nur nicht geheilt. Ich hatte zu meiner Augenentzündung auch noch Durchfall und Jeans Augen waren blutrot. »Die heilige Maria hat sich gerächt«, sagte Georges Mutter. Meine lachte. »Dummes Zeug, wenn sich die heilige Maria wegen meiner harmlosen Witze nicht an mir, sondern an den zwei hilflosen Kindern rächt, dann ist sie nicht heilig, sondern ganz schön dämlich.« Wir fuhren nach Hause und wurden von einem gutherzigen Arzt kostenlos behandelt und bald wieder gesund. Jeans Mutter erzählte Jahre später, dass meine Mutter sie in jenen Tagen von ihrem Aberglauben geheilt habe. »Merkwürdigerweise kann ich mich nicht genau an das Gesicht meiner Mutter erinnern«, gestand mir Georges, »aber an ihren Geruch sehr wohl. Sie roch nach Brot und Jasmin.« Der unleserliche Brief. Kommissar Baroudi war nach über 40 Jahren im Dienst ein berühmter Mann in Damaskus, der einige spektakuläre Fälle hatte aufklären können. Diese Erfolge regten die Fantasie der Damaszener an, die von ihm schwärmten, als wäre er der syrische Sherlock Holmes oder Magnum oder eine Mischung aus beiden. Aber neben diesen Fällen gab es, für die Öffentlichkeit unsichtbar, unzählige Mordfälle, die er nicht hatte lösen können oder dürfen, wenn etwa der Verbrecher dem innersten Kreis der Macht angehörte. Wer Kommissar Baroudi begegnete, war enttäuscht von seiner behäbigen, ja fast stoischen Art. Aber genau die war seine beste Tarnung. Baroudi versteckte seine List hinter einer gut gespielten Arglosigkeit. Die dicke Brille ließ ihn eher wie einen Antiquar wirken. Er war so gar nicht der athletische, charmante Held, den die Damaszener in ihm sehen wollten. Baroudi war einer der wenigen Kommissare alter Schule und weigerte sich, der herrschenden Partei beizutreten. Dafür nahm er in Kauf, dass er nie aufstieg. Wann immer eine Beförderung anstand, kam eine Dienstbeschwerde dazwischen oder eine kritische Äußerung Baroudis, die irgendein Spitzel gehört haben wollte. Nicht selten gaben ihm Kollegen oder Bekannte den Rat, in die Partei einzutreten. Er aber ließ sie ein ums andere Mal wissen, wie gleichgültig ihm jedwede Chance auf einen Führungsposten war. »Mir gefällt mein Job, und ich möchte ihn behalten, bis sie mich rausschmeißen.« Nach dem Tod seiner Frau war er zum Einzelgänger geworden, und nur dank seines schüchternen Lächelns schrappte er am Ruf eines Misanthropen vorbei. Wer ihn auf seinen Gleichmut ansprach, bekam zur Antwort, er solle unter der syrischen Bürokratie und Vetternwirtschaft erst einmal 40 Jahre lang Mord und Totschlag aufklären, dann wisse er, warum ihn, Baroudi, nichts mehr umwerfe. Als Hauptmann Choukri die geräumige Küche der italienischen Botschaft betrat, saß Baroudi mit dem Koch am Tisch und trank langsam seinen dritten Mokka. Vor ihm lagen wie immer ein Notizbuch mit wenigen Eintragungen und ein Bleistift. Choukri sah Baroudi nie ohne Heft und Bleistift. Oft war er der Einzige in den Besprechungen, der sich dauernd Notizen machte. »Hauptmann Schukri«, rief Barudi und winkte den Kollegen herbei. »Nimm dir einen Stuhl und trink mit uns einen Mokka. Ich bin hier gleich fertig, dann fahren wir zusammen los. Mein Wagen steht ganz in der Nähe.« Und an den unsicher dreinschauenden Koch gewandt, »Hauptmann Schukri ist einer meiner besten Kollegen. Er sagt bestimmt nicht nein.« Der Koch hatte ein törichtes Gesicht, in dem eine rote Nase glühte. Er verstand die Aufforderung, dem müden Beamten einen Mokka zu kredenzen. Also erhob er sich, um ein Mokkatässchen aus dem Regal zu holen. Torkelnd, als wäre er betrunken, wankte er zum Herd. Schweigsam und in sich gekehrt kochte er den Mokka. Bald duftete der Raum nach Kardamom. Hauptmann Schukri nahm die dampfende Tasse dankbar entgegen. Seine Nase war vom Geruch des Olivenöls fast betäubt. Die Leiche hatte zwar nicht gestunken, sie war ja gewissermaßen einbalsamiert, doch der süßliche Geruch des Todes, vermischt mit einer unangenehmen Note von ranzigem Öl, hatte bei ihm Brechreiz erregt. Barudi setzte sein Gespräch mit dem Koch fort. Aber dieser konnte nichts Genaueres sagen, außer dass er Kardinal Cornaro sofort erkannt habe. Hauptmann Schukri bewunderte Barudi, wie er immer wieder eine Frage stellte, die eher nebensächlich wirkte, aber den Kern der Angelegenheit traf. Er ging mit einer unbestechlichen, eigenartigen Ruhe an die Sache heran. Seit über 15 Jahren arbeiteten die beiden zusammen und Schukri hatte vom ersten Augenblick an eine gewisse Nähe zu dem fleißigen Einzelgänger gespürt, der immer wieder mutig das Sippenhafte der Araber kritisierte und deshalb überall aneckte. Mörder sind meist Einzeltäter, aber das Sippenhafte ist eine ansteckende Krankheit, hatte Barudi einmal zu ihm gesagt. Seit dem Tod seiner Frau lebte Barudi in einer kleinen Wohnung in der Midanstraße, nicht einmal 300 Meter vom Büro entfernt. Das Gebäude, eine Bausünde der 60er Jahre, war ein hässlicher, großer Betonblock, alles grau in grau. Die schöne Wohnung in Babtuma, die Barudi mit seiner Frau bewohnt hatte, hatte er nach deren Tod aufgegeben. »Zu viele Erinnerungen wohnen da«, hatte er damals gesagt. Der Koch wiederholte, er habe den Eindruck gehabt, dass der Transporteur nicht wusste, was er transportierte. Der redselige Mann habe einen roten Ape gefahren, nebenbei habe er erwähnt, dass er oft vor dem Hijaz-Bahnhof auf Kunden warte. »Und Sie haben nicht zufällig erfahren, wie er heißt?« »Ja, warten Sie«, erwiderte der Koch nach kurzem Zögern. »Er erwähnte, dass man ihn Abu Ali nennt.« »Aber so heißt doch jeder zweite Lastenträger.« Barudi schrieb den Namen dennoch auf. Als Schukri seinen Mokka ausgetrunken hatte, packte Barudi sein Heft in die Tasche und gab dem Koch seine Visitenkarte. »Falls Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Auch Kleinigkeiten können uns helfen.« Der Koch nickte wie abwesend. Barudi nahm seinen Mantel vom Haken an der Wand und trat vor die Tür. »Der arme Kerl ist völlig durch den Wind«, sagte er zu seinem Kollegen, als beide schließlich im Auto saßen. Es regnete nicht mehr, aber ein starker Wind fegte durch die Straßen. »Übrigens hat mich ein Mitarbeiter auf etwas aufmerksam gemacht. Der Tote hätte nicht in die italienische, sondern in die vatikanische Botschaft gebracht werden müssen. Dort ist seine Vertretung. Du bist doch Christ, du müsstest das wissen.« Barudi lächelte. »Mein letzter Besuch in der Kirche liegt etwa ein Vierteljahrhundert zurück.« »Ja, aber warst du nie in der vatikanischen Botschaft? Der Botschafter ist doch auch für euch zuständig, oder?« »Nein, er ist zuständig für ein paar Gassen in Rom, die man Vatikan nennt. Ich bin zwar katholisch, aber bitte, mein Herr, ich gehöre zur katholischen Ostkirche. Wir haben den Europäern das Christentum gebracht und nicht umgekehrt.« »Aber habt ihr keine Kardinäle?« »Nein, wir haben Pfarrer, Bischöfe und einen Patriarchen für den gesamten Orient.« »Also bist du ein orthodoxer Christ?« »Nein«, erwiderte Barudi und lachte. »Bei uns ist es fast so kompliziert wie bei euch. Ich sag ja immer, die Kirchen verlängern bloß den Weg zu Gott. Ich bin katholisch und wir erkennen den Papst an, aber wir haben unsere eigene Kirche und auch etwas andere Riten. Die Orthodoxen erkennen den Papst nicht an, genauso wenig wie die Protestanten. Aber ihr seid keine Kopten. Nein, das sind die ägyptischen Christen. Die haben ihren eigenen Papst. Er heißt Shenouda der Dritte. Gott im Himmel, sagte Shukri. Das soll einer wie ich noch verstehen, der nicht mal eine Ahnung von seiner eigenen Religion hat. Shukri gehörte den Drusen an. Diese religiöse Minderheit wurde jahrhundertelang verfolgt und beschuldigt, den Islam zu verfälschen. Deshalb sind viele ihrer Rituale geheim. Die meisten Drusen bleiben als Unwissende, ohne religiöse Erziehung. Nur die wenigen Eingeweihten wissen genaueres über ihre Religion. Shukri war einer der Unwissenden. Aber zurück zu deiner Frage, sagte Barudi. Ich weiß, dass wir in Damaskus zwei verschiedene Botschaften haben, eine für Italien und eine für den Vatikanstaat. Das aber bedeutet, dass der Herr, der dem Transporteur Fass und Adresse gegeben hat, diesen Unterschied nicht kannte, sprich, ein Muslim war. Kann schon sein, gab Barudi zu, aber, fuhr er nach kurzem Nachdenken fort, es könnte auch ein Christ, ein Druse, ein Sunnit, ein Alawit oder sonst jemand gewesen sein, der sich mit unseren Botschaften nicht auskennt. Barudi zögerte einen Augenblick. Oder ein raffinierter Verbrecher, der eine falsche Fährte gelegt hat. Du hast recht, sagte Shukri, etwas enttäuscht über die vielen Möglichkeiten, die seine Information nahezu wertlos machten. Und was tun wir jetzt? Ich erledige ein paar Dinge, mache den Transporteur ausfindig und warte auf deinen Bericht, antwortete Barudi. Übrigens noch ein Detail, das einer meiner Mitarbeiter bemerkt hat. Ich weiß nicht, ob es interessant für dich ist. Der Kardinal trug seinen Ring nicht am rechten, sondern am linken Ringfinger. Ich verstehe nichts davon. Hat das eine Bedeutung? Oh ja. Bitte notiere es in deinem Bericht, unbedingt, erwiderte Barudi. Wer den Ring vom rechten auf den linken Ringfinger setzt, will damit seine Verachtung zum Ausdruck bringen. Das ist, als ob man einem Offizier die Rangabzeichen von der Schulterklappe reißt. Damit ergibt das Ganze ein Bild. Man hat den Kardinal verurteilt, verstoßen und degradiert. Die Leiche ist absichtlich an seine nationale und nicht an seine geistliche Heimat geschickt worden. Das bedeutet, der Täter weiß genau Bescheid über die Feinheiten der Macht in der katholischen Kirche. Gratuliere deine Mitarbeiter, das ist eine großartige Beobachtung. Shukri nickte nachdenklich. Der Fall schien sich für ihn eher zu verkomplizieren, und er teilte den Optimismus seines Kollegen nicht. Als er die Arbeit der syrischen Kriminalpolizei mit dem Gang über ein Minenfeld verglich, winkte Barudi ab. »Übertreib nicht. Wir haben es hier sehr gut. Zwar gilt es bei unserer Arbeit, das eine oder andere Hindernis zu überwinden, aber dafür werden wir ja bezahlt.« Und wenn ich mich umschaue, was die anderen alles tun müssen, die genauso qualifiziert sind wie wir beide, dann fühle ich mich privilegiert. Na Glückwunsch zu diesem Gefühl, das ich nie gehabt habe und auch nie haben werde, erwiderte Shukri trotzig. Eine nervöse Stille machte sich breit. Barudis Gewissen meldete sich. Er kam sich vor wie ein schäbiger Krämer, der das glänzende Gemüse in seiner Kiste lobt, insgeheim aber sehr genau weiß, dass verdorbene Ware darunter liegt. Wie zu Beginn eines jeden Falles fühlte sich Barudi ziemlich hilflos. Auch dem Profi blieb in diesem Stadium nichts anderes übrig, als zu mutmaßen, ohne sich festzulegen. »Wo willst du hin, ins Büro?« erkundigte sich Barudi, als ihm das Schweigen auf die Nerven ging. »Nein, ich muss ins Präsidium.« »Lass mich bitte hier raus, dann nehme ich ein Taxi. Du kümmerst dich derweil um den Transporteur.« »Ich bin gern dein Taxi. Mach 20 Lira oder ein Glas Rotwein.« »Dann lieber den Wein«, sagte Shukri und lachte. Er freute sich über die seltenen Abende mit dem kauzigen Kollegen. »Am Freitag?« »Gut, das passt. Um wie viel Uhr?« 20 Uhr. Bis dahin hast du gegessen.« »Ich mache zurzeit eine Diät«, sagte Barudi und schlug sich mit der rechten Hand auf den Bauch, der sich unter dem Pullover wölbte. Ich esse nichts zu Abend. Das soll das Leben um mindestens 5 Jahre verlängern. Ohne Zigaretten habe ich mir weitere 5 und ohne Frauen noch einmal 10 Jahre gesichert, sagte er. Wozu dann leben? Erwiderte Schukri fast ein wenig zynisch. Er kochte und trank gern. Kurz darauf bremste Barudi den Wagen vor dem Präsidium in der Khalid bin Alualid-Straße. Bis Freitag, wir bleiben in Verbindung, sagte Barudi, als sein Kollege ausstieg. Das war nur eine Floskel. Sie arbeiteten im selben Gebäude und waren ständig in Kontakt. Barudi fuhr weiter zum Hijaz-Bahnhof. Und als hätten sie es vereinbart, dachte Shukri noch eine ganze Weile über den Witwer Barudi nach und dieser über den ewigen Junggesellen Shukri. Und seltsamerweise ergriff beide ein gewisses Mitleid. Nicht weit vom Bahnhof entfernt, vor dem bekannten Kaffeehaus Coffee Hijaz, stellte Barudi seinen Wagen ab. Hier war zwar Parkverbot, aber er legte ein blaues Schild Kriminalpolizei unter die Windschutzscheibe. Dann schlenderte er die Straße entlang und befragte mehrere Transporteure, die dort mit ihren Kleinwagen und allerlei Karren auf Kundschaft lauerten. Es dauerte nicht lange, bis er den richtigen gefunden hatte. Abu Ali war in der Tat ein redseliger Mensch, der eine Menge Schicksalsschläge und Katastrophen hinter sich hatte. Wahrscheinlich blieb er deshalb so ruhig, als Kommissar Barudi ihm mitteilte, in dem Fass, das er transportiert hatte, sei Heroin gewesen. 4 in Plastik verpackte Pakete zu je 10 Kilo, die in Olivenöl schwammen. »Hab ich es mir doch gedacht. Das Fass war schwerer, als wenn nur Öl drin gewesen wäre, und rollte so seltsam«, sagte Abu Ali nachdenklich und sah sich um. »Handelt der italienische Botschafter etwa mit dem Zeug? Mein Gott!« »Nein, nein, der Botschafter nicht. Ein kleiner Beamter der Botschaft dealt im Auftrag der Mafia«, sagte Barudi. »Und ich sage dir, bei einer solchen Menge steckt der Botschafter dahinter.« Abu Alis Auge täuscht sich nicht. »Die haben in der Botschaft so getan, als wüssten sie von nichts. Ich sollte das Fass an der hinteren Tür abgeben. Ich wusste, die Sache ist nicht sauber.« Barudi lachte und versuchte, den Transporteur an seiner Eitelkeit zu packen, um ein paar Informationen über den Mann herauszukitzeln, der ihm das Fass übergeben hatte. »Wenn du so scharfsinnig bist, hätte ich eine Frage. Der elegante Mann, der dir das Fass übergeben hat, fuhr einen Mercedes Sprinter, nicht wahr?« Abu Ali nickte. »Hast du ihn nicht gefragt, warum er das Fass nicht selbst zur Botschaft bringt?« »Du unterschätzt Abu Ali«, antwortete der Lastenträger. »Ich habe ihn sehr wohl gefragt, aber er hat gesagt, es soll eine Überraschung für den Botschafter sein.« »Und hast du dir mit deinen Adleraugen die Autonummer gemerkt?« »Die Autonummer nicht, aber das Logo des Autoverleihs war nicht zu übersehen. Es ist der große Expressverleih mit dem lachenden Gesicht einer hübschen Frau.« Der Auftraggeber, fuhr er fort, habe Handschuhe, Mantel und Sonnenbrille getragen, obwohl weit und breit keine Sonne zu sehen war. Er sei sehr höflich gewesen und habe sogar geholfen, das Fass von seinem Transporter auf die Ladefläche zu hieven. Das alles hatte Barudi schon vom Koch erfahren. »Erinnerst du dich an seine Stimme, seinen Dialekt? Könntest du sagen, ob er aus dem Norden oder Süden stammte?«, fragte er. »Er sprach nicht viel«, antwortete der Lastenträger, »aber er war aus dem Norden, oder...« Er zögerte etwas. »Nein, er sprach wie Sie, gepflegt. Ja, er sprach eigentlich wie ein Damaszener mit einem leichten nordischen Akzent. Vielleicht war er aus Aleppo.« Barudi machte sich eine Notiz. »Aber«, sagte der Transporteur, »da war noch etwas. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Als er mit mir das Fass auf die Ladefläche stemmte, sah ich eine auffällige Narbe unter seinem rechten Ohrläppchen. Oh, das ist sehr wichtig. Wie sah sie denn aus? War sie groß?« Der Transporteur dachte nach. »Sie verlief hier, schräg vom Ohrläppchen zur Wange hin«, sagte er dann und zog mit dem Zeigefinger einen Strich auf seine Wange, »und war vielleicht so lang wie mein Daumen.« Barudi notierte: »Narbe, circa 5 Zentimeter.« Er trug dem Mann auf, zu seinem Kollegen Schukri zu gehen und seine Fingerabdrücke abzugeben. Er gab ihm die Adresse der Kriminalpolizei und ermahnte ihn, sich unverzüglich dort einzufinden. »Ich fahre sofort hin. Heute ist Flaute. Die Transporteure stehen einander auf den Füßen. Ich habe nichts zu tun. Bekommt man dort einen Tee?« fragte er. »Ja, sicher. Falls mein Kollege Schukri noch nicht da ist, sag einfach, Kommissar Barudi habe Anweisung gegeben, Tee und Kekse zu spendieren.« Froh, einen kleinen Schritt weitergekommen zu sein, ging Barudi ins Coffee Hijaz und bestellte einen heißen Tee. Die eisige Kälte war ihm durch das lange Gespräch auf der Straße unter die Haut gekrochen. Hier war es angenehm warm und ruhig. Das Café schien nur von Intellektuellen besucht zu sein. Fast alle lasen Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher. An der Wand hingen Drucke von Matisse, Picasso und Miró. Er rief seinen Assistenten Nabil an und beauftragte ihn, den Autoverleih zu kontaktieren und die Liste der Kunden zu verlangen, die im vergangenen Monat einen weißen Sprinter gemietet hatten. Dann hing er seinen Gedanken nach. Wer wagt es, einen Kardinal umzubringen? Und warum? Und warum hatte man ihn ausgerechnet in Olivenöl gelegt? Die wenigen Fakten, die bislang vorlagen, deuteten auf Islamisten. Die Botschaft wiederum, die der Leiche zu entnehmen war, sprach, auch wenn Barudi sie noch nicht richtig verstand, eher für das professionelle Vorgehen der Mafia. Religiöse Fanatiker sprengten ihre Feinde in die Luft, erschossen oder erstachen sie, nie aber besaßen sie die Kaltschnäuzigkeit, die Leiche eines Ermordeten zu öffnen und wieder zuzunähen und subtile Botschaften zu hinterlassen. Barudi sah sich vor einer großen Herausforderung und wusste, dieser Fall könnte heikel werden. Er würde es mit Geheimdienstlern, Politikern, Islamisten und Mafiosi zu tun bekommen. Vermutlich waren die Täter selbst oder ihre Hintermänner einflussreiche Personen. Sobald sie den Hauch einer Verdächtigung spürten, würden sie die Ermittlung gegen die Wand fahren lassen oder ihn sogar töten. Barudi wollte so unauffällig wie möglich ermitteln. Und er musste Rücksprache mit seinem Chef nehmen, sich absichern, bevor es zu spät wäre. Wie damals vor fast 40 Jahren, als er in Damaskus angefangen hatte. Der damalige Chef der Kriminalpolizei, Oberst Kuga, hatte ihn beauftragt, bei dem Mord an einem hohen Offizier zu ermitteln. Das war Barudis erster großer Fall. Und dann entzog ihm der Geheimdienst die Befugnis und machte aus dem Kriminalfall ein Politikum. Eine carte blanche zur Hinrichtung gefährlicher Dissidenten, die mit dem Mord nichts, aber auch wirklich nichts zu tun hatten. Barudi recherchierte heimlich weiter. Er wollte den Mörder fassen. Doch sein Chef, Oberst Kuga, ließ ihn fallen. Und Barudi wurde zur Strafe für seine inoffizielle Ermittlung an die jordanische Grenze versetzt. Dort blieb er 5 Jahre. Erst durch die Vermittlung seines Cousins, der, wie auch immer, zu Macht kam, konnte er nach Damaskus zurückkehren und seine Arbeit als Kriminalbeamter wieder aufnehmen. Sein neuer Chef, der 40-jährige Major Atif Suleiman, sah aus wie ein typischer Neureicher. Falscher Haarschnitt, falscher Anzug, falsche Krawatte und falscher Humor. Bei ihm kam noch die Beleibtheit dazu. Seine Kleidung schien immer eine Nummer zu klein zu sein. Er war ein verwegener, korrupter Mann, aber er ließ seine Mitarbeiter nie im Stich. Das brachte ihm Respekt unter den Kollegen ein. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten war das Gebäude der Kriminalpolizei am Bab Musalla-Kreisel eine Festung. Wenn der Chef ein Cousin des Präsidenten ist und auch sein Vater schon dem Vater des jetzigen Präsidenten treu gedient hat, dann ist er in Damaskus ein Garant gegen Einmischungen von außen. Barudi wollte offen mit seinem Chef reden. Der Fall war kompliziert und wahrscheinlich lebensgefährlich, dennoch würde er ihn gern übernehmen, wenn er die Zusage bekäme, dass sich der Geheimdienst heraushielt. Er dachte an die Einwände, die sein Chef vorbringen könnte, und beschloss, eine klare Haltung einzunehmen. Niemand sollte sich einmischen, oder er würde die Sache hinschmeißen. Er stand kurz vor der Rente. Auf irgendwelche Beförderungen war er ohnehin nie scharf gewesen. Vermutlich wäre dies sein letzter Fall. Baludi hasste den Geheimdienst mit seinen 15 Abteilungen. Dieser Oktopus hatte seine Tentakel überall. Er behinderte nicht selten die Suche nach den Tätern, verbot Fragen, verweigerte die Erlaubnis, Politiker zu vernehmen, sperrte Informanten ein oder tötete sie gar, wenn sie zu viel wussten. Das Schlimmste dabei war, dass der Gegner, der einem die Arbeit verdarb, unsichtbar blieb. Plötzlich schoss Baroudi eine rettende Idee durch den Kopf. War es bei diesem Mord nicht sogar im Interesse Syriens, dass sich der Geheimdienst heraushielt? Sonst könnte der Fall leicht zu einer Verstimmung der Italiener und zur Einmischung mehrerer ausländischer Geheimdienste führen. Am besten ließ man die Politik außen vor und führte die Ermittlung behutsam und neutral, nur auf Kriminaltechnik und Indizien gestützt. Von Zeit zu Zeit könnte er einen Mitarbeiter der Vatikanischen Botschaft informieren, damit sie in Rom erfuhren, dass die Kriminalpolizei in Damaskus nicht schlief. Als er am Donnerstag in seinem Büro angekommen war, legten Ali und Nabil, seine zwei Assistenten, ihm eine kleine Mappe mit den Daten aller Mitarbeiter und Angehörigen der italienischen und vatikanischen Botschaft vor. Baroudi bedankte sich, steckte die Mappe in die Schublade und rief die Sekretärin an, um einen Termin bei seinem Chef auszumachen. Major Suleiman sei nicht im Haus, hieß es. Die Sekretärin, Frau Malik, wusste aber, dass der Chef am frühen Morgen einen Anruf aus dem Präsidentenpalast erhalten hatte. Warum? Das habe ihr der Chef nicht verraten. Sie lachte. Eine Stunde später, fuhr sie fort, hat unser Team durch Verwandte im Präsidentenpalast erfahren, dass Major Suleiman auf einer kurzen Geheimmission in Moskau ist. Baroudi konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Wozu brauchen die Israelis da ein Spionagenetz, wenn die geheime Mission bereits bekannt wird, bevor unser Chef den Fuß auf russischen Boden setzt? Erst am Nachmittag kam er dazu, die Mappe zu studieren, wurde dabei aber immer wieder unterbrochen. Am folgenden Tag stahl sich Baroudi schon in der Morgendämmerung leise aus dem Haus. Eine innere Unruhe hatte ihn nicht mehr schlafen lassen. Draußen war es windstill und kalt. Auf den Bäumen lag Raureif. Der Morgen hatte die letzten Truppen der Nacht noch nicht besiegt. Zu dieser Stunde war auf Baroudis Weg zum Amt nur die kleine Bäckerei beleuchtet. Er bekam Gänsehaut bei der Vorstellung der behaglichen Wärme in der Bäckerei. Jedes Mal, wenn er in einem Mordfall ermittelte, überkam ihn dieses tiefe Gefühl der Verlorenheit. Um ihn herum herrschte absolute Leere. Die Welt verschwand und er war allein in einer hörbaren Stille. Auch jetzt war das so. Baroudi quälte der Gedanke, dass er nicht die geringste Vorstellung hatte, was geschehen war. Wo, weshalb, wann und von wem war der Kardinal umgebracht worden? Nicht einmal einen Kreis von Verdächtigen gab es. Wenig später erreichte Baroudi das vierstöckige Gebäude der Kriminalpolizei. Er grüßte den müden Wachposten am Eingang. »Ich weiß, es ist Freitag.« Der Wächter lachte, denn er hatte den übereifrigen Kommissar gerade daran erinnern wollen, dass Freitag ein freier Tag für Beamte sei. »Ich bringe Ihnen einen Mokka«, sagte der Mann und eilte in die winzige Küche. Baroudi nickte dankbar. Der Gedanke an den duftenden Kaffee war ihm angenehm. Damit ließ sich der Mief des Hauses überdecken. Eine Mischung aus Reinigungsmitteln, Kunststoff und Schweiß. Baroudi ging in sein Büro in der ersten Etage und hoffte, die Dinge in der Mappe in Ruhe noch einmal durchgehen zu können. Der Mokka schmeckte herrlich. Allein dafür lohnte es sich, zur Arbeit zu kommen, dachte er. Gegen 9 Uhr klingelte das Telefon. Shukri war dran. »Was ist? Willst du mich ausladen?« »Nein, um Gottes Willen, aber ich habe die Nacht mit dem Rechtsmediziner zugebracht und dachte, die Ergebnisse würden dich interessieren,« erwiderte er, und seine Stimme war voller Ironie. »Wo bist du jetzt?« »Ein Stockwerk über dir.« »Kommst du kurz herauf? Ich bin gleich bei dir.« Badudi schob die Unterlagen wieder in die Schublade und verschloss beide Schlösser seiner Bürotür. Nachdem vor 2 Jahren Unterlagen zu den Morden an 6 Drogendealern verschwunden waren, hatte er ein teures Zusatzschloss anbringen lassen, zu dem nur er und Major Suleiman einen Schlüssel hatten. Der Kardinal hat offenbar keinen Widerstand gegen seine Mörder geleistet. Es wurden keine Hämatome festgestellt. Der Rechtsmediziner fand lediglich Druckstellen an beiden Armen, was darauf hindeutet, dass er lange gefesselt war. Das steht alles im Bericht. Aber nun ein paar wichtige Punkte. Der Kardinal wurde vergiftet. Als er tot war, hat man ihn ausgenommen und wieder zugenäht. Shukri unterdrückte ein Gähnen. Er war erst um 3 Uhr morgens ins Bett gekommen und schon um 7 wieder aufgewacht. Man hat dem Kardinal ein teuflisches Gemisch gespritzt. Kaliumchlorid, Pancuronium, Thiopental. Alles in so hoher Dosierung, dass man damit 2 Elefanten hätte umbringen können. Ich erspare dir die chemischen Details. Du kannst sie im Bericht lesen. Dieses Gemisch wird in manchen Bundesstaaten der USA zu Hinrichtungen eingesetzt. Seine Bestandteile sind jedem Chirurgen oder Anästhesisten zugänglich. Das lässt 2 Vermutungen zu. Entweder waren unerfahrene Leute am Werk oder aber Profis, die dem Kardinal absichtlich zu viel von einer Substanz gaben, die leicht nachweisbar ist. Der Rechtsmediziner meinte scherzhaft, dieses Gift in einer so hohen Konzentration verabreicht, hätte genügt, den Kardinal für 10 Jahre zu konservieren. Man hätte auf das Olivenöl verzichten können. Shukri schaute kurz auf das Blatt vor ihm. Das steht alles in diesem Bericht. Ach ja, die chirurgischen Schnitte und die Nähte hat ein erfahrener Chirurg vorgenommen. Das war ein Profi. Alle inneren Organe wurden entnommen. An der Stelle des Herzens hat man einen schwarzen Basaltstein befestigt, so groß wie eine Faust. Ansonsten war der Bauch mit Watte gefüllt, die man mit 50%igem Arak und vom Aldehyd getränkt hatte. In die Augenhöhlen haben sie dem toten Kardinal 2 Goldmünzen gelegt und die Augenlider darüber zugenäht. Wenn du mich fragst, das ist kein Mord, das ist eine Hinrichtung mit einer sehr raffiniert kodierten Nachricht. »Eine Nachricht?« rief Badudi erstaunt. »Ich habe bisher schon mindestens 3 gezählt. Das Gold in den Augen, der Basaltstein in der Brust und das Olivenöl. Denn das Öl war ja kein Mordinstrument, sondern ein Teil der Mitteilung.« »Ja, aber warum Olivenöl?« fragte Shukri und fuhr, ohne die Antwort abzuwarten, fort. »Übrigens, der Lastenträger, den du uns geschickt hast, war sehr kooperativ. Er trank 5 Tassen Tee und vertilgte eine ganze Schachtel Kekse in einer 1/2 Stunde, haben meine Mitarbeiter erzählt. Aber immerhin erinnerte er sich, dass der Fremde eine Narbe im Gesicht trug, unter dem rechten Ohrläppchen. »Das hat er mir auch erzählt«, sagte Badudi mit einem Blick in sein Notizbuch. »Ich habe den Mann nicht gesehen, da es im Präsidium wie immer länger gedauert hat als geplant. Es ging wieder einmal um Mittelkürzungen, aber meine Mitarbeiter waren mit ihm sehr zufrieden. Auf dem Fass fand man ausschließlich seine Fingerabdrücke. Der Auftraggeber hatte ja Handschuhe getragen. Das hat dir der Mann bestimmt auch erzählt. Kein Wunder bei dieser Kälte. Merkwürdig war allerdings die Sonnenbrille.« Badudi nickte nachdenklich. Das hatte er nach dem Gespräch mit dem Transporteur ebenfalls notiert. »Das Ganze ist wie ein Brief in Geheimschrift. Man weiß, es handelt sich um eine Botschaft, aber man kann die Sprache nicht entschlüsseln. Hätte man ihn einfach erschossen und am Straßenrand in einem Auto oder auf einem Acker liegen gelassen, dann wäre es ein simpler Mord. Hier aber hat man ein schweres Fass unter großen Risiken transportiert, um den ausgenommenen und in Öl eingelegten Kardinal abzuliefern. Nicht einmal die Italiener wissen, warum der Kardinal sterben musste. Ich habe mit dem Botschafter telefoniert. Er ist entsetzt und kann sich keinen Reim darauf machen. Er stimmt übrigens mit mir überein, die Sache diskret anzugehen. Das glaube ich wohl, aber nicht er sollte dein Gesprächspartner sein, sondern der Botschafter des Vatikans. Hast du dort schon angerufen? Nein, noch nicht. Wie viele Beine habe ich denn? 4, genau wie ich. Wir beide sind Esel. Heute ist unser freier Tag, und was machen wir? Wir amüsieren uns bei einer Leiche mit Goldmünzen in den Augen. Ich fahre nach Hause und lege mich 2 Stunden hin, sonst hast du heute Abend die 2. Leiche. Bis dann, sagte Shukri und gähnte herzhaft. Gemeinsam verließen sie Shukris Büro und gingen die Treppe hinunter. Aber auf dem letzten Absatz vor dem 1. Stock hielt Shukri plötzlich inne. »Da ist noch etwas. Das Fass habe ich persönlich unter die Lupe genommen, und zwar gründlich. Da war zunächst nichts Auffälliges, billiges Olivenöl, wahrscheinlich 2. oder 3. Pressung. Bei genauerem Hinsehen gibt uns das Fass selbst jedoch einen Hinweis auf seine Herkunft. Zwar findet man im Holz kein eingebranntes Firmenzeichen, aber auf dem untersten Metallreifen ist eine schlichte Rosette eingestanzt. Ich habe mich ans Telefon geklemmt und bei den Damaszener Fassbindern nach einer Erklärung gesucht. Ein alter Fassbinder meinte, das sei mit Sicherheit ein Fass von einem gewissen Meister Sahara. Nach alter Schule versieht er seine Werke mit einem Zeichen, so wie sich die Baumeister früherer Zeiten durch ein geheimes Zeichen im Stein verewigt haben. Er gab mir auch den Namen der Manufaktur in Aleppo, bei der Meister Sahara seit über 50 Jahren arbeitet. Ich rief dort an, und der junge freundliche Besitzer bestätigte die Information. Die Fabrik trägt den Namen Seno. Normalerweise wird der Name ins Holz eingebrannt, aber viele Kunden wünschen neutrale Fässer. Bei Winzern und Bierbrauern sind Fässer wieder gefragt und werden auch bei der Essig- und der Ölherstellung verwendet. Leider konnte er mir nicht sagen, wer das Fass gekauft hat. Inzwischen verkauft er im Monat über 200 Fässer. Kaum jemand gibt für die Quittung seine Adresse an. Es tut mir leid, aber mehr war nicht herauszuholen, sagte Shukri und klopfte Barudi tröstend auf die Schulter. Ich danke dir. In dieser Finsternis kann ich jede Kerze brauchen. Und jetzt erhol dich gut bei deiner Siesta. Zurück in seinem Büro rief Barudi in der Vatikanischen Botschaft an. Nach mehreren Versuchen verband man ihn mit seiner Exzellenz Mario Saleri, dem Botschafter. Sein offizieller Titel war Apostolischer Nuntius des Heiligen Stuhls. Aber Barudi fand, das waren zu viele Worte für den kleinsten Staat der Welt. Der Botschafter war über den Mord bereits informiert, wollte aber am Telefon kein Wort darüber verlieren. Also bat Barudi um eine persönliche Unterredung. Der Botschafter blieb zwar sehr reserviert, aber schließlich bekam er doch einen Termin am nächsten Tag um 10. Barudi legte auf und studierte das Dossier, das seine Assistenten über den päpstlichen Botschafter zusammengestellt hatten. Er sei ein erfahrener Diplomat und spreche 5 Sprachen fließend. Allerdings sei er auch sehr zugeknöpft und misstraue den syrischen Politikern, und er habe eine Schwäche für syrische Süßigkeiten. Barudi warf einen Blick auf die vornehme Schachtel mit Usch al-Bulbul, Nachtigallennestern, einem leckeren Pistaziengebäck, die ihm sein Assistent Nabil von der nahen Konditorei besorgt hatte. Dann wählte er die Privatnummer seines Kollegen Ludwig Maluli. Ludwig war der beste Psychologe im Amt. Was ihn aber vor allem auszeichnete, waren seine Kenntnisse über Religionen und Geschichte. 3-mal war es ihm gelungen, spektakuläre Entführungen auf friedliche Art zu einem guten Ende zu bringen. Ludwig war selbst am Apparat. »Ich weiß, ich raube dir deine verdiente Ruhe, aber in Sachen Symbole und Seelen bin ich immer noch ein Bauernbub.« »Aha«, lachte Ludwig. »Nach dieser Demutsgeste erwarte ich eine schwere Frage. Bitte schön, mein Herr, ich langweile mich ohnehin. Meine Frau ist mit den 2 Töchtern zu ihren Eltern gefahren. Ich fahre nie mit. Die Alten geizen bei mir sogar mit einem Lächeln. Ich kann sie nicht ausstehen, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also, wie kann ich diesem Schlitzohr von einem Bauernbuben helfen?« »Wir haben es mit einer Leiche zu tun. Die Mörder haben Augen und Eingeweide entfernt. In den Augenhöhlen liegen 2 Münzen und an der Stelle des Herzens befindet sich ein schwarzer Basaltstein.« Lass mich gut überlegen, sagte Ludwig. Stille trat ein, die Barudi wie eine Ewigkeit vorkam. Mein lieber Barudi, sagte Ludwig endlich und pfiff staunend durch die Zähne. Du hast es mit großkalibrigen, intelligenten Verbrechern zu tun. Zunächst die Münzen. Gold ist eigentlich ein Symbol für die Sonne, für Ewigkeit, für unzerstörbare Kraft. Aber die Münze symbolisiert etwas anderes. In vielen alten Religionen ist sie der Lohn für den Fährmann, der die Toten ins Jenseits transportiert. Bei einem Ermordeten aber haben Münzen immer etwas mit Strafe zu tun. Sie sind ein Symbol für Gier, für Verrat. Denk an die Münzen, für die Judas Jesus verraten hat. Wenn es um einen Verrat geht, legen die Mörder die Münzen in den Mund des Ermordeten. In den Augen platziert bedeuten sie, dass sogar seine Wahrnehmung korrupt ist. Dahinter könnte die Mafia stecken, die einen bestraft, der zu viel gesehen hat, oder es waren fanatische Puristen am Werk, die sich zum Richter über einen Korrupten erhoben haben. Auf Letzteres deutet auch der Stein im Herzen hin. Basalt ist ein gelöschtes Vulkanprodukt. Statt dem reinigenden Feuer der Menschlichkeit hat der Tote also einen gefühllosen, ausgebrannten Stein im Herzen. Mein Gott, das alles hast du dir in weniger als 5 Minuten zusammengereimt, sagte Barudi voller Bewunderung. Na ja, 5 Minuten sind die Spitze des Eisbergs, der aus 10 Jahren Studium und weiteren 10 Jahren Berufserfahrung besteht. Das ist aber alles noch ziemlich oberflächlich. Ich komme in den nächsten Tagen bei dir vorbei. Vielleicht fällt mir bis dahin noch etwas Klügeres ein, sagte Ludwig. Barudi bedankte sich und verabschiedete sich höflich. Sein Kopf brummte von den neuen Erkenntnissen. Er stand noch einmal auf und schaute eine Weile auf den Verkehrskreisel unter seinem Fenster. Am Freitag fuhren viele Damaszener hinaus aus der Stadt, im Sommer ins Grüne und im Winter zu Freunden und Verwandten. Es dauerte einen Moment, bis er merkte, dass viele nicht hinaus, sondern in die Stadt hereinfuhren. Er sah auf die Uhr und erschrak, wie spät es bereits war. Er packte seine Sachen, schloss die Tür und machte sich auf den Weg. Kurz vor 8 klingelte er an der Tür seines Kollegen. Schukri wohnte in der Khalil-Schibran-Straße, nicht weit von Barudis früherer Wohnung in Babtuma. Als Einzelkind hatte Schukri diese Prachtwohnung von seinen Eltern geerbt. Schukri öffnete noch in der Kochschürze. »Ich habe ein paar Kleinigkeiten vorbereitet, damit wir beim Gespräch und Wein keinen Hunger bekommen.« Der Tisch bog sich unter den vielen Tellern mit Kleinigkeiten. Barudi lächelte und freute sich, weil er den ganzen Tag nur Kaffee und Wasser zu sich genommen hatte. Beide vermieden es, von dem ermordeten Kardinal zu sprechen, als wollten sie sich von der Anstrengung der letzten Tage erholen. Barudi genoss den Wein und die Leckereien, die sein Kollege zubereitet hatte. Seit dem Tod seiner Frau hatte er nicht ein einziges Mal gekocht. Er könne es nicht gut und er sei zu alt zum Lernen, behauptete er immer. Manchmal gab er auch vor, er esse gern im Restaurant. Das war eine Lüge. Er hasste Restaurants, weil sie so laut waren. Und abends brauchte er Ruhe. An diesem Abend aber kam er sich auf einmal sehr jung vor. Er fragte Schukri leise wie ein schüchterner Junge, »Ist es schwer zu lernen, wie man so etwas Tolles kocht?« »Überhaupt nicht. Wenn du willst, können wir in Zukunft gern abwechselnd bei dir und bei mir kochen. Später geben wir als Rentner dann gemeinsam ein Kochbuch mit dem Titel »Kriminell gute Gerichte« heraus.« Barudi waren Kochbücher gleichgültig, aber er wollte endlich lernen, wie man leckere Gerichte kocht. Der Preis der Wahrheit. Kommissar Barudis Tagebuch. Als ich heute das Tagebuch aus dem Versteck geholt habe, nahm ich auch wieder einmal die Schatulle mit den 600 Goldmünzen in die Hand. Sie sind meine Sicherheit und ihr Anblick macht mich froh. Ich erinnere mich noch gern daran, wie ich sie erwarb. Ich fühlte mich in dem Augenblick eigenartig glücklich. In Gedanken kehrte ich zu jenen Tagen in meiner Jugend zurück, die mir damals als Katastrophe erschienen und die letztendlich meine Rettung und mein Glück waren. Ich war als junger Kommissar noch mit großem Elan bei der Arbeit und bekam plötzlich die Chance, das Gelernte umzusetzen und einen Mörder zu fassen. Mein erster Fall war außergewöhnlich. Er bot mir die Möglichkeit, mich zu beweisen. Ein hoher muslimischer Offizier war mit gebrochenem Genick in einem Korb an der Stadtmauer gefunden worden. Er hing an der Stelle, an der, so will es die Legende, der Apostel Paulus nach seiner Bekehrung aus Damaskus geflüchtet war. Ich fand heraus, dass der Tote, bevor er zum Islam übertrat, in einem Kloster gelebt hatte. Dort trug er den Namen Paulus und gründete einen Geheimbund, sowohl gegen die Klosterleitung als auch gegen die Amtskirche. Seine Sippe stand in einer Blutfehde mit einer anderen christlichen Familie. Offenbar handelte es sich also um eine blutige Abrechnung. Der Geheimdienst aber sah in dem Fall eine willkommene Gelegenheit, mit Regimegegnern unter den hohen Offizieren aufzuräumen. Er zog den Fall an sich und nach einem Schauprozess wurden die Offiziere hingerichtet. Ich recherchierte in meiner Freizeit weiter, ohne zu ahnen, dass mich mein Adjutant Mansur, ein schmieriger Unteroffizier, bespitzelte und verriet. Ich werde den Tag mein Leben lang nicht vergessen. Um die Ermittlungen in aller Ruhe abzuschließen, hatte ich 2 Wochen Urlaub genommen. Dann hatte ich den Fall geknackt. Ich kam mit den Dokumenten, die den Mörder eindeutig überführten, ins Büro, um sie meinem Chef mit geschwellter Brust auszuhändigen. Während er die Unterlagen kaltblütig in den Aktenvernichter schob, teilte er mir mit, der Fall sei doch längst abgeschlossen. Indem ich die Recherchen weitergetrieben hätte, habe ich gegen das Verbot des Geheimdienstes verstoßen und würde an die jordanische Grenze strafversetzt, degradiert zum Zollpolizeibeamten. Ich bekam einen fast tödlichen Schreck. Ein neuer Kommissar saß bereits in meinem Büro. Ich weiß nicht mehr, wie ich lebend aus dem Gebäude der Kriminalpolizei gelangte. Eine kleine Hoffnung erstarb in einer fernen Ecke meines Herzens. 2 Tage später stand ich an der staubigen jordanischen Grenze. Mein Traum von einer Karriere als Kommissar lag in Trümmern. 2 Wochen später geriet ich in Streit mit meinem Kollegen Leutnant Faisal, der schamlos Bestechungsgelder von Lastwagenfahrern entgegennahm, um sie dann ohne Kontrolle passieren zu lassen. 1 Stunde später rief mich der Chef der Zollstation zu sich, ein hässlicher Oberst mit vernarbtem Gesicht und Eunuchenstimme. Er war äußerst freundlich zu mir und verteidigte den korrupten Kollegen als anständigen, kollegialen Menschen. Der Chef erzählte mir, dass er wie ich 10 Jahre zuvor strafversetzt worden sei. »Und warum?«, fragte er. »Weil«, fuhr er fort, ohne meine Antwort abzuwarten, »weil ich den Sohn eines Ministers geohrfeigt habe, der im Begriff war, ein Mädchen zu vergewaltigen.« Seitdem habe er sein Vertrauen in Staat und Justiz verloren. Wie ich sei er widerwillig hierher gekommen, aber siehe da, er sei in einer Goldgrube gelandet. Also nehme ich das Geld und drücke beide Augen zu, schloss er. Mit freundlicher Stimme zeigte er mir 2 Möglichkeiten auf. Entweder ich machte mit und sicherte mir eine gute Rente, oder ich würde nach einer angeblichen Schießerei mit Schmugglern mit einem Loch in der Schläfe am Straßenrand enden. Einer Schießerei, die nicht stattfand. Egal, ob du ein Petzer oder ein Heiliger bist, wer das Überleben der Familien meiner Beamten in Frage stellt, gehört erschossen, sagte er ernst. Ich dachte, ich bin im Film. Ausgerechnet der Chef der Zollbehörde zwingt mich, mein Land um den Zoll zu bringen. Verführerisch fuhr er fort. 1/3 der Beute bekomme ich, 1/3 gehört dir und deinem Kollegen Faisal, und das letzte Drittel wird unter den 8 Unteroffizieren aufgeteilt. Ich zögerte nur 1 Nacht. Am Ende der 1. Woche hatte ich $100. Das war fast so viel wie mein Monatsgehalt als Polizeioffizier. Mein Kollege Faisal gab mir den Rat, das Geld gegen Goldmünzen einzutauschen. Sie würden an Wert gewinnen. Woher wusste ein kleiner syrischer Leutnant Bescheid über die Entwicklung auf dem Goldmarkt? Keine Ahnung. Aber er hatte recht. Monat für Monat kaufte ich die berühmten Krüger-Rand-Goldmünzen. Man bekam damals eine Münze für 20 Dollar. Heute, im Jahre 2010, ist dieselbe Münze 1000 Dollar wert. Im Übrigen bekamen wir nicht nur Geld, sondern auch Kleider, Whisky, Zigaretten und Schokolade. All das konnten wir an zwielichtige Händler in Daraa verkaufen. Nach 5 Jahren besaß ich an die 600 Goldmünzen. Dann hat mich ein Cousin dank seiner dubiosen Beziehungen rehabilitieren lassen und ich konnte ins Kommissariat zurückkehren, zu der Tätigkeit, die ich liebe. Meine Rente als Kommissar wird nach 40 Dienstjahren nicht einmal die Miete einer anständigen Wohnung decken. Die 600 Goldmünzen jedoch bedeuten 600.000 Dollar. Meinem Gewissen habe ich damals die Zähne gezogen. Merkwürdigerweise bin ich durch dieses finanzielle Polster in meiner Arbeit als Kommissar mutiger geworden. Ich mische mich politisch nicht ein, denn das hieße, entweder das Lied des Herrschers zu singen oder im Gefängnis zu verfaulen. Die Karriere ist mir egal, aber die tägliche Arbeit als Kommissar macht mir einen Heidenspaß. Ich arbeite gewissenhaft. Bestechungsgelder brauche ich nicht, genauer gesagt, nicht mehr. Wenn ich früher mein Leben betrachtete, wirkte es wie ein Puzzle, bei dem noch viele Teile fehlten. Heute empfinde ich beim Schreiben, wie diese grauen Flächen langsam Farben und Konturen bekommen. Seitdem ich angefangen habe, Tagebuch zu führen, stürmen die Erinnerungen oft so lebhaft auf mich ein, als verlangten sie danach, sofort festgehalten zu werden. Und aus dem grauen Gedächtnislager mit seinen rostigen Regalen und dunklen, labyrinthartigen Gängen treten immer mehr Erinnerungen hervor, die plötzlich klar und bunt vor meinen Augen stehen. Man sagt mir nach, ich hätte ein Kamelgedächtnis. Durch das Aufschreiben übertreffe ich jedes Kamel. Ich mache mir im Büro, im Bus oder auf dem Parkplatz Notizen in ein kleines Heft und formuliere sie dann zu Hause aus. Ich sehe meine Kindheit deutlicher denn je, wie ich in bitterer Armut in einer Familie mit 5 Kindern und der Großmutter aufwuchs. Mein Vater war ein armer Tagelöhner. Er nahm jede Arbeit an, die er bekommen konnte, vom Straßenbau bis zur Erntehilfe. Er war ein gutmütiger, einfacher Mann. Meine Mutter muss eine Zauberin gewesen sein. Aus dem Wenigen, das sie bekam, hat sie das allerbeste Essen gekocht. Mit ihrem Lachen fühlten wir uns reich. Von ihr habe ich den Humor geerbt. Humor war ihre Tankstelle, ihr Widerstand gegen den Tod. Mein Vater liebte sie, und manchmal brachte er ihr eine wilde Blume oder einen Apfel mit. Einmal war es ein Granatapfel. Sie genierte sich, wollte ihn teilen, aber er bestand darauf, dass sie ihn ganz allein aß, setzte sich zu ihr und verscheuchte uns, bis sie fertig war. Sie weinte vor Rührung. Und wir beneideten sie. Von ihm lernte ich die beschützende Zuverlässigkeit. Von uns 5 Kindern überlebten nur meine 3 Jahre ältere Schwester Widad und ich. Sie heiratete später einen tüchtigen Maurer und wohnte mit ihm und den 3 Kindern nach dem Tod meiner Eltern in unserem Haus. Nach einigen Jahren ist sie, wie viele Christen aus dem Süden, mit ihm und den Kindern nach Kanada ausgewandert. Aber ich will zu meiner frühen Kindheit zurückkehren und versuchen zu verstehen, wie ich zu dem wurde, der ich bin. Ich hatte trotz allem Glück. Wie alle Kinder besuchte ich die armselige Grundschule in unserem christlichen Dorf Saria. Einer der 4 Lehrer war sehr engagiert. Er hieß, wie mein heutiger Chef, Suleiman. In seiner Freizeit betreute er eine winzige Bibliothek, für die er von Verlagen und den Kirchen Bücher erbettelte. In unserem Dorf gab es unsere katholische und die orthodoxe Kirche. Um sich gegenseitig zu überbieten, machten die Kirchen großzügige Spenden. Lehrer Suleiman war ledig und wenn er etwas Zeit erübrigen konnte, brachte er Erwachsenen Lesen und Schreiben bei. Auch meine Eltern lernten bei ihm 2-mal die Woche. Als meine Mutter ihn fragte, wann er denn endlich heiraten wolle, antwortete er: »Ich bin mit meiner Armut verheiratet.« Ihm und seiner Pionierarbeit verdankt das Dorf den Ruhm, das erste Dorf in Syrien zu sein, in dem es bereits in den 60er Jahren keine Analphabeten mehr gab. Lehrer Suleiman nahm mich und die anderen schwachen Schüler in Schutz. Er sorgte dafür, dass ich von einem Optiker in Damaskus kostenlos eine Brille bekam. Es war ein Abenteuer für mich, als Kind nach Damaskus zu fahren. Und mit der Brille konnte ich auf einmal so gut sehen. Als mein Vater zahlen wollte, lachte der Optiker, für seinen verrückten Cousin Suleiman gebe er sie mir kostenlos, sagte er. Wegen meiner Kurzsichtigkeit und meiner mickrigen Gestalt wurde ich gehänselt. Geprügelt wurde ich selten, weil ich zu schwach war für die Grobiane, die sich durch Fäuste einen besseren Platz in der Herrschaftspyramide verschaffen wollten. Ich stand meist am Rande und interessierte niemanden. Gewalt widerte mich an und ich fand die Welt ungerecht. Vielleicht keimte da der erste Samen für meine spätere Illusion, als Kriminalpolizist für Gerechtigkeit zu sorgen und Gewalt durch Aufdeckung und Strafe unattraktiv zu machen. Fortuna hatte sich als Lehrer verkleidet. Er besuchte meinen Vater und sagte ihm vor allen Nachbarn, ich sei ein ungewöhnliches Kind und man müsse dafür sorgen, dass ich auf eine höhere Schule in der Stadt komme. Gestern konnte ich nicht weiterschreiben. Mein Chef rief an und wir sprachen fast 2 Stunden über einen komplizierten Selbstmord. Der Selbstmörder hatte sich alle Mühe gegeben, seine Frau als die Mörderin dastehen zu lassen. Ein genialer Plan mit fingierten Indizien, aber wie alles Menschliche voller Fehler. Unsere Beweise überzeugten den Staatsanwalt. Plötzlich aber zauderte mein Chef und hatte Sorge, dass die Frau doch die Mörderin sein könnte. Der Selbstmörder ist nämlich um 10 Ecken mit dem Präsidenten verwandt. Ich habe lange auf ihn eingeredet und ihn beruhigt. Erst als ich ihm sagte, ich sei auch um 20 Ecken mit dem Präsidenten und um 30 mit Adam und Eva verwandt, lachte er. Danach war ich erschöpft. Was für ein Angsthase. Heute musste ich im Büro plötzlich an meinen Schulkameraden Nadim denken. Ich schrieb seinen Namen auf einen Zettel und schon hatte ich eine besondere Erinnerung aus der Grundschule wieder klar vor Augen. Nadim war ein ewig schmutziger und hungriger Junge. Er wurde fast jeden Tag verprügelt, weil er eine messerscharfe Zunge besaß und einen unglaublichen Mut. Breitbeinig pflanzte er sich vor einem Grobian auf und machte ihn vor allen Kindern lächerlich. Dafür steckte er regelmäßig Prügel ein. Eines Tages gab uns der Lehrer die Aufgabe, einen Aufsatz über unser Leben zu schreiben. Wir durften alles schreiben, was wir wollten. Er gab uns eine Woche Zeit. Und so schrieben wir unsere Hefte voll und die meisten logen, dass sich die Balken bogen. Wir beschrieben ein Leben, von dem wir träumten. Dauernd wurden Feste gefeiert und Lämmer und Zicklein gebraten, Wein getrunken und viel Obst gegessen. Und wir wanderten alle in feierlichen, bunten Kleidern umher und wurden von unseren Eltern gestreichelt und geküsst. Auch ich erzählte ein solches Lügenmärchen. Nur Nadim nicht. Er kam beim Vorlesen als Letzter an die Reihe. Er erzählte vom Elend seiner Familie und davon, wie sein Vater des Nachts hinausschlich, um etwas Essbares zu stehlen, damit seine Familie nicht hungerte. Zuerst kicherten einige Schüler verlegen oder auch, weil die Szenen sehr komisch waren, aber dann trat Stille ein. Nadim beschrieb eingehend, fast wie ein Journalist, wie der verzweifelte Vater nicht nur den Kindern, sondern sich selbst ins Gesicht schlug. Und da begannen viele zu weinen, ich auch. Nadim erzählte auch von meinem Elend, und in dem Augenblick erkannte ich, wie gütig meine Eltern waren. Sie litten schweigend und haben uns nie geprügelt. Auch der Lehrer wischte sich heimlich eine Träne weg. Als Nadim zu Ende gelesen hatte, war er der Held der Klasse. Und von nun an tat ihm keiner der Grobiane mehr etwas. Nach der 5. und letzten Klasse der Grundschule wurde er zu seinem Onkel geschickt. Er bediente lange Jahre in dessen Falafel-Imbiss. Später heiratete er die Tochter und übernahm den Imbiss. Das Elend ernährt sich von der Genialität der armen Kinder. Kurz vor dem Ende der Grundschule hatte ich großes Glück. Mein Vater erinnerte sich an einen Cousin, der in Aleppo lebte und sehr reich war. Durch den Handel mit Wein und Olivenöl hatte er ein Vermögen gemacht. Er half uns nie und wollte auch von unserem Dorf nichts wissen. Das hatte mein Vater auch dem Lehrer erzählt. Dieser bot ihm an, selbst an den Onkel zu schreiben. Mein Vater meinte, das sei vertane Mühe. Der Lehrer träumte von einer Berühmtheit, die das Dorf retten würde. Er lese zu viele Romane, scherzte meine Mutter. Ein paar Tage später trug er uns einen bewegenden Brief an den Cousin meines Vaters vor. Meine Eltern weinten vor Rührung. Ich stand dabei, als wäre ich nicht beteiligt. Hätte der reiche Onkel nicht reagiert, wäre aus mir ein Bauer geworden, so wie aus all meinen anderen Klassenkameraden, mit Ausnahme von Girgi, der mit 12 aus dem Dorf flüchtete und später Kapitän zur See wurde. Der Cousin meines Vaters reagierte überraschend schnell und schickte Geld. Man solle mir etwas Ordentliches zum Anziehen kaufen und mich ohne Begleitung nach Aleppo schicken. Sein Mitarbeiter würde mich bei der Ankunft abholen. Das Geld reichte für Kleider, einen Koffer, eine neue Brille und die Fahrkarte. Das alles hat mein Vater in Damaskus für mich besorgt. Und von dem Rest konnten meine Familie und der Lehrer noch 2 Monate lang satt werden. Mein Vater und meine Mutter segneten mich. So viel Fleisch und Obst wie in den letzten 2 Monaten habe ich in den vergangenen 30 Jahren nicht gegessen, sagte meine Mutter zum Abschied. Am Tag meiner Reise kam der Lehrer sogar mit der ganzen Klasse zum Busbahnhof. Sie sangen grässlich, und ich war froh, als der Bus endlich losfuhr. Aleppo war für mich wie ein fremder Planet. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Der Empfang bei meinem Onkel war kalt. Seine Frau mochte keine Verwandten aus dem Dorf. Vielleicht, weil wir sie an ihre eigene arme Kindheit erinnerten. Vielleicht hatte sie auch Angst, wir würden all das viele Geld erben, da sie und ihr Mann kinderlos waren. Sie ignorierte mich, bis ich ins Internat kam. Mein Onkel behandelte mich gut, obwohl er mit Kindern eigentlich nichts anfangen konnte. Er redete mit mir über nichts als seine Geschäfte, und ich war froh, das Haus bald wieder verlassen zu können. 2-mal im Jahr besuchte ich sie für jeweils 1 Stunde, 1-mal zu Weihnachten und 1-mal zu Ostern. Die Ferien hingegen verbrachte ich bei meinen Eltern zu Hause, und der Lehrer freute sich über meine Fortschritte. Dann, nach dem Abitur, kamen die Katastrophen. Zuerst verunglückten meine Eltern mit 20 anderen Fahrgästen bei einem fürchterlichen Busunfall. Sie waren auf dem Weg zu einer Hochzeit. Merkwürdigerweise hat sich nur das Gesicht meines Vaters in mein Gedächtnis eingebrannt. Er hatte schon als 40-Jähriger ein Gesicht voller Furchen, die der Pflug der Zeit hinterlassen hatte. In seinen Augen standen oft Tränen. 1 Jahr später erkrankte der Lehrer an einer seltsamen Krankheit, die ihn gewissermaßen bei lebendigem Leib auffraß. Später erfuhr ich, diese Krankheit heißt Muskelschwund. Er starb mit 40 und sah im Sarg aus wie eine Mumie, nur noch Knochen und gelbe Haut. Ich studierte Jura, das gefiel meinem Onkel sehr. Er versprach, mich später in seiner Firma anzustellen. Seine Frau aber hasste mich und gab mir nicht einmal die Hand. Sie hatte wohl Angst, der Onkel würde mich adoptieren. Dann kam der Schock. Der Onkel starb plötzlich an Herzversagen. Ich trauerte sehr um ihn und hielt die Grabrede. 1 Monat später drehte seine Witwe mir den Geldhahn zu. Sie wollte mich weder sehen noch am Telefon mit mir sprechen. Die Briefe, in denen ich sie anflehte, mich noch 2 Jahre zu unterstützen, damit ich meine Prüfungen ablegen und Rechtsanwalt werden konnte, blieben unbeantwortet. Auch auf mein Angebot nach dem Studium, alles zurückzuzahlen, reagierte sie nicht. Und als ich sie in ihrer Villa aufsuchte, ließ sie mich vom Pförtner beleidigen und mit einem Stock vertreiben. Ich habe als Kriminalkommissar viele schwere Fälle gelöst und die manchmal unglaublich komplizierten Motive für Verbrechen durchschaut. Diese Frau aber habe ich nie verstanden. Sie starb elend und letztlich verarmt in einem christlichen Altersheim, aber das ist eine grausige Geschichte und gehört nicht in mein Tagebuch. Der Hausbesitzer warf mich einen Monat später aus meinem Zimmer, und so stand ich wie vor Jahren wieder am Busbahnhof, diesmal mit zwei Koffern. Im einen waren Kleider, im anderen Bücher. Weit und breit war keine Rettung in Sicht. Ich übernahm Gelegenheitsarbeiten und wohnte in einem miserablen Zimmer, aber es war nicht daran zu denken, das Studium zu beenden. Eines Tages las ich eine Anzeige der Polizeiakademie. So wurde ich zuerst Polizist und später Kriminalpolizist, erst in Aleppo und dann in Damaskus. In den letzten Jahren vor dem Abitur hat mich meine Mutter genervt. Wenn ich aus Aleppo zu Besuch kam, war immer zufällig irgendein Mädchen samt Eltern zum Kaffee eingeladen. Die Mädchen ähnelten alle irgendwie meiner Mutter. Ich stellte mich dumm. Eines Tages wurde es mir zu viel. Ich drohte, nicht mehr zu Besuch zu kommen, wenn sich weitere solche Zufälle ereignen sollten. Von da an war Ruhe. Dann tauchte Nadja auf. Ich war bereits auf der Polizeiakademie und besuchte meine Schwester. Eines Tages, ich glaube, es war kurz vor Ostern, kam ich wieder zu Besuch ins Dorf und trug im Gottesdienst meine Ausgehuniform. Nadja saß in der Kirche in der Bank vor mir. Sie drehte sich zu mir um und lächelte mich an. Sie war 18, ich 23. Kurz darauf verabredeten wir uns und gingen gemeinsam lange spazieren. Wir stellten fest, dass unsere Anschauungen in vielem übereinstimmten. Ich begann, von einer gemeinsamen Zukunft zu träumen und schrieb ihr viele Briefe. Nach 3 Monaten veränderte sich etwas. Meine besorgten Fragen beantwortete sie nicht, sagte nur, die Leute würden viel reden. Ich schlug ihr vor, mich offiziell mit ihr zu verloben, damit niemand mehr etwas zu lästern hätte. Sie antwortete nicht. Meine Schwester Widad lieferte eine gnadenlose Erklärung. Nadja betrüge mich mit dem charmanten neuen Lehrer der höheren Schule. Bald wollte Nadja mich nicht mehr sehen. Eine ihrer besten Freundinnen verriet mir den Grund. Nadja sah ihre Zukunft an der Seite eines Lehrers rosiger als an der eines Polizeioffiziers. Sie heiratete ihn in Windeseile und brachte ein gesundes 6-Monats-Kind zur Welt. Es ging das Gerücht, ihr Vater habe den Bräutigam verprügelt, als dieser die Hochzeit verschieben wollte. Und in der Kirche stand er vor aller Augen mit einer Doppelflinte hinter dem Brautpaar für den Fall, dass es sich der Bräutigam im letzten Augenblick anders überlegte. Als der Pfarrer den Bräutigam fragte, ob er Fräulein Nadja zur Ehefrau nehmen und bis zum Ende seiner Tage lieben wolle, antwortete der Vater: »Ja, er will.« Die Antwort des Bräutigams ging im Gelächter der Anwesenden unter. Auch heute noch muss ich lachen, wenn ich daran denke. Im Schildkrötengang. 2 Tage später sollte Barudi am Abend seinen Lieblingsspruch wiederholen. Wenn der Morgen im Arsch ist, kann der Mittag nicht nach Rosen duften. Und er hat dabei immer gelacht, obwohl ihm nicht nach Lachen zumute war. Nabil, sein eifriger Mitarbeiter, hatte für ihn herausgefunden, der Expressverleih führe bei Privatkunden nicht Buch und gebe jedem gegen eine gewisse Summe Bargeld und das Vorlegen eines Personalausweises den Wagen, den er wünsche. Aus Sorge, im Verkehrschaos stecken zu bleiben, war Kommissar Barudi sehr früh losgefahren. Damaskus aber war immer für eine Überraschung gut. Der Verkehr lief in geordneten Bahnen gemächlich dahin, ohne Stau. Die Ampeln funktionierten tadellos und die Autofahrer zeigten eine fast englische Höflichkeit. »Sind wir hier in der Schweiz?« rief Barudi erstaunt, als er das ruhige, elegante Viertel Aburumani erreichte. Er war selbst nie bei den Eidgenossen gewesen, aber Ordnungsliebe und Korrektheit verband er immer mit der Schweiz. Seine Schweizer Uhr hatte er vom reichen Cousin seines Vaters zum Abitur geschenkt bekommen und sie funktionierte auch 40 Jahre später noch tadellos. Barudi war also eine Stunde früher als gewollt vor Ort. Damaszener kommen entweder zu früh oder zu spät. Es war eiskalt. Er schaute in den grauen Himmel und verfluchte seinen Leichtsinn, ohne Mantel aus dem Haus gegangen zu sein. Und so parkte er in der Nähe der Botschaft vor dem eleganten Lokal Au Bon Café. Er nahm die Tüte mit dem Pistaziengebäck für den Botschafter, betrat das Café und setzte sich dankbar ins Warme. Eine fast sadistische Zufriedenheit erfüllte ihn beim Anblick der Passanten, die draußen frierend vorbeieilten. Wie sauber die Straßen hier sind, wie elegant und gepflegt die grünen Rasenflächen in den Vorgärten und auf den Verkehrsinseln, staunte er. Neugierig beobachtete er die Amseln und Spatzen, die gelassen und furchtlos auf dem Boden herumpickten. In seinem lebendigen alten Wohnviertel hatten die Vögel keine Ruhe. Kinder und Erwachsene stellten ihnen nach, erschreckten sie manchmal aus Spaß. Hier gehörten anscheinend auch die Vögel der Upper Class an. Doch plötzlich sprang eine graue Katze aus dem Nichts und schnappte sich eine der Amseln. Der arme Vogel schlug noch kurz mit den Flügeln, dann hing er leblos in ihrem Maul. Barudi bestellte, um sich dem vornehmen Viertel entsprechend zu verhalten, beim Kellner einen Cappuccino. Dann zog er die beiden gefalteten Blätter aus seiner Jackentasche und überflog noch einmal die Informationen, die seine Assistenten ihm über seinen Gesprächspartner zusammengestellt hatten. Mario Saleri, Mitte 60, war in einem Dorf der Provinz Verona geboren. 1980 war er Priester geworden, hatte danach in Rom Jura und Geschichte studiert. Er schrieb seine Doktorarbeit über die katholische Kirche in China. Unter seinem Förderer, Papst Johannes Paul II., bekam er die Bischofsweihe und wurde erst in Wien und dann in Afrika zu einem erstrangigen Diplomaten. 2008 bestellte ihn Papst Benedikt XVI. Zum apostolischen Nuntius, dem Botschafter des Vatikans in Syrien. Er sprach zwar schlecht Arabisch, verstand aber alles. Saleri war ein hartgesottener konservativer Katholik. Gegenüber dem Islam zeigte er sich neutral bis positiv, nicht aber gegenüber der evangelischen oder der orthodoxen Kirche. Barudi faltete das Blatt wieder zusammen und steckte es in die Innentasche seiner Jacke zurück. Er ließ seinen Blick über die Straße wandern, nichts als Kälte. Nach einer Dreiviertelstunde zahlte er und verfluchte den Wirt. Für das Geld hätte er in seinem Wohnviertel 4 Tassen Kaffee oder ein warmes Gericht bekommen. Vielleicht ist es eine Strafe der Götter, dachte er, wegen meiner sadistischen Haltung gegenüber den Passanten. Vor der Rente wollte Kommissar Barudi seinen Goldschatz nicht anrühren. Er verdiente wenig und doch genug, dass er, ohne sich zu verschulden, bescheiden leben konnte. Die syrische Lira hatte keine Kaufkraft mehr. Als er vor über 40 Jahren Abitur machte, hatte man 1 Dollar gegen 3 Lira gewechselt. Heute war 1 Dollar 50 Lira wert und die Preise galoppierten. Wer in Damaskus vom Gehalt leben und eine Familie ernähren musste, kam, wenn er 2 Jobs nicht durchhielt, zu Lebzeiten nicht von seinen Schulden herunter. Bestechlichkeit ist in diesem System mit eingebaut, egal wer regiert, dachte er. Darin liegt die Misere. Barudi verdiente etwa so viel wie ein Professor an der Universität. Aber viele Professoren arbeiteten nebenher für Firmen als Übersetzer oder Gutachter oder unterrichteten in Privatschulen die Söhne und Töchter der Reichen. Welche Arbeit aber sollte ein Kommissar nebenberuflich verrichten? Vielleicht selbst kleine Gauner anheuern, sie verhaften, die Belohnung einheimsen und sie bald wieder freilassen? Sein früherer Chef Kuga, der ihn vor über 30 Jahren an die jordanische Grenze hatte strafversetzen lassen, tat später genau dies. Vielleicht weniger aus Not, sondern aus Eitelkeit, weil er in seinem Spatzenhirn fürchtete, eine friedliche Gesellschaft mache die Kriminalpolizei überflüssig. In jener Phase der Geschichte waren die Damaszener sehr friedlich, schliefen bei offenen Haustüren. Das empfand Kuga, inzwischen Major und Leiter der Kriminalpolizei, als Bedrohung seines Ansehens und seiner Arbeit. Er ließ kleine Banden Einbrüche und Diebstähle begehen, Betrügereien durchführen und mit Haschisch handeln, alles sogenannte leichte Verbrechen. Kuga verbot den Gaunern, jemanden zu töten oder harte Drogen zu verkaufen. Nur Haschisch durften sie an den Mann bringen, denn er war überzeugt, dass Haschisch harmlos war. Er rauchte jeden Tag seine Shisha mit Haschisch nach dem Dienst. Das Ganze war ein Theater und er, Kuga, war der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in Personalunion. Er genoss es, den einen oder anderen Gauner verhaften zu lassen. In der Presse hieß es dann, er habe einen Drogen-, Einbrecher- oder Fälscherring zerschlagen. Major Kuga bekam viel Lob und vom Innenminister einen Orden. Die Strafen fielen milde aus. Und vom Raubgut bezahlte er den Gaunern, während sie im Gefängnis waren, sogar kleine Gehälter. Das ging so lange gut, bis ein gieriger Gauner einmal mehr wollte und dafür kein Geld, sondern eine Tracht Prügel bekam. Da lief er geradewegs zu einem bekannten, strengen Richter und legte dort eine lange Beichte ab. Am nächsten Tag wurde Kuga entlassen und nach einem halben Jahr und einem zermürbenden Prozess beging er Selbstmord. Badudi hatte keine illegalen Nebeneinkünfte. Er musste also gut haushalten und er war Gott dankbar, dass er keine Kinder zu ernähren hatte. 150 Lira für einen Cappuccino, das sind $3. Als ob die Gäste zu Hause eine Gelddruckmaschine besäßen, brummte er, bevor er zu Fuß zur nahen Botschaft ging. Dort angekommen, klingelte er. Ein Mann in dunkelblauer Uniform öffnete die Tür und musterte ihn misstrauisch. »Guten Tag. Sie wünschen?« »Ich habe einen Termin mit dem Botschafter. Badudi. Kommissar Badudi ist mein Name.« »Kommissar Badudi, ja. Kommen Sie herein. Seine Exzellenz, der apostolische Nuntius, wartet auf Sie«, sagte der Mann und betonte den korrekten Titel seines Vorgesetzten. Ein höfliches Lächeln versuchte, das strenge Gesicht für einen Moment zu überziehen, scheiterte aber kläglich. Der Botschafter Mario Saleri saß an seinem prächtigen Schreibtisch. Hinter ihm lächelte in Großformat Papst Benedikt von der Wand. Als Barudi den Raum betrat, stand der Mann mit den grauen Haaren auf und führte Barudi zu einer Sitzecke mit bequemen Sesseln und einem modernen Tisch aus dickem Glas. Barudi drückte dem Mann die Hand und übergab ihm dann etwas umständlich das Pistaziengebäck. »Ah, Sie sind gut informiert«, sagte Saleri auf Arabisch, wobei der Akzent nicht zu überhören war. Die Männer kamen rasch ins Gespräch. Der Botschafter war sehr höflich und entschuldigte sich dauernd für seine schlechte Aussprache, die Barudi nicht störte. Was er zu hören bekam, gefiel ihm allerdings weniger. Denn Saleri entzog sich geschickt den Fragen nach dem ermordeten Kardinal Cornaro und überging alle Schmeicheleien, die Barudi ihm auftischte. Dass er auf eine enge Zusammenarbeit mit der Botschaft setze und vom Innenminister persönlich beauftragt sei, alles dafür zu tun, diesen furchtbaren Mord aufzuklären, und dass man noch gern an den historischen Besuch des Papstes Johannes Paul II. In Damaskus im Jahre 2001 zurückdenke. Der Botschafter blieb stumm und antwortete nur knapp. Ja, der ermordete Kardinal Cornaro habe vor seiner Reise in den Norden fast 10 Tage in der Botschaft gewohnt. Nein, er wisse nicht viel über die Mission des Kardinals, nur dass er nach Derkas, ein Städtchen oder Dorf nahe Aleppo, hatte reisen wollen, um eine renovierte Kirche einzuweihen. Nein, er habe ihn nicht begleiten können. Nein, nein, Kardinal Cornaro habe das nicht gewünscht. Ja, der Kardinal habe viele Gäste empfangen, Syrer und Italiener, Franzosen, Amerikaner. Der Botschafter langweilte den Kommissar mit der peniblen Aufzählung aller Botschafter, die seiner Exzellenz, dem Kardinal Cornaro, die Ehre erwiesen hatten. Und hat denn keiner dieser Gäste den Kardinal gefragt, was er in Damaskus zu tun hatte? Hakte Barudi fast empört nach. Der Botschafter tat so, als bemerkte er den strengen Ton nicht. »Schon möglich. Vielleicht hat der eine oder andere danach gefragt. Aber ich weiß nicht, wer das war und was Kardinal Cornaro geantwortet hat. Wir respektieren hier die Privatsphäre.« Das war eine deutlich kritische Anmerkung zu den Zuständen in Damaskus. Aber Barudi fühlte sich nicht angesprochen. Er wurde selbst von den Geheimdiensten ausspioniert. Ein blasses Lächeln blitzte kurz über sein Gesicht und verschwand dann spurlos. Auch ihr Patriarch Besra und Bischof Tabich waren bereits da, hörte er dann den Botschafter leise, fast ironisch sagen. Baroudi nahm erstaunt zur Kenntnis, dass Saleri wusste, dass er, Baroudi, der melkitisch-katholischen Kirche angehörte. »Alle Achtung, Exzellenz«, sagte er in der Hoffnung auf ein freundlicheres und ergiebigeres Gespräch. »Ihre Informanten sind auch nicht schlecht.« Der Botschafter zeigte keine Regung. »Man muss doch so weit wie möglich wissen, mit wem man spricht, und Sie sind in Damaskus ein berühmter Mann. Ein Mitarbeiter unserer Botschaft hat Sie sehr gelobt, weil Sie den Mord an seiner Cousine aufgeklärt haben. Er heißt Basil Laham.« Baroudi erinnerte sich nicht an den Namen. Er nickte dankbar, doch auch dieses Gefühl erschien ihm später unangemessen, denn die Atmosphäre entspannte sich nicht. Er wurde das Gefühl nicht los, der Botschafter wisse viel mehr, als er verlauten ließ. Der Mann sprach, doch seine Worte schmeckten nach Formalin, als wären sie konserviert und würden bei Bedarf in festgelegter Reihenfolge aus dem Behälter geholt. Enttäuscht verließ Baroudi nach etwa einer Stunde die Botschaft und verfluchte den Tag. Aber nach ein paar Schritten kehrte seine innere Ruhe zurück. Nach 40 Jahren im Dienst war er es gewohnt, sich am Anfang eines Falles verloren zu fühlen und hatte gelernt, auch seinen Zorn in Zaum zu halten. Im Auto fiel ihm plötzlich der katholische Patriarch Besra ein. Baroudi fuhr nur ein paar hundert Meter, dann hielt er am Straßenrand. Er kannte Besra seit 30 Jahren. Damals war der Patriarch noch ein einfacher Priester gewesen. Er war ein kluger, manchmal übertrieben diplomatischer Mann. Vielleicht hätte er sonst die Interessen seiner katholischen Gemeinde nicht vertreten können, rechtfertigte Baroudi den Patriarchen gegenüber seinen Kritikern. Er tippte die direkte Durchwahl in sein Handy ein. Der Patriarch war sofort am Apparat. Nach ein paar Höflichkeitsfloskeln kam Baroudi zur Sache. »Exzellenz, kann ich vertraulich mit Ihnen reden?« Der Patriarch lachte. »Verehrter Kommissar, eine Beichte am Telefon? Das gibt es nicht, denn da hören neben Gott auch noch einige Teufel mit. Kommen Sie zu mir. Wo sind Sie im Moment?« »Im Abu-Romani-Viertel. Aber wenn Sie Zeit für mich haben, bin ich in einer Viertelstunde bei Ihnen.« »Fahren Sie vorsichtig. Ich habe heute Zeit. Zwei Termine sind ausgefallen, also spielen Sie mit Ihrer Beichte den Pausenfüller.« Er lachte wieder. Als Baroudi eine halbe Stunde später vor dem Sitz des Patriarchen in der Saitungasse eintraf, freute er sich über den großen, freien Parkplatz. Besra empfing ihn herzlich und zeigte sich schockiert über die Nachricht von der Ermordung des Kardinals. Er versicherte, mit niemandem darüber zu sprechen, und Baroudi glaubte ihm vorbehaltlos. Wer mehr als einer Million Katholiken vorstand, war es gewohnt, geheime Nachrichten für sich zu behalten. »Exzellenz, wissen Sie, warum der Kardinal nach Syrien gekommen ist?« »Nein, wir waren leider nicht einbezogen«, sagte der Patriarch bitter. »Niemand in Rom hat sich bemüßigt gesehen, uns zu informieren, wie das bisher üblich war. Erst als die Botschaft einen Empfang für den Kardinal gab, hat man uns immerhin dazugeladen.« »Das finde ich aber seltsam«, sagte Baroudi aufrichtig. Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass man das Oberhaupt der katholischen Kirche von Antiochien und dem ganzen Orient, von Alexandria und Jerusalem, über den Besuch eines katholischen Würdenträgers nicht informiert hatte. »Und haben Sie ihn bei dieser Gelegenheit nicht gefragt, weshalb er nach Syrien gekommen ist?« »Das verbot mir die Höflichkeit. Ich dachte, er würde mich vielleicht noch aufsuchen und mir berichten. Ich stehe in der kirchlichen Hierarchie ja über ihm. Die offizielle Erklärung, er wolle eine Kirche im Norden einweihen, ist mehr als lächerlich. Was er dort genau vorhatte, weiß niemand, jedenfalls nicht offiziell«, setzte der Patriarch nach und machte lächelnd eine Pause. »Aber Bischof Tabich hat über einen Freund im Vatikan mehr erfahren. Und?« Kardinal Cornaro sei in geheimer Mission unterwegs, um die Wundertaten eines Einsiedlers in der Nähe von Aleppo zu überprüfen. Der Bischof hat Kardinal Cornaro aufgesucht und ihn auf Dumia, die bekannte Heilerin im christlichen Viertel, angesprochen. Aber der Kardinal soll ihm arrogant ausgewichen sein. Kann ich selbst mit Bischof Tabich sprechen? Ja, selbstverständlich, aber er ist gerade in Jordanien unterwegs und kommt erst in einer Woche zurück, erwiderte Patriarch Besra. Und Sie haben den Kardinal nur das eine Mal gesehen, oder gab es mehrere Treffen? Nein, ich bin ihm nur bei diesem Empfang begegnet. Ich hatte wirklich kein Interesse, ihn wiederzusehen. Die Milde der Gastfreundschaft hört dort auf, wo der Gast den Gastgeber beleidigt. Hier in Damaskus aufzutreten, ohne uns offiziell zu informieren, ist eine Beleidigung. Wir reden nicht öffentlich darüber, um uns nicht vor den Muslimen lächerlich zu machen, aber stellen Sie sich vor, ich würde nach Rom fahren und eine Kirche einweihen oder irgendwelche Wunderheiler oder Scharlatane dort kontaktieren, ohne den Papst zu informieren. Scharlatane? Sie meinen den Bergheiligen in Derkas? Das ist doch kein Heiliger, sondern ein bekannter Heiler, aber er ist Muslim und hat mit unseren christlichen Heiligen nichts zu tun. Und seinetwegen soll ein Kardinal aus Rom gekommen sein? Das wäre doch Aberglaube. Ja, mein Lieber, ich hätte ihm geraten, lieber ein paar freie Tage in unserer schönen Stadt zu genießen und dann nach Rom zurückzufliegen. Lieber Barudi, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Und ich verrate Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass ich genau wie mein Vorgänger Maximus der Fünfte kein Anhänger von Wundertätern bin. Auch nicht von Dumia, mögen mein Bischof und einige Pfarrer sie auch für heilig halten. Die Frau kann offenbar in der Tat heilen, so auch der sogenannte Bergheilige. Einige Menschen besitzen übernatürliche Kräfte, und ich freue mich für jeden geheilten Kranken. Aber unser Christentum braucht dieses ganze Theater nicht. Aber viele Pfarrer und Bischöfe glauben fest daran, entgegnete Barudi in Erinnerung an seine Kindheit im Süden, wo es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Wunderheilern und wundersamen Erscheinungen nur so gewimmelt hatte. Und so mancher Papst auch. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. War ein großer Förderer von Wunderheilern. Er erhob einige zu Heiligen, die seine Vorgänger für Scharlatane hielten. Das ist ein heikles Thema, wie dem auch sei. Der Bergheilige im Norden ist ein Scharlatan. Er ist eine Teufelsbrut, ob er Kranke heilt oder nicht. Besra machte eine abfällige Handbewegung und schwieg, um seinen Zorn und seine Verachtung zu bremsen. Barudi spürte die Bitterkeit in den Worten des Patriarchen. Er erklärte sich ohne jegliche Heuchelei mit ihm solidarisch und setzte mit einer Frage nach. Wäre es denn nicht denkbar, dass der Vatikan aus Überheblichkeit die katholische Kirche im Orient verachtet? Der Patriarch bestätigte weder noch dementierte er die Vermutung, und Barudi begriff, dass sich der Diplomat wieder im Griff hatte. Er erzählte von seinen Reisen nach Europa und von seiner Enttäuschung darüber, dass man ihn dort wie einen Exoten behandelt hatte. Nicht nur einmal habe ein junger europäischer Theologe ihm, dem Patriarchen des gesamten Orients, die Grundsätze des Katholizismus, wenn nicht des Christentums, auseinandersetzen wollen. Beim Abschied an der Tür legte der Patriarch seine Hand auf Barudis Arm. »Warten Sie«, sagte er, als wäre ihm gerade noch etwas eingefallen. Ich erinnere mich dann noch an einen seltsamen Satz, den Kardinal Cornaro zu seiner Exzellenz Monsieur Deson, dem französischen Botschafter, gesagt hat. Ich stand nicht weit von beiden entfernt, und weil es verhältnismäßig ruhig war, konnte ich einige Gesprächsfetzen aufschnappen. Cornaro sagte zu dem Botschafter, »Le pape m'a chargé, de cette mission très délicate«, »Et je dois dire que je sais que c'est là.« »Also, der Papst hat mich mit dieser heiklen Mission betraut, und ich muss sagen, ich hasse sie.« Der französische Botschafter bot ihm seine Hilfe an, aber der Kardinal lehnte ab und bedankte sich höflich. »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit weiterhelfen kann.« »Vielen Dank, Exzellenz. Sie haben mir in einer Viertelstunde mehr geholfen als der vatikanische Botschafter in einer Stunde, aber das bleibt unter uns.« Und danke für den Kaffee. Patriarch Besra nickte lächelnd. Kommissar Barudi kam sich wie eine alte Schildkröte vor. Noch immer öffnete sich für ihn keine Tür, nicht mal einen Spalt, um hinter die Fassade zu blicken. Er ließ sein Auto auf dem Parkplatz stehen und ging in ein kleines Restaurant in der Nähe, das ihm seit langem vertraut war. Bereits als junger Kommissar war er dorthin gegangen, kannte noch den Vater des heutigen Wirts. Damals hatte er bei einer alten Witwe nur ein paar hundert Meter entfernt gewohnt. Der starke Kaffee brachte seinen Magen durcheinander. Er bekam Sodbrennen und ein leichter Schwindel überfiel ihn. Plötzlich merkte er, dass er einen Bärenhunger hatte. Er bestellte einen Teller Hummus mit zwei warmen, knusprigen Fladenbroten und ein Falafel-Sandwich. Das Essen brachte seinen Kreislauf wieder in Schwung und sein Magen zeigte sich mit den deftigen Kichererbsen mehr als zufrieden. Es war bereits später Mittag, als Barudis Handy klingelte. Ein kurzer Blick auf das Display verriet ihm, es war Frau Malik, die Sekretärin seines Chefs. Weil es im Restaurant recht lebhaft zuging, bat er sie um 5 Minuten Geduld. Er trank seinen heißen, starken, süßen Tee aus, zahlte und ging. Auf dem Weg zu seinem Wagen blieb er in der breiten, aber ruhigen Seitungasse stehen und rief Frau Malik zurück. Sie teilte ihm mit, sein Chef habe sich aus Moskau gemeldet. Er habe vom Fall des Kardinals Cornado gehört und werde in 2 Tagen wieder in Damaskus sein. Er lasse Barudi grüßen. Barudi bedankte sich und erkundigte sich, ob sein Assistent Ali schon aus Homs zurück sei. Frau Malik lachte. »Ja, ein um 10 Jahre gealterter Mann. Was für eine Aufgabe hast du ihm gegeben?« »Ach, liebe Aische, nur eine Kleinigkeit«, erwiderte Barudi und musste mit Frau Malik über seine flache Lüge lachen. Ali sollte sich in Homs Gewissheit über den Fall Sabuni verschaffen. Salim Sabuni, ein bekannter Textilhändler, wurde beschuldigt, seinen Geschäftspartner erschossen zu haben, während dieser dabei war, einen großen Betrug aufzudecken. Die Witwe des Ermordeten erzählte von einem Streit beider Männer 1 Woche zuvor. Sabuni wurde verhaftet. Experten der Polizei hatten den Betrug tatsächlich nachweisen können. Außerdem bezeugten Nachbarn den heftigen Streit. Der Verdächtige aber schwieg und sagte, dass er nur Kommissar Barudi die Beweise seiner Unschuld vorlegen wolle. Barudi suchte den Mann in der Untersuchungshaft auf. Sabuni erzählte ihm, er habe zwar seinen Geschäftspartner gelegentlich übers Ohr gehauen, weil dieser im gemeinsamen Textilgroßhandel nie auch einen Finger krumm gemacht, vor allem aber, weil er heimlich mit Waffen gehandelt habe. Er, Sabuni, sei jedoch zur Tatzeit in Homs gewesen. Er habe dort auf der Hochzeit seines Cousins gefeiert, die 3 Tage dauerte. Und soweit er wisse, seien, wie üblich, viele Fotos gemacht und ein Videofilm gedreht worden. Er habe aber Angst gehabt, diese als Beweis seiner Unschuld vorzulegen, weil er fürchtete, dass korrupte Polizisten und Justizbeamte Fotos und Filme verschwinden ließen. Sabuni vermutete, dass sein Geschäftspartner von einem Kriminellen mit einem Schuss niedergestreckt worden war. Er selbst habe nie in seinem Leben eine Waffe in der Hand gehalten und würde es nie fertigbringen, einen Menschen aus welchen Gründen auch immer umzubringen. Sabuni weinte erbärmlich und flehte Barudi an, ihm zu helfen. Barudi interessierte sich weder für Geschäftsbetrug noch für Waffenhandel. Sein ganzes Bestreben war, die Beweise zu sichern und den Mann, falls stimmte, was er sagte, freizubekommen. Waffenschmuggel und Betrug sollten andere aufklären. Sein Assistent Ali sollte schnell nach Homs fahren und dort sowohl die Zeugen vernehmen als auch Videomaterial und Fotos sicherstellen. Er war dafür der beste Mann. Jetzt rief Barudi ihn an. Alis Stimme klang müde. Er sei aus Homs zurück und habe 2 Tage nicht geschlafen, aber die Beweisstücke lägen im Tresor. Der Verdächtige war auf der Hochzeit gewesen und die Videoaufnahmen dokumentierten lückenlos, dass der Mann in der Stunde, als sein Geschäftspartner umgebracht wurde, 160 Kilometer entfernt getanzt und gesungen hat. »Ich komme sofort«, sagte Barudi und stieg ins Auto. Dankbar dachte er, was für einen fleißigen Mitarbeiter er in Ali hatte. Einen verwegenen, aber erfahrenen Unteroffizier, dessen Methoden nicht immer sauber waren und dessen Wutanfälle gefährlich werden konnten. Da er ein liebevoller Vater von 3 Kindern war, erlaubte ihm Barudi nie, an einem Fall mitzuarbeiten, bei dem es um Verbrechen an Kindern ging. Denn eines war klar, Ali würde den Verbrecher bei der Verhaftung erwürgen. Ali war fleißig, mutig, aber auch stur. Ein Mensch, den die Meinung der anderen nicht interessierte. Ganz anders der zweite Assistent Nabil. Dieser war charmant, elegant und wendig wie ein Wiesel. Hatte Ali überall Kanten, so war Nabil rundum glatt. Deshalb wurden die beiden in Baroudis Abteilung auch Feuer und Wasser genannt. Nabil, ein junger Leutnant im ersten Jahr nach der Polizeiakademie, hatte zunächst Jura studiert, weil sein Vater es wollte, ein bekannter Rechtsanwalt, der mitten in einem Schlussplädoyer gestorben war. Die Richter waren damals beeindruckt von seinen Argumenten und ließen das Plädoyer von einem jungen Kollegen zu Ende lesen. Sie entsprachen dem Antrag auf Freispruch. Und bald witzelte man in Damaskus, Nabils Vater sei ein so guter Anwalt gewesen, dass er sogar noch im Sterben einen Prozess gewonnen habe. Für Nabil war der Tod des Vaters eine Befreiung. Er wollte kein Anwalt werden. Er bewarb sich bei der Polizei. In seinem Büro angekommen, rief Baroudi Ali zu sich und schaute sich gemeinsam mit ihm das Material an. Unten rechts im Bild war das Datum der Videoaufnahme eingeblendet, sowie die Uhrzeit. Nach 2 Stunden packte er die Beweise zusammen, diktierte den Abschlussbericht und bat Ali, das Ganze zu Frau Malik zu bringen. Sie sollte den Anwalt des Verdächtigen und den Staatsanwalt informieren. Er bat Ali, zu Salim Sabuni zu gehen und ihm unter 4 Augen mitzuteilen, dass der Beweis seiner Unschuld gesichert war. Baroudi stockte mitten im Satz, »Und vergiss nicht, bevor du das Ganze zu unserem Chef nach oben bringst, noch Kopien von dem Material zu machen. Wenn du das erledigt hast, kannst du heute und morgen frei nehmen. Du hast genügend Überstunden gemacht.« Ali lächelte müde. »Dir ist doch kein Trick fremd, um mich zum Kopieren zu bewegen«, sagte er und ging. Baroudi freute sich für den armen Salim Sabuni. Außerdem war er den Fall nun los. Hier zogen Kriminelle und Offiziere die Fäden und es ging um Waffenhandel. Er war sicher, in ein paar Tagen würde der Geheimdienst die Sache an sich reißen. 1, 2 Kriminelle, die zu viel wussten, würden mit dem Leben bezahlen, so dass die hohen Offiziere für den kriminellen Handel, ob mit Drogen oder Waffen, nur vom Geheimdienst erpressbar blieben. So war es stets, wenn hohe Offiziere in irgendwas verwickelt waren. Aber es bedeutete nicht, dass der Geheimdienst sie immer deckte. Hin und wieder ließ er Minister oder Offiziere auch ohne Prozess hinrichten. Offiziell hieß es, XY habe Selbstmord begangen. Und der Fall wurde ad acta gelegt. Shukri, der große Zyniker, flüsterte dann, »Selbstmord mit 6 Kugeln.« Baroudi ging rasch noch einmal seine Notizen durch, bevor er seinen zweiten Assistenten anrief. Nabil war sofort am Apparat und Baroudi legte los. Der katholische Bischof Tabir hat den Kardinal aufgesucht und mit ihm gesprochen. Er ist derzeit verreist und kommt erst in einer Woche zurück. Ruf in seinem Sekretariat an und lass dir einen Termin geben. Kennst du den Bischof persönlich? Baroudi hörte zu, was Nabil zu sagen hatte. Dann lachte er. Wie konnte ich bloß auf den dummen Gedanken kommen, dass du irgendjemanden in dieser Stadt nicht kennst? Dann also viel Glück. Wie? Nein, das soll weder eine Vernehmung noch ein Verhör sein. Es ist ein Gespräch. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Alawiten eure Religionsmänner schätzt. Sei höflich ihm gegenüber, mein Junge. Er ist der Bischof von Damaskus. Nein, viel erwarte ich mir nicht. Aber jede Information kann uns helfen. Die missglückte Adoption. Kommissar Baroudis Tagebuch. Heute habe ich frei. Ich nehme mir viel Zeit und will über die schönste Zeit meines Lebens und deren tragisches Ende schreiben. Über die Jahre mit Basma. Vielleicht werden meine Trauer und meine Schuldgefühle dann etwas weniger. Ich bin schuld an der übergroßen Enttäuschung, die meine geliebte Frau Basma zu erleiden hatte. Die Enttäuschung machte sie hoffnungslos und schwach. So konnte der Krebs seinen unheilvollen Marsch durch ihren Körper antreten. Es war ein bösartiger Darmkrebs, sehr schwer zu erkennen. Man dachte zuerst an eine Magenverstimmung, später an ein Magengeschwür oder eine Leberentzündung. Beide können zu Blut im Stuhl führen. Erst ein Facharzt erkannte den Übeltäter, aber da war es bereits zu spät. Der Tod hatte es eilig mit Basma. Der Facharzt war ihr gegenüber ganz offen. Eine Chemotherapie sei möglich, aber sehr belastend und kaum aussichtsreich. Sie nahm die Nachricht von ihrem baldigen Tod mutig auf und behielt ihre stolze Haltung. Zu einem Heiler oder einer Heilerin wollte sie, trotz meiner Bitten, nicht gehen. Zwischen der endgültigen Diagnose und ihrem Tod lagen lediglich 28 Novembertage. Ich war am Boden zerstört. Nicht nur, weil ich meine große Liebe so schnell verloren hatte, ich fühlte mich überdies auch schuldig. Seit der ersten Begegnung mit Basma lebte ich wie im Paradies. Sie war intelligent, begabt und zärtlich. Doch ihr entscheidendes Merkmal war ihr Lachen. Sie lachte gern und laut. »Lachen ist die Musik des Herzens«, sagte sie immer. »Und dass sie so herzlich erst lachen konnte, seit sie sich in mich verliebt habe.« Genauso war es bei mir. Erst mit ihr schmeckte ich das gemeinsame Lachen der Liebenden. Eines Tages verriet Basma mir ein Geheimnis, das sie seit langem mit sich herumtrug. Nach einer Liebesaffäre im Jahr ihres Abiturs war sie keine Jungfrau mehr. Es war eine kurze, dumme Beziehung. Seitdem wollte ich nicht mehr heiraten, weil ich mich vor dem Moment fürchtete, in dem es rauskommt. Mein ältester Bruder hätte mich umgebracht. Er ist ein Idiot. Für den Ehrenmord hätte er gerade mal 2 Jahre Gefängnis gekriegt und wäre auch noch wie ein Held gefeiert worden. »Meine liebe Basma«, sagte ich zu ihr, »diese Rückständigkeit ist ein großes Problem. Die Männer suchen ihre Ehre nicht in der Forschung, im Philosophieren, in Kunst und Literatur, im Sport oder in der Verteidigung der Heimat, sondern sie deponieren die Ehre bei der Frau, und zwar in dem Körperteil, wo sie pinkelt. Und danach riecht diese Ehre.« Basma lachte Tränen und küsste mich und weinte vor Freude und Erleichterung. 1980 heirateten wir. Sie war 25, ich 35. Sie liebte mich so, wie mich kein Mensch vor oder nach ihr je geliebt hat, und sie genoss das Leben mit mir, soweit die Arbeit eines Kriminalbeamten dies erlaubte. Wenn ich nach Hause kam, wusste ich, dass Basma ein ganzes Programm für den Abend vorbereitet hatte, an dessen Ende ich glücklich und erfüllt einschlief. Sie war eine Lebenskünstlerin, von der ich viel gelernt habe. Sie hatte die Fähigkeit, wirklich abzuschalten. Kaum hatte sie die Zentrale für Telekommunikation verlassen, wo sie Abteilungsleiterin war, wurde sie zu einer Abenteurerin, zu einer lebenshungrigen Frau. Ich ging oft mit meiner Arbeit ins Bett. Manchmal wachte ich mitten in der Nacht auf, schrieb Notizen auf einen Zettel und schlief wieder ein. Heft und Kugelschreiber lagen auf dem Nachttisch. Basma beobachtete das alles ganz ruhig, und als ich eines Nachts wieder einmal aufwachte, war sie zur Stelle, umarmte mich und schleuderte Heft und Kugelschreiber in die Ecke. »Komm in meine Arme. Du brauchst den Schlaf«, flüsterte sie. Sie hat mich mit ihrem Zauber befreit. »Wenn du heimkommst, sagst du vor der Haustür 3-mal, ich pfeife auf die Kriminalpolizei und du wirst sehen, es hilft«, riet sie mir und lächelte dabei. Ohne ein Wort des Tadels hat sie mich dazu erzogen, mit ihr alle Hausarbeit zu teilen. Ich konnte und kann nicht kochen, aber sauber machen, spülen, einkaufen und Kleider flicken und Geräte reparieren. Das hat ihr gefallen. Basma war ein Genie der Einfachheit, der bescheidenen Freuden. Ein Film, ein Theaterstück, ein Buch oder eine Lästerstunde bei Tee und Erdnüssen waren für sie das Glück auf Erden. Und dann kam der Tag, an dem sie mir eröffnete, sie wolle ein Kind von mir. Ich weiß das Datum auch heute noch. Es war Samstag, der 11. Mai 1985. Im Scherz sagte sie, sie wolle es haben, bevor sie zu alt dafür sei. Sie habe mit ihrer Chefin gesprochen und könne auf einen Halbtagsjob wechseln. Eine ihrer Tanten könnte das Kind oder die Kinder betreuen, falls ich 3-mal Zwillinge hintereinander bekomme, fügte sie hinzu und lachte. Aber es kam kein Kind. Es lag an mir. Bei der Untersuchung stellte der Arzt fest, dass ich wegen einer Mumpserkrankung mit 9 Jahren unfruchtbar war. Die bittere Gewissheit bekamen wir im Herbst 1987. Schuldgefühle plagten mich, da ich Basmas Wunsch nicht erfüllen konnte. Ein Kind adoptieren wollte sie nicht. Sie lebte auch weiter zufrieden an meiner Seite und schien die Sache mit den Kindern vergessen zu haben. Dann kam jener blutige Montag. Es war der 10. September 1990. Auch dieses Datum hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. An diesem Tag ging bei der Kriminalpolizei ein Hinweis ein, Hani Faruqi halte sich in einem Gebäude in der Aminstraße auf. Ich hatte ihn bereits 3 Jahre lang vergeblich gejagt. Hani war ein mehrfacher kaltblütiger Mörder, der am Tatort stets einen Hinweis zurückließ. Er ritzte seine Initialen mit einem scharfen Messer in die Stirn seiner Opfer. Ich fuhr mit 3 meiner Kollegen in die Aminstraße. Gerüchte machten uns das Leben schwer. Hani Faruqi töte im Auftrag der Regierung. Diese entledige sich ihrer Gegner und unangenehmen Partner durch solche professionellen Killer und die Kriminalpolizei sei eingeweiht. Die Ermordeten waren wichtige Politiker oder bekannte Händler. Und in 2 Fällen hatte Hani Professoren getötet, die an einer geheimen Militärforschung mitarbeiteten. Ich hielt das alles für eine Erfindung und wie sich später zeigen sollte, hatte ich recht. Hani Faruqi war ein Psychopath. Seine Opfer wählte er bei der Lektüre der Tageszeitung aus. Diese Zeitungen fand man später in seiner Wohnung, ordentlich gestapelt. Der Name und manchmal sogar das Foto der prominenten Opfer waren mit rotem Filzstift umkreist. Wir fuhren mit einem Zivilfahrzeug und ohne Blaulicht in die Aminstraße, parkten in der Nähe und schlichen ins Haus. Doch der Mörder war bereits informiert. Irgendjemand hatte den Einsatz verraten. Hani Faruqi eröffnete das Feuer. Zum Entsetzen der Beamten war er mit einer Kalaschnikow, 2 Pistolen und mehreren Handgranaten bewaffnet. Er versuchte, über das Flachdach zu entkommen. Die Feuerschutztür war verschlossen und so stürmte er in die nächste Wohnung und nahm die ganze Familie als Geisel. Die Nachbarn informierten uns. Es handelte sich um ein Ehepaar um die 30 und ihren 10-jährigen Sohn. Hani Faruqi wollte nicht aufgeben und so nahm die Katastrophe ihren Lauf. Ich stand mit meinen Kollegen im Treppenhaus und war dabei, die Spezialeinheiten der Polizei zu Hilfe zu rufen. Da wurde Leutnant Hassan, ein junger Polizeioffizier, am Oberarm von einer Kugel gestreift, drehte durch und rannte los. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Schüsse fielen. Ich stürmte mit den 2 anderen Kollegen in die Wohnung. Es war gespenstisch still. Der tote Kollege lag auf dem Boden im Flur. Das Ehepaar, das der Mörder als menschlichen Schutzschild missbraucht hatte, lag ein paar Meter weiter. Der Verbrecher selbst hatte sich mit dem 10-jährigen Sohn in der Küche verbarrikadiert. Durch das Küchenfenster konnte er nicht entkommen, die Wohnung lag im 3. Stock. Er blutete stark, aber er wollte weder aufgeben noch die letzte Geisel freilassen. Als die Spezialeinheiten vorrückten, das Haus weiträumig abriegelten und ein paar Scharfschützen heraufkamen, war er bereits in Ohnmacht gefallen. Der Junge hatte sich aus seiner Umklammerung befreit und kam herausgerannt. Er lief geradewegs in meine Arme, schrie und war wie von Sinnen. Ich drückte ihn fest an mich, sprach beruhigend auf ihn ein und streichelte ihm den Kopf. Das herbeigeeilte Rettungsteam konnte nur noch den Verbrecher in Empfang nehmen. Später hieß es im Protokoll, Leutnant Hassan sei in die Wohnung gestürmt, als der Mörder anfing, die Geiseln zu erschießen. Das stimmte nicht, aber der Ruf des toten Kollegen war gerettet und seine Witwe bekam eine Rente. Wenn man mich im Lauf meiner Berufstätigkeit nach Absurditäten fragte, so erzählte ich immer die Geschichte von Hani Faruqi, dem mehrfachen Mörder, den man aufwendig am Leben erhielt, nur um ihn, als er sich erholt hatte und geheilt war, hinzurichten. Der Junge wollte zu niemandem außer zu mir. Sobald ein anderer ihn anfasste, schrie er und schlug wie verrückt um sich. Er klebte geradezu an mir. Mein damaliger Chef bat mich, das Kind für ein paar Tage zu mir nach Hause zu nehmen. Nirgends konnte man Verwandte ausfindig machen. Nie werde ich den Moment vergessen, als die Kollegen mein Büro verließen und ich mit dem Jungen allein blieb. Er klammerte sich an mich wie an einen Rettungsring. In dem Moment bemerkte ich das Klopfen unserer Herzen. Sie schlugen im gleichen Rhythmus. Seltsam. Aber ich hatte es mir nicht eingebildet. Der Junge spürte es auch. Er drückte mich fester, schaute zu mir hoch und lächelte. »Lass uns nach Hause gehen«, sagte ich. Gestern konnte ich nicht mehr schreiben. Ich habe geweint, dann trank ich zu viel Wein. Heute will ich weiter erzählen. Ich nahm den hübschen Jungen mit nach Hause. »Wie heißt du?«, fragte Basma ihn und bot ihm ein Glas Limonade an. Er lächelte blass. »Scharif«, antwortete er und blickte schüchtern zu Boden. Er ahnte nicht, dass Basmas Herz in diesem Augenblick von aller Liebe dieser Erde erfüllt war. Für sie war er ein Geschenk des Himmels. In den nächsten Tagen war Basma wie verändert. Sie besorgte die Papiere für Scharif und meldete ihn in einer der besten Schulen an. Damals lebten Basma und ich in einer schönen großen Wohnung in Bab Tuma. Scharif war ein intelligenter Junge. Für sein Alter wusste er viel und war bei allem, was er sagte, auffallend nachdenklich und reif. Wie viele Kinder der Armen war er sehr selbstständig. Gegenüber Basma war er zärtlicher als ein Mädchen, und mir gegenüber spielte er den Kumpel. Er war stolz auf mich, weil ich Kommissar war, und fragte mich ungeniert nach Dingen, die ich gar nicht immer beantworten konnte. Ich staunte über das Wissen des 10-Jährigen, der kein Problem hatte, über Zuhälter, Drogenhandel und Selbstmord zu sprechen. »Tja, mein Lieber, er ist nur ein paar Jahrzehnte jünger als du, und die Welt hat sich bereits ein paar Mal gedreht«, sagte Basma. Sie liebte den Jungen so sehr, dass sie eine Zeit lang keine Augen für jemand anderen hatte. Wenn Scharif krank wurde, hatte sie nicht einmal Zeit für mich. Aber genau darin lag Basmas Größe. Sie heuchelte nie, und in jenen Tagen füllte Scharif ihr ganzes Wesen aus. »Ich will ihn adoptieren. Gott hat ihn uns geschickt«, sagte sie etwa einen Monat später. »Aber Liebste, er ist ein Muslim«, gab ich zu bedenken. »Er ist ein Kind und er kann muslimisch bleiben. Ich werde Scharif das Leben schön machen und er wird unserem Leben ein Ziel geben«, sagte sie. Ich schaute ihr in die Augen und sah, wie sehr sie sich danach sehnte, diesen Jungen zu adoptieren. Meine Liebe zu Basma lähmte die Vernunft auf meiner Zunge. Ich schluckte meine Erwiderung hinunter und schwieg. Für die Behörden war die Liebe jedoch kein Argument. Sie handelten nach ihren herzlosen Paragraphen und die Adoption eines muslimischen Waisenkindes durch eine christliche Familie war verboten. Auch die Rechtsanwälte winkten resigniert ab. Es war nichts zu machen. Inzwischen ging Scharif zur Schule und fühlte sich wohl. Es schien, als hätte man ihn bei uns vergessen. Ich schlug Basma vor, einfach wie bisher mit Scharif zu leben und auf den ganzen Papierkram zu verzichten. Er war mittlerweile bereits 2 Jahre bei uns. Basma aber hatte Angst, dass die Behörden eines Tages aufwachen und ihn uns wegnehmen würden. Sie hing an Scharif und lebte nur noch für ihn. Ich machte mir Sorgen um Basma, die sich so in die Fürsorge für den Jungen hineinsteigerte. Nur die beste, teuerste Kleidung war gut genug für ihn. Es sollte ihm an nichts fehlen. Und Scharif gab Basma die Liebe zurück, die sie von einem Kind erwartete. Manchmal spielte er sogar den hilflosen Buben, um sich von ihr helfen zu lassen. Scharif war nicht gemein, aber raffiniert. Gelegentlich mahnte ich den Jungen unter 4 Augen, so wie er es immer wünschte, er solle es mit der Schauspielerei nicht übertreiben. Aber ansonsten war das Leben mit ihm sehr angenehm. Ein 3. Jahr verging ganz friedlich. Anfang Dezember 1993 beschloss Basma, zum Islam zu konvertieren. Ich war entsetzt. »Dann musst du dich von mir scheiden lassen, denn du darfst nicht mit einem Christen leben.« »Ich habe alles genau durchdacht. Ja, ich lasse mich offiziell scheiden, werde Muslimin, adoptiere Scharif und miete 2 Zimmer in deiner großen Wohnung. Kein Gesetz verbietet das. Sie schwieg kurz. Und keine Macht auf Erden kann mir verbieten, dich zu lieben. Du bist mein Augenlicht, sagte sie und begann zu weinen. Nein, ich will dich keine Sekunde allein lassen. Ich trete mit dir zum Islam über. Die Religion ist mir gleichgültig, aber deine Liebe nicht, sagte ich. So intensiv wie in jener Nacht habe ich die Liebe nie wieder empfunden. 2 Tage danach kam das abrupte Ende. Scharifs Onkel reiste aus Saudi-Arabien an und wollte, ausgerüstet mit allen notwendigen Dokumenten, den Jungen holen. Scharif kannte ihn überhaupt nicht. Der Mann war ein Halbbruder seines Vaters und lebte seit 20 Jahren in Riad. Er war dort ein erfolgreicher Bauunternehmer, hatte 3 Frauen und 27 Kinder. Aber er ließ nicht mit sich reden. Er verachtete Christen und unser Angebot, zum Islam überzutreten, quittierte er nur mit dem Satz: Ich hasse Konvertiten. Weder mir noch Basma gab er die Hand, weil wir nach der strengen Auffassung der Wahhabiten unrein waren. Scharif wehrte sich. Er hasste diesen hässlichen, bärtigen Mann, der nach Schweiß und Rosenwasser stank. Aber es war nichts zu machen. 2 Tage vor Weihnachten 1993 brachten ihn 2 Polizisten resolut, um nicht zu sagen gewaltsam, zum Flughafen. Lediglich aus Respekt vor mir blieben sie geduldig mit dem Jungen, als er wild um sich schlug. Jahre noch hörte ich Scharifs Schreie im Schlaf, und nie wieder konnte ich das Bild der weinenden Basma vergessen. Sie schaukelte mit dem Oberkörper hin und her, wie Elefanten in Gefangenschaft. Im November 1994, nicht einmal 1 Jahr später, starb sie. Und ich hasste mich dafür, dass ich Scharif nach der Schießerei in der Aminstraße mit nach Hause gebracht hatte. Ihr Tod war der härteste Schlag, der mir je zugefügt wurde. Die Musik meines Herzens verstummte. 4 Stunden später. Ich war nicht mehr fähig, weiterzuschreiben. Mir war so elend, ich musste hinaus, und wie von selbst trugen mich meine Füße zum Friseur. »Du siehst aber schlecht aus«, sagte Burhan leise zu mir, drückte mir die Hand und trug dem Lehrling auf, mir einen Tee zu servieren. Wie immer erzählte er seine Geschichten, und die Kunden lachten. Auch ich vergaß bald meinen Kummer und lachte herzhaft mit, als der Friseur die Haare eines Kunden so fürchterlich schlecht schnitt, dass dieser zornig wurde und befahl, man solle ihm den Kopf gleich kahl rasieren. Aber irgendwann lachte sogar er. Dann war ich an der Reihe. Ich wollte, dass er mir lediglich die Haare in Ordnung brachte und meinen 5-Tage-Bart rasierte. Gerade als er mein Gesicht einseifte, näherte sich ein kleiner Mann. Er trat vor mich hin mit dem Rücken zum Spiegel. »Ich habe viel über Sie in der Zeitung gelesen«, sagte der Mann. »Hoffentlich nichts Schlechtes«, sagte ich, Sorge um meinen Ruf, heuchelnd. »Nein, nein, man lobt Sie als eine lebende Legende. Das ist ein Widerspruch in sich. Helden der Legende sind immer tot. Wie Sie sehen, bin ich noch am Leben. Aber wenn Sie hier weiter den Friseur ablenken, könnte er mich tödlich verletzen, und dann werde ich zur Legende«, sagte ich. Der Mann schaute verlegen um sich, nickte beschämt und ging davon. Der Friseur lachte, und beim Lachen schnitt er mich ins Kinn. Schnell drückte er seinen blutstillenden Alaunstift darauf. Es tat weh, aber ich musste ebenfalls lachen. »Woher hast du all deine Geschichten?«, fragte ich Burhan. »Von meinen Kunden. Auch die Geschichten, die du erzählst, sind nicht schlecht.« »Das sind keine Geschichten, das sind Kriminalfälle, die ich selbst erlebt habe«, sagte ich. »Gut, aber mit ein wenig Würze werden sie besser als jeder Film. Ich habe nie gehört, dass du sie erzählt hättest.« »Stimmt, weil ich immer aufpasse, dass derjenige, der mir die Geschichte zugetragen hat, gerade nicht da ist.« »Und du kannst dich immer daran erinnern, wer dir eine Geschichte erzählt hat?«, fragte ich. »Nicht immer. Aber eigentlich tut das nicht viel zur Sache. Niemand wird seine Geschichte, wenn ich sie gewürzt habe, wiedererkennen.« Operation Olivenöl. Baroudi studierte sorgfältig und konzentriert alle Informationen, die seine Mitarbeiter für ihn zusammengestellt hatten, machte Notizen am Rand, notierte da und dort ein Fragezeichen. Danach ließ er das Blatt mit den mageren Personalien des toten Kardinals, das er vom Vatikanbotschafter bekommen hatte, in den Papierkorb gleiten. Denn jetzt wusste er mehr über den Toten. Kardinal Angelo Cornaro, 70 Jahre alt, stammte aus einer mächtigen venezianischen Adelsfamilie. Er war ein selbstbewusster Mann und in Rom als großer Gegner der Mafia bekannt. Angelo war 10, als Mafiosi seinen Vater, einen aufrechten und mutigen Richter, vor den Augen der Familie erschossen hatten. Der Kardinal galt als ein Mann des Dialogs mit anderen Kulturen und als Islamexperte. Deshalb war er auch einer der wenigen, der es wagte, Papst Benedikt XVI. Wegen seiner Kritik am Judentum, Islam und Protestantismus scharf zu kritisieren. »Und ausgerechnet dieser Mann wird hier umgebracht«, sagte Kommissar Baroudi zu Nabil. Er beauftragte ihn, Kontakt mit dem Personal in der italienischen und der vatikanischen Botschaft aufzunehmen und herauszufinden, was genau der Grund für die Reise des Kardinals gewesen war, warum sie angeblich heikel und gefährlich war. Er verriet Nabil nichts von seinem Gespräch mit dem katholischen Patriarchen und sagte nur, er sei sicher, der Kardinal habe seine Pläne sogar vor der katholischen Kirche in Syrien geheim gehalten. Nabil solle recherchieren, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Sollte er dabei anecken, würde Baroudi zu ihm stehen und die Schuld auf sich nehmen. Nabil wusste, dass Baroudi einen Mitarbeiter nie im Stich ließ. Als Ali einmal den Vergewaltiger eines 16-jährigen Mädchens fast zu Tode geprügelt hatte, nahm Baroudi die Sache auf seine Kappe und steckte auch die Rüge des Innenministers ein. 3 Tage später kam Nabil in Baroudis Büro und berichtete. Baroudi habe mit seiner Vermutung richtig gelegen. Der Kardinal sei auf einer Geheimmission gewesen. Es sei um religiöse Fragen gegangen, aber was der Kardinal genau wollte, wisse niemand. Farid, Programmierer und Ehemann einer Sekretärin in der Vatikanischen Botschaft, wisse wohl so einiges, habe aber nicht sprechen wollen, obwohl er mit Nabils Bruder eng befreundet war. Er war sich bewusst, dass der Mordfall geheim bleiben sollte und seine Frau ihre lukrative Stelle verlieren würde, wenn herauskam, dass sie geplaudert hatte. Aber im vertraulichen Gespräch sei Farid die Bemerkung herausgerutscht, die Mission des Kardinals im Norden sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. »Was für eine Mission?« habe Nabil gefragt. Der Mann habe schweigsam zum Himmel gedeutet. »Das weiß nur der Herr im Himmel.« Leider ist der Herr der Welten verschwiegen und man darf ihn nicht verhören. Kannst du nicht in seine Computerzentrale eindringen? Hatte Nabil Farid gefragt. Es war eine Andeutung in doppelter Hinsicht, denn zum einen ließ sie erkennen, dass er von Farids heimlicher Leidenschaft als Hacker wusste und zum anderen, dass er verschwiegen war. Aber natürlich lag auch eine Spur von Erpressung darin. Das entging Farid nicht. Er jammerte, dass er nur wenig verdiene und vom Gehalt seiner Frau lebe, und er wolle kein Wort sagen, das seine Frau gefährde. Nabil ließ nicht locker und fragte, ob er ihm nicht wenigstens eine kleine Andeutung geben könne. Er solle nicht sprechen, sondern ihm nur ein stummes Zeichen geben. War es eine politische Mission? Farid schüttelte den Kopf. Eine wirtschaftliche? Wieder schüttelte er den Kopf. Eine geheimdienstliche? Auch nicht. Menschenrechte? Auch nicht. Schließlich fragte Nabil ganz direkt. Missbrauch? Ich meine, ging es darum, ein sexuelles Vergehen von Priestern aufzudecken? Farid schüttelte den Kopf. Da fiel Nabil nur noch eine Möglichkeit ein. Man munkelte, dass viele Sekten, muslimische wie christliche, ihre Fühler ausstreckten, um in Syrien Fuß zu fassen. »Eine religiöse Mission? Ich meine, irgendetwas mit dem Glauben oder mit Sekten?« Diesmal schüttelte Farid den Kopf nicht. Er entschuldigte sich und weg war er. »Und so kehre ich mit leeren Händen zurück«, sagte Nabil enttäuscht. Baroudi tröstete seinen Mitarbeiter. Nicht ganz, mein Freund. Wir sind immerhin einen kleinen Schritt weiter. Jetzt wissen wir eines mit Sicherheit, dass nämlich Kardinal Cornaro auf einer heiklen, womöglich hoffnungslosen religiösen Mission war. Ali hat bestätigt, was ich vom Botschafter erfahren hatte. Der Kardinal ist in einen Ort nahe Aleppo, möglicherweise in die kleine Stadt Derkas, gereist. Das Olivenölfass stammt aus einer Küferei in Aleppo. Der Mord stellt sich nicht mehr ganz so willkürlich und zusammenhanglos dar. Nicht wie die blinde Tat eines gestörten Fanatikers. Vielmehr steht er im Zusammenhang mit einer gefährlichen und heiklen Aufgabe, die der Ermordete zu lösen hatte. Womöglich ist der Kardinal zu weit gegangen und hat, gewollt oder ungewollt, die Gefühle der Muslime verletzt. Wir wissen es nicht. Erst kurz vor 18 Uhr kam Major Atif Suleiman ins Haus. Die Beamten waren noch da, denn sie hatten über ihre Geheimkanäle erfahren, dass Suleiman später eintreffen würde. Alle taten deshalb sehr beschäftigt, rannten mit Papieren von Zimmer zu Zimmer, kopierten, tippten und machten Notizen. Das Gebäude der Kriminalpolizei ähnelte einem Ameisenhaufen, dachte Baroudi amüsiert. Früher hatte er wegen dieser schleimigen Heuchelei gegenüber dem Chef Atemnot bekommen. Jetzt, ein paar Monate vor seiner Pensionierung, betrachtete er das Verhalten wie der Verlierer einer Schlacht, die seit 40 Jahren andauert. Ein Verlierer, der erschöpft zurückblickt und nichts mehr ändern kann. Wenn der Chef verreist war, kamen viele nur am Vormittag, um Tee zu trinken, die Post zu sichten, private Telefonate zu erledigen und verschwanden dann wieder. Manchmal traf er im Haus nur Shukri, Frau Malik und seine beiden Assistenten Ali und Nabil an. »Bleib hier«, flüsterte Major Suleiman, als Baroudi an der Reihe war, ihm die Hand zu drücken und ihn willkommen zu heißen. Die Kollegen defilierten an ihrem Chef vorbei und verschwanden wieder. Es dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Endlich waren sie allein. Major Suleiman rief nach Frau Malik. Als sie den Kopf durch die Tür steckte, sagte er, »Zwei Mokka bitte und ansonsten keinerlei Störung.« Dann bat er Baroudi mit einer Geste, ihm gegenüber am Schreibtisch Platz zu nehmen. Baroudi wusste, dass sein Anliegen eine schwere Hürde war, die es zu nehmen galt, und so erkundigte er sich, um die Sache leichter zu machen, zunächst nach Gesundheit und Familie. »Gut, gut, danke der Nachfrage«, raunte Suleiman kaum hörbar. Dann zerhackte er, ohne zu atmen, den nächsten Satz in einzelne Wörter wie ein Roboter. »Was ist das für eine gottverdammte Schweinerei, in die man uns hineinziehen will?« zischte er. Eine bleierne Stille lag auf beiden Männern. Einen Augenblick lang dachte Baroudi, der Chef meine die Sache mit dem Waffenschmuggel und dem Mord. Aber Major Suleiman wusste von der neuesten Recherche noch gar nichts. Also ging es um den Kardinal. »In der Tat«, erwiderte Baroudi. »Und es ist, so wenig ich bisher auch an Informationen habe, ein sehr komplizierter Fall.« Major Suleiman nickte nachdenklich. »Ich glaube, und bitte betrachte das nicht als Lobhudelei, wir haben es beide nicht nötig. Niemand kann diese harte Nuss besser knacken als du.« »Schön wäre es, aber ich fürchte, meine Karriere als Kommissar mit einer herben Niederlage zu beenden, genau wie sie begonnen hat. Jahrzehnte ist es her und steckt mir immer noch in den Knochen. Seitdem gebe ich alle Fälle ab, die mit der Armee, mit Waffen und Offizieren zu tun haben.« »Das verstehe ich, aber bei diesem Fall geht es um einen Mord, der uns alle angeht und das Land in Verruf bringen kann. Es geht um einen Kardinal und nicht um einen Offizier oder Waffen. Religiöse Gesinnung oder Zugehörigkeit sind mir egal. Aber wenn ein Muslim in dem Fall ermittelt, wird er nie so tief in die Materie eindringen können wie du, da du Christ bist.« Er stockte. Dann beugte er sich über den Tisch und schaute Baroudi direkt in die Augen. »Du hast mein Wort. Solange ich hier sitze und mein Cousin unser Führer und Präsident ist, wird dir keiner etwas tun oder dir in die Suppe spucken.« Damit streckte er die Hand über den Tisch. Baroudi zögerte eine Sekunde vor Schreck. So entschlossen hatte er seinen Chef seit langem nicht erlebt. Dann drückte er fest zu. »Ich habe einen Plan«, sagte Baroudi, gerade als Frau Malik das Zimmer mit zwei dampfenden Mokkas auf einem Tablett betrat. »Warte, mein Lieber, bis ich verschwinde, sonst posaune ich deinen Plan durch die ganze Stadt«, scherzte sie. Die beiden Männer lachten. »Vor dir gibt es keine Geheimnisse, liebe Aisha«, sagte Baroudi. »Und du, Zakaria, du weißt, wie sehr ich dich mag, mein Junge. Lass dich von unserem Chef nicht in irgendeine gefährliche Geschichte verwickeln. Du sollst deine Rente unversehrt genießen.« Mit diesen Worten wandte sie sich zum Gehen. »Ist es nicht seltsam?« meinte der Major. »Außer Aisha Malik nennt dich niemand, Zakaria. Du bist für uns alle Baroudi, wie kommt das?« »Ich liebte den Namen Baroudi schon als Kind sehr, weil er mit Schießpulver und Gewehr zu tun hat. Und irgendwie konnte ich in der Schule damit Eindruck schinden. Zakaria war für mich zu religiös, zu brav. Später, als ich bei der Polizei in Damaskus anfing, empfingen mich die Damaszener mit großer Sympathie und fragten, ob ich mit dem berühmten Fachri Baroudi verwandt wäre. Du weißt, er war einer der klügsten Köpfe im Kampf gegen Frankreich und für die Unabhängigkeit. Er war Dichter, Satiriker, Musiker, ein großer Politiker und Gourmet. Sein Name öffnete mir Tür und Tor. Kennst du die Geschichte seiner Verbannung?« »Nein«, antwortete der Major, der aus einem kleinen alawitischen Dorf an der Küste im Norden stammte. Als die französischen Besatzer ihn verhafteten, verurteilten sie ihn zur Verbannung nach Al-Hasaka im Norden. Daraufhin traten die Damaszener 60 Tage lang in einen Generalstreik, bis die Franzosen Baroudi und seine Mitkämpfer nach Damaskus zurückbrachten. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Stadt wird lahmgelegt, weil einer in die Verbannung geschickt wurde. Kannst du dir so etwas heute vorstellen?« »Wie dem auch sei«, entgegnete Major Suleiman, der die Damaszener nicht sonderlich mochte und das indirekte Lob der Besatzer im Vergleich zur herrschenden Diktatur als unangenehm empfand. »Wie sieht dein Plan aus?« »Wir müssen den Fall so weit wie möglich von der Politik entfernt halten. Je mehr wir uns auf die sachliche, polizeiliche Ermittlung begrenzen, umso besser. Wenn wir sofort mit Kaida und Islamisten hantieren, wird aus dem Fall eine Sache für den Geheimdienst. Und es wird nicht lange dauern und schon mischt sich auch die CIA ein. Wenn das geschieht, bitte ich dich, mich von dieser Aufgabe zu entbinden. Ich bin in weniger als 2 Monaten Rentner und...« »Nein, nein! Sollte der Geheimdienst auch nur versuchen, seine Nase in den Fall zu stecken, erkläre ich meinen Rücktritt. Du bist der Mann für diese Geschichte und du hast mein Wort«, sagte Major Suleiman, nahm einen kräftigen Schluck Wasser und dann einen Schluck Mokka. Der Kardamomduft schwenkte seine Fahne durch den Raum. »Wir müssen, wenn du auf mich hören willst, die Italiener überzeugen, dass wir alles tun, um diesen barbarischen Mord aufzuklären«, sagte Baroudi. »Und am besten tun wir das, indem wir ihnen anbieten, mit uns zu kooperieren. Ich denke, das nimmt all denen den Wind aus den Segeln, die einen Keil zwischen Italien und Syrien treiben wollen. Sie könnten uns einen eigenen Kommissar schicken, der mich begleitet. Aber ich muss dir noch etwas anvertrauen. Ich stoße mit meinen Mitarbeitern in der Vatikanischen Botschaft auf eine Mauer des Schweigens. Die vertrauen uns nicht. Und ich bin sicher, so wahr ich Baroudi heiße, sie wissen mehr über den Fall. Ich habe herausgefunden, dass der Kardinal auf geheimer Mission war. Welcher, wollte mir niemand sagen. Ich kann ja schließlich einen Diplomaten nicht in den Schwitzkasten nehmen oder ohrfeigen, wozu ich beim Botschafter des Vatikans große Lust gehabt hätte. Aber ein Italiener kann sie zum Reden bringen. Und er wird bezeugen, dass wir die Sache ernst nehmen. Wir haben ein Interesse, dass die Mörder gefasst werden. Damit verschaffen wir uns auch auf internationaler Ebene einen guten Ruf. Und es ist meine absolute Überzeugung, Mörder, die einen Gast umbringen, sind perfide, feige Hasser unseres Landes. Man müsste sie, wenn sie ihre Strafe in Syrien abgesessen haben, an das Land des Opfers ausliefern.« »Das ist gut«, sagte Major Suleiman und machte eifrig Notizen in ein kleines Heft. »Habe ich übertrieben? Du bist wirklich der Beste. Nein, einen Makel hast du. Du bist nicht in unserer Partei, fügte er grinsend hinzu. Ich bin nicht für Parteien geeignet. Nun tat Major Suleiman etwas, was den nervenstarken Barudi in Staunen versetzte. Er fuhr noch eine Weile mit seiner Lobhudelei fort und schrieb dabei auf ein Blatt Papier, das er aus dem Heft gerissen hatte. »Mein Büro wird seit 3 Wochen rund um die Uhr abgehört. Dahinter stecken meine Feinde im Innenministerium. Ich tue so, als wüsste ich es nicht. Deshalb habe ich mit dir über den Fall Cornaro offen gesprochen, damit meine Feinde meine Entschlossenheit spüren. Du darfst es eigentlich nicht wissen, aber ich sage dir im Vertrauen, ich treffe den Präsidenten heute um 23 Uhr. Ich werde ihm von Moskau berichten und ihn als obersten Chef aller Geheimdienste davon überzeugen, den Befehl zu geben, dass wir bei der Operation Olivenöl, so nenne ich den Fall und dessen Ermittlung ab heute, freie Hand haben. Sonst kann er sich jemand anderen suchen, verstehst du? Barudi nickte und spürte seine raue, trockene Kehle. »Du wirst abgehört?« schrieb er auf den Zettel vor dem Major, während er auf die Lobhudelei reagierte. »Danke, ich tue nur meine Pflicht.« Major Suleiman nickte. Er drehte den Zettel um und machte laut seinem Ärger darüber Luft, dass die Finanzmittel der Kriminalpolizei um 20% gekürzt werden sollten. Gleichzeitig schrieb er auf den Zettel: »Ich rufe dich nach dem Treffen an.« Kommissar Barudi nahm den Bleistift aus der Hand seines Chefs und schrieb darunter, während er über die Kürzung jammerte: »Was, wenn mein Handy auch abgehört wird?« »Keine Angst«, schrieb der Major. »Wenn ich dir sage, dass du zu meinem kleinen Fest am Wochenende kommen sollst, dann hat es geklappt.« Draußen war es bereits dunkel, als Barudi das Kommissariat verließ. Der Himmel klarte auf, aber die Luft war eisig und feucht. Er rieb sich die Hände und ging nach Hause. Den ganzen Weg bis zu seiner Wohnung dachte er an seinen Chef. Dass ein Cousin des Präsidenten abgehört wurde, war kaum zu glauben, aber Barudi lebte seit 40 Jahren unter diesem Regime. Er wusste, das Allerschlimmste, was die Diktatur angerichtet hatte, war, dass sie die Angst vor allem und jedem geschürt und sorgfältig darauf geachtet hatte, diejenigen barbarisch zu bestrafen, die einen Augenblick lang keine Angst zeigten. Eine eigene Meinung konnte zum teuren Luxus werden. Sie kostete selten das Leben, aber oft den Job. Die Wände bekamen Ohren und dort, wo sie fehlten, erfanden die Untertanen sie, um zu begründen, warum sie feige schwiegen. Es war kurz nach Mitternacht, als Barudis Telefon klingelte. »Halte dir den Freitagabend frei. Ich möchte mit meiner Frau ein kleines Abendessen geben. Nur ein paar Freunde sind eingeladen. Auch Frau Malik ist dabei und vielleicht die schöne Witwe, die sich in dich verliebt hat.« Barudi war erleichtert. Der Staatspräsident hatte seine Hand schützend über die Ermittlung gelegt. Früh am nächsten Morgen wachte Barudi auf, trank schnell seinen Kaffee und eilte ins Amt. Gegen 8 Uhr, so früh wie sonst nie, erschien Major Suleiman und teilte ihm mit, eine offizielle Einladung zur Teilnahme an der Untersuchung sei um 7 Uhr morgens nach Rom gefaxt worden. Außerdem habe er beiden Botschaftern telefonisch mitgeteilt, dass Syrien kein Interesse an einer Politisierung des Falles habe und deshalb darum bitte, schnellstmöglich einen Kommissar aus Rom hinzuzuziehen, der die Untersuchung von Anfang an begleite. Beide Diplomaten wären hellauf begeistert gewesen. Aber, fügte er hinzu, der Polizeipräsident will uns das alles offiziell mitteilen und deshalb sollen wir um 9 Uhr bei ihm sein. Es wird keine Pressekonferenz geben. Um 10 Uhr sind wir beide zu einem vertraulichen Gespräch beim Geheimdienstchef. Und um 11 haben wir hier unsere Konferenz. »Und wann arbeiten wir?« fragte Barudi giftig, der Konferenzen nicht sonderlich mochte. Auf dem Weg zum Präsidium erzählte Barudi seinem Chef von den Ermittlungsergebnissen im Mordfall des Textilhändlers und dass er den Fall nun zurückgebe, weil es dabei um Waffenschmuggel ging. »Aber auf jeden Fall soll der arme Kerl, wenn möglich, noch heute aus der Untersuchungshaft freikommen«, betonte Barudi. Darum kümmere ich mich nach unserer Konferenz um 11 Uhr. Ich muss den Staatsanwalt in einer anderen Angelegenheit sowieso treffen. Wie immer konnte von einem Gespräch oder einer Beratung, wie sich der Polizeipräsident gerne ausdrückte, bei dem obersten Chef nicht die Rede sein. Eher handelte es sich um eine Anweisung. Barudi und Suleiman spielten die fleißigen Schüler und schrieben alles mit. Suleiman gab nur wenige Sätze von sich und tat dabei noch so, als würde er kurz überlegen und spontan reagieren. Aber Barudi wusste, dass er sich alles bereits im Büro zurechtgelegt hatte. Entsprechend unnatürlich klang er. Aber der Polizeipräsident hörte kaum zu und war ohnehin viel zu dumm, um es zu bemerken. Es stellte sich heraus, dass Ministerpräsident Berlusconi den Wunsch geäußert hatte, einen Kommissar aus Rom nach Syrien zu entsenden. »Ich habe die Idee aber schon vor Berlusconi gehabt«, prahlte der Polizeipräsident. Es solle als ein Ausdruck der Freundschaft verstanden werden, da Italien bisher nur sporadisch mit dem syrischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatte. Berlusconi wisse von der guten Zusammenarbeit des syrischen Geheimdienstes mit der CIA und dem deutschen, französischen, britischen und russischen Geheimdienst. Nun wolle er die Gelegenheit nutzen und die Zusammenarbeit mit den Syrern verstärken. Der Polizeipräsident wünsche keine Schwierigkeiten mit dem Vatikan und keine Trübung des Verhältnisses zu Italien. Kommissar Barudi solle den Gast respektvoll behandeln, aber auch ein Auge auf ihn haben. Wer weiß schon, was der Italiener alles ausspionieren könnte. Der Polizeipräsident war ein starker Raucher. Der Zigarettenrauch bildete im einfallenden Licht die Umrisse kurioser Ungeheuer, die sich wie Zauberwesen nach kurzer Zeit in nichts auflösten. Nirgends fühlte sich Barudi so unwohl wie bei diesem Mann. Kaum trat er in dessen Büro, wurde sein Geist wie gefangen. Er hörte und verstand zwar alles, aber in seinem Kopf herrschte eine große Leere. Er hüllte sich in einen Kokon des Schweigens und notierte das Notwendigste. »Barudi«, sprach der beleibte Mann ihn plötzlich an und holte hörbar Luft, »in deinen Händen liegt eine Entwicklungshilfe von sage und schreibe 40 Millionen Dollar. Diese Summe haben die Italiener für die Modernisierung unserer Polizei zugesagt. Damit verbunden sind meine und deine Rente und der Ruf Syriens.« Er lachte laut und entblößte dabei seine vom Rauchen vergilbten Zähne. Barudi und Major Suleiman traten gemeinsam aus dem Gebäude, hielten ein vorbeifahrendes Taxi an, stiegen ein und nannten mit leiser Stimme die Adresse der Geheimdienstzentrale. Der Taxifahrer blickte ängstlich in den Rückspiegel und fuhr los. »Einen italienischen Kommissar hinzuzuziehen war deine Idee«, sagte der Major leise. »Und das habe ich ihm auch so gesagt.« Und nun siehst du, was für ein Schwachkopf er ist. Er erzählt uns, es sei seine Idee. Und er winkte mit der Hand, als vertreibe er eine Fliege. Apropos Idee, warf Barudi ein. Ich habe nachgedacht und meine, der italienische Kollege wäre wohl besser geschützt, indem er sich als Journalist ausgibt. Wenn er zum Beispiel den vatikanischen Botschafter vernimmt, kann er ruhig als Kommissar auftreten, aber bei allen anderen Recherchen wäre ein Journalist sicherer als ein fremder Polizist. »Barudi, Barudi«, rief der Major, »was für eine großartige Idee. Sie bleibt aber unter uns. Sonst meldet sie der Polizeipräsident als seine Erfindung zum Patent an. Sicherheitshalber schreibst du mir heute noch einen Bericht, den ich bei mir behalte. Und ich erteile dir die schriftliche Genehmigung.« General Imad, Geheimdienstchef der Abteilung Nationale Sicherheit, war ein hagerer Mann mit düsterem Blick. Seine Worte klangen wie ein Befehl. Auch er war ein Cousin des Präsidenten. »Seine Exzellenz, unser geliebter Führer, hat mich beauftragt, euch zu sagen, dass ihr eure Arbeit ungehindert durchführen dürft. Wir wollen den Mörder finden und wir wollen gute Beziehungen zu Italien. Aber das entlastet euch nicht von der Aufgabe, wachsam mit dem Italiener umzugehen. Du bist für ihn verantwortlich«, sagte Imad streng und sah dabei Barudi an. »Ich wiederhole, wir mischen uns nicht ein. aber du sorgst dafür, dass sich der Italiener anständig verhält.« »Wie meinst du das, anständig?« hakte Baroudi nach und bemühte, sich seine Wut zu verbergen. »Du musst ihm beibringen, dass man hier, anders als in Europa, nicht allen Menschen alle Fragen stellen, alle Häuser betreten und jeden verdächtigen darf.« Baroudi wollte schon Protest anmelden, aber sein Chef trat ihm unter dem Tisch leicht gegen das Bein, also schwieg er. »Das werden wir machen, lieber Cousin. Würdest du im Gegenzug so freundlich sein und dafür sorgen, dass man mich in meinem Büro nicht mehr abhört?« warf Major Suleiman äußerst freundlich ein. »Welcher Hurensohn spioniert den Cousin des Präsidenten aus?« rief General Imad und drückte auf einen Knopf. Ein Mann betrat den Raum. »Mein Herr, Sie befehlen«, sagte er kaum hörbar. »Du schickst auf der Stelle die Techniker los. Irgendein Hurensohn hat das Büro meines Cousins verwanzt. Deine Truppe soll das Büro sauber halten«, rief er. Der Mann salutierte, obwohl in Zivil, drehte sich um und ging. »Noch ein Wunsch?« fragte der Geheimdienstchef seine Gäste. Draußen hielt Major Suleiman erneut ein Taxi an, schob Baroudi hinein und stieg schnell hinter ihm ein. »Dreimal darfst du raten, wer die Wanzen installieren ließ«, sagte er und verschluckte sich fast vor Lachen. Um die Bedeutung des Vorgangs zu betonen, hatte Major Suleiman darauf bestanden, dass sich die Kollegen um 22:30 in seinem geräumigen Büro am großen Tisch und nicht im Konferenzraum trafen. Er selbst saß am Kopfende des Tisches. Die Kollegen waren sehr überrascht zu hören, dass ein Italiener zu ihnen stoßen sollte. Sogar Schukri, dessen Sarkasmus sonst kaum zu bremsen war, blieb still. Er traute seinen Ohren nicht, als Major Suleiman in der Konferenz den versammelten Beamten mitteilte, der Staatspräsident habe die Sache zur Chefsache erklärt und Kommissar Baroudi persönlich beauftragt, die Ermittlung zu leiten. Binnen weniger Tage werde der italienische Kollege eintreffen. Seine Identität bleibe aber, aus Sicherheitsgründen, für die Öffentlichkeit geheim. Noch nie hatte bei einer Lagebesprechung eine solche Stille geherrscht. Baroudi war der triumphale Ton seines Vorgesetzten nicht entgangen. Als wollte dieser den Horchern, seinen Feinden im Innenministerium, mitteilen, dass er den Sieg davongetragen hatte. »Gratuliere, mein lieber Baroudi! Gibt es ein Fest für diesen Aufstieg? Vielleicht gebratene Gazellen, gefüllt mit Pinienkernen, Rosinen und Reis?« fragte Schukri nach der Besprechungsrunde auf dem Gang. Er gönnte dem bescheidenen Kommissar diesen Triumph. »Verschonen wir die Gazellen. Ein Falafel-Sandwich für jeden von euch reicht auch. Los, gehen wir«, sagte Baroudi, der trotz allem gerührt war und einen großen Hunger verspürte. Als sie aus dem Gebäude traten, parkte ein weißer Ford Transporter vor dem Haus. Dass hier absolutes Halteverbot herrschte, übersah der Fahrer geflissentlich. Drei Techniker mit großen Werkzeugtaschen stiegen aus. »Wer sind die Typen?« fragte Schukri. »Schädlingsbekämpfung«, sagte Baroudi und lachte. Was uns bewegt. Kommissar Baroudis Tagebuch. »Gestern war ich viel zu müde, um zu schreiben. Ich war wieder bei Burhan, dem Friseur, nur so, um mich zu amüsieren. Er erzählte eine traurige Geschichte, die mich aufgewühlt hat. Zwei Männer erlaubten sich einen derben Scherz, der einer Frau das Leben kostete. Der arbeitslose Ehemann hatte Schulden. Er spielte jede Woche Lotto in der Hoffnung, seine Misere mit Fortunas Hilfe zu bewältigen. Seine Frau litt besonders unter der Armut. Sie arbeitete für wenig Geld als Wäscherin in einem Krankenhaus. Als ihr jüngster Bruder zu Besuch kam, verbrachten die beiden Männer den Tag mit Kartenspielen. Kurz bevor die Frau von der Arbeit kam, fiel ihnen ein Scherz ein. In den Nachrichten hatten sie gehört, auf welche Lottozahlen der Hauptgewinn $3 Millionen gefallen war. Der Ehemann warf einen kurzen Blick auf seinen Lottoschein und zerriss ihn fluchend. »Wieder daneben«, sagte er, und machte sich daran, den nächsten Schein auszufüllen. Und nun weiß niemand mehr, wer auf die teuflische Idee kam. Schwager wie Ehemann beschuldigten sich später gegenseitig. Jedenfalls schrieb einer von beiden die Gewinnnummer der gerade abgelaufenen Ziehung auf den neuen Schein und legte ihn auf den Wohnzimmertisch. Der Schein war natürlich ungültig, war weder abgegeben noch bezahlt worden und die ausgefüllten Zahlen hatten bei der nächsten Ziehung ohnehin die geringste Chance von allen, da sie ja gerade gezogen worden waren. Es war einfach ein dummer Scherz. Später behauptete der Ehemann, sie hätten seiner Frau ein wenig Glück schenken wollen. Als die Frau zu Hause eintraf, sagten die Männer, sie wollten kurz ins Café gehen, sie solle doch in der nächsten Nachrichtensendung die Lottozahlen vergleichen, vielleicht hätten sie etwas gewonnen. Als sie zurückkam, lag die Frau tot auf dem Boden, in der Hand den falschen Lottoschein. Das Radio plärrte noch. Das Herz der armen Frau hatte die Überraschung nicht verkraftet. In ihrer Aufregung hatte sie offenbar nicht gemerkt, dass der Schein gar nicht abgestempelt war. Haben die zwei Idioten die Frau getötet, wenn auch unbeabsichtigt? Natürlich haben sie sich nichts weiter dabei gedacht, aber sowohl der Mann als auch der Bruder der Frau wussten vom schwachen Herzen der Frau, von ihrer Verzweiflung angesichts der Armut. Meine Motivation, einen Fall zu lösen, ist jedes Mal verschieden. Am Anfang wirkt jeder Fall wie ein Geheimnis mit 7 Siegeln. Bei der Ermordung von Kindern treibt mich die Wut auf den feigen Verbrecher, der ein unschuldiges Leben brutal ausgelöscht hat. Bei der Ermordung des Kardinals ist es anders. Ich muss die Täter dingfest machen, weil sie gegen das heilige Gesetz der Gastfreundschaft verstoßen haben. Ein Gast genießt den Schutz des Gastgebers und in diesem Fall des Landes Syrien. Das nimmt mich vollkommen für die Sache ein und motiviert mich. Es ist eine Schande für uns alle, dass ein Gast umgebracht wurde. Mir ist es scheißegal, wie gut oder schlecht die Beziehungen zwischen Berlusconi und unserem Präsidenten sind. Mir ist es, wenn ich ehrlich bin, völlig schnuppe, ob die Beziehungen zu Italien besser oder schlechter werden. Aber mir ist es nicht gleichgültig, dass ein Gast auf so barbarische Weise umgebracht wurde. Egal, was er vorhatte. Ich wiederhole, egal, was er vorhatte. Die Mörder sind weder Muslime, noch Christen oder Juden. Sie sind weder Syrer noch Fremde. Sie sind Monster. Ich glaube nicht, dass unsere Justiz sauber, gerecht und frei vom Einfluss der Mächtigen in diesem Land ist. Letzteres am allerwenigsten. Trotzdem endet meine Aufgabe dort, wo ich den Mörder samt Indizien und Beweisen an den Staatsanwalt übergebe. Doch manchmal möchte ich am liebsten Selbstjustiz üben. Einmal habe ich es sogar gemacht. Davon weiß niemand etwas. Nicht einmal Basma habe ich das anvertraut. Es war der gnadenlose Richter und Rächer in mir, der da entfesselt wurde. Der lange gesuchte Mörder, der 3 kleine Mädchen vergewaltigt und bestialisch getötet hatte, verschanzte sich im Büro der Lagerhalle einer Fabrik für Altreifenrecycling. Die Polizei hatte die Halle weiträumig abgeriegelt. Ein Hubschrauber kreiste tief über dem Ort. Es war ein Höllenlärm. Wir, Ali, Nabil und ich, gingen mit gezückten Waffen in die Halle. Es gab 2 Durchgänge zum Büro. Rechts und links lagerten bis zur Decke gestapelte Reifen aller Größen. Es stank fürchterlich nach Gummi. Wir wussten nicht, wer der Mörder war. Nabil sollte mich vom linken und Ali vom rechten Gang her decken. Ich gab ihnen ein Zeichen, dass sie stehen bleiben sollten, um sicher zu sein, dass es keinen Komplizen gab, der mich von hinten angreift. Dann näherte ich mich dem Büro. Es war still. Ein letztes Mal drehte ich mich zu meinen Beschützern um. Langsam drückte ich die Türklinke und öffnete die Tür einen Spalt. Da sah ich ihn auf dem Boden liegen. Er schaute mich flehend an und warf die Pistole zur Seite. Er blutete an Schulter und Bein. Das kleine Mädchen lag tot in einer Blutlache neben ihm. »Ich musste sie töten, weil sie dauernd geschrien hat«, rief er mit jammernder Stimme. »Ich ergebe mich, bitte hilf mir aufzustehen. Mein Vater wird dich belohnen, ich werde auf ihn hören und zu einem berühmten Psychiater in London gehen, der mich von meiner krankhaften Leidenschaft für Kinder heilt«, fügte er weinerlich hinzu. Jetzt erkannte ich ihn. In den Zeitungen wurde oft über ihn und seine Partys berichtet. Der Sohn des Verteidigungsministers. Ich wusste einiges über ihn, aber nicht, dass er ein Monster war, der das Leben von Kindern zerstörte. Mir war sofort vollkommen klar, dass er nicht einmal eine Woche in einer Gefängniszelle sitzen würde, und dann würde es heißen, er sei krank und für seine Taten nicht verantwortlich. Die Eltern der Opfer würden erpresst und gezwungen werden, zu schweigen. Die Presse würde über den Fall nicht berichten. Mir war schlecht vor Hass. Ich nahm seine rechte Hand und legte sie um seine Pistole, die ich dann an seine Schläfe drückte. »Was machst du, was?« fragte er über den Hubschrauberlärm hinweg. »Ich schicke dich zu einem besseren Psychiater, der dich und uns von dir heilt«, antwortete ich und hörte kaum meine eigene Stimme. Dann drückte ich ab und er fiel nach hinten. Ich begann zu weinen, öffnete die Tür und ging hinaus. Meine Assistenten stürmten herbei. »Alles in Ordnung?« fragte Ali besorgt. »Ja, er hat das Mädchen getötet und Selbstmord begangen«, sagte ich. »Und du weinst über einen Verbrecher?« fragte Nabil erstaunt. »Ja«, sagte ich. Aber ich meinte mich selbst. Gott sei Dank habe ich in Shukri einen zuverlässigen Kollegen, dem ich inzwischen fast alles erzählen kann. Lange Zeit war ich misstrauisch und habe mich ihm gegenüber zurückgehalten. Die Diktatur macht uns ängstlich. Sie lässt nicht nur Freunde und Verwandte einander bespitzeln, sie verbreitet auch Geschichten über fortwährenden Verrat, sodass das Volk überzeugt ist, man kann heutzutage keinem mehr vertrauen. Wir fühlen uns wie ängstliche Schafe, und sind wir eine Herde, übernimmt uns bald ein Schäfer. Ali schimpfte leise, weil der Geheimdienst den Vater seines Freundes verhaftet hatte, der selbst untergetaucht war. Als ob der Schmerz der Eltern über das Schicksal ihres Sohnes nicht genügt, verhaften sie auch noch einen durch Diabetes fast erblindeten 80-Jährigen, sagte er mir auf dem Weg zum Mittagessen. Erst auf der Straße fühlte er sich sicher genug, von seinem Kummer zu sprechen. Ich sagte ihm, dass diese Erpressung mit den Angehörigen keine Erfindung der modernen arabischen Diktaturen sei. Seit dem Kalifat war es ein bewährtes sadistisches Mittel, um die Oppositionellen zum Aufgeben zu zwingen. Aber irgendetwas hatte sich verändert, als hätte diese Angstglocke, die über uns liegt, Risse bekommen. Früher hat keiner gewagt, eine solche Nachricht weiterzugeben, geschweige denn seine Wut über sie zu zeigen. »Was ist mit uns passiert? Wo man hinschaut, wird alles nachgeahmt. Die Mode, die Lieder, die Filme, die Fernsehprogramme, das Essen, die Feste. Alles ist Abklatsch. Es gibt nichts Originelles. Das Individuum verschwindet in der Masse. Es ist nicht eine einzelne Frau, die ihre Haare blond färbt, kein einzelner Mann, der mit Jeans und Cowboystiefeln herumläuft, zwei Smartphones in den Händen, die er sich sehr effektvoll, abwechselnd und manchmal sogar gleichzeitig an die Ohren hält. Nein, es ist eine ganze Herde von Männern und Frauen, die sich piercen, tätowieren, in zerrissenen Jeans herumlaufen. Sobald einer einen Hammer in der Hand trägt, werden die anderen zu Nägeln, giftete Shukri, als wir heute eine Gruppe junger Männer sahen, die alle den gleichen Haarschnitt, die gleichen Sportschuhe und das gleiche T-Shirt trugen. »Und Amerika ist der Hammer«, sagte ich ironisch, weil ich Shukris Abneigung gegen Amerika kenne. »Mensch, Barudi, ich wusste nicht, dass du im Nebenberuf Gedankenleser bist«, antwortete er und lachte laut. Marco Mancinis Flug. Kommissario Marco Mancini war ein großer athletischer Mann, Anfang 50, mit ergrauten Schläfen. Höflich sprach er im Terminal einen grauhaarigen Araber an, der in seine Zeitung vertieft war. Ob der Sitz neben ihm noch frei sei? Der Araber sah überrascht auf und nickte. Marco Mancini nahm Platz. Nach einem Blick auf das Rollfeld des Rom-Fiumicino-Flughafens wandte er sich auf Arabisch erneut an den Mann. »Hier hat man ein schönes Panorama.« Der Araber nickte nur stumm. Marco Mancini nahm ein Buch aus seiner Schultertasche. »Islamisten, mit der Vergangenheit die Zukunft regieren«, war ein Bestseller in den arabischen Ländern. Ein Freund hatte ihm das Buch aus Kairo mitgebracht. Mancini hatte noch nicht mit der Lektüre begonnen. Seit er vor über 20 Jahren sein Studium beendet hatte, las er neben der Tageszeitung nur Krimis. Er verschlang eine Unmenge davon. Es war eine Leidenschaft, die ihn anstachelte, schneller als vom Autor geplant, den Täter herauszufinden. Zeitung lesen war ein Ritual, das er wie Millionen von Italienern allmorgendlich zelebrierte. Krimis dagegen las er zu jeder Tageszeit. Mancini hatte noch über eine Stunde Wartezeit und las ein wenig. Ein starker Wind peitschte den Regen gegen die Glasfassade. »Es ist Zeit, in den Süden zu fliegen«, sagte er dann zu seinem Nachbarn. Seine Stimme klang warm, fast melancholisch. »Na ja, ich habe gestern mit Damaskus telefoniert. Dort regnete es bereits«, erwiderte der Araber. »Bei welchen Temperaturen?« 14, 15 Grad.« »Sie sind Damaszener?« erkundigte sich Mancini nun ganz direkt. »Ja«, antwortete der Mann, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Zeitung zusammenzufalten. »Woher können Sie so gut Arabisch?« fragte er auf Italienisch. »Ich habe als Kind immer davon geträumt, in der arabischen Wüste zu leben«, antwortete Mancini wiederum auf Arabisch. »Ich habe alle arabischen Märchen und Geschichten gelesen, die ich aus der Bücherei bekommen konnte. Und bei Kinderfesten trat ich als arabischer Prinz auf. Das machte großen Eindruck auf die Mädchen. Später studierte ich Islamwissenschaft, Orientalistik und Arabisch. Mein Arabisch habe ich dann in Beirut gelernt. Ich habe ein Jahr lang dort gelebt und mein Geld als Bote an der italienischen Botschaft verdient. Es war eine wunderbare Zeit.« »Wo hast du damals gewohnt?« fragte der Araber auf Arabisch, das anders als das Italienische die Höflichkeitsform nicht kennt. »In einem alten Haus im Aldaura-Viertel. Die Wirtsfamilie hatte Mitleid mit mir und lud mich täglich zum Essen ein.« »Du hast eine damaszenische Färbung in deiner Sprache. Woher kommt das?« fragte Mancini. »Ich habe einige Zeit in Damaskus gelebt, in Babtuma. Dort habe ich einen Kurs für Fortgeschrittene gemacht.« Der Araber freute sich. Er erzählte Mancini, das sei nicht weit von dem Haus, in dem er aufgewachsen sei. Allerdings würden seine Eltern inzwischen nicht mehr dort leben. Übrigens heiße er Salman. Und so kamen sie immer intensiver ins Gespräch. Als Marco Mancini auf seine Studien der arabischen Dichtung und Philosophie zu sprechen kam, die er begonnen habe, um die arabische Seele besser zu verstehen, wurde Salman neugierig. »Bist du ein Wissenschaftler?« fragte er. »Nein, leider nicht. Ich bin Kriminalbeamter geworden. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit habe ich mich eher aus Jux bei der Kriminalpolizei beworben, auf eine Anzeige in der Zeitung. Man suchte junge Männer mit Abitur. Ich wurde genommen. Meinen ersten Job als Kriminalbeamter bekam ich in Rom. Ich erinnere mich noch an den ersten Fall. Ein arabischer Diplomat war in einem Edelpuff erschossen worden. Der Mord hatte einen komplizierten Hintergrund. Sippe, Verrat, italienische Mafia, libyscher Geheimdienst, eine ägyptische Tänzerin und ein syrischer Botschaftsangehöriger. Mein Chef empfahl dem Innenminister, mich ins Ermittlungsteam aufzunehmen. Ich musste abgehörte Telefongespräche analysieren. Es war eine heikle, aber sehr spannende Arbeit. Letztendlich haben wir die Killertruppe, 2 Männer und eine Frau, gefasst. Und ich wurde befördert. Nun, da Italien immer mehr mit den arabischen Ländern zu tun hat, ist der italienischen Polizei klar geworden, dass sie mit Italienisch allein nicht weiterkommt. Also unterrichte ich einmal in der Woche junge Offiziere in arabischer Kultur und ermuntere sie, Arabisch zu lernen. Dafür durfte ich meine Kenntnisse über die arabischen Länder auf Kosten des Staates wieder auffrischen oder, wie man inzwischen so schön sagt, updaten. Genüsslich, betonte er das letzte Wort und lachte. Salman hörte dem Kommissario fasziniert zu. Und bald entdeckten beide, dass sie sich eigentlich schon in Rom hätten begegnen können. Marco Mancini wohnte am Rande der Stadt, in einer 3-Zimmer-Wohnung in der Via Castani und fuhr oft mit der Straßenbahn Nummer 5, die an der Niederlassung der arabischen Import-Export-Firma Oasi vorbeifuhr, die Salman gehörte. Salman war durch den Handel mit Lebensmitteln und Gewürzen wohlhabend geworden. Er fuhr ebenfalls mit der Straßenbahn Nummer 5. Ihm war der Verkehr in Rom zu dicht, zu nervenaufreibend. Salman und Kommissario Mancini stellten außerdem fest, dass sie fast die gleichen Lokale und Bars besucht hatten. Marco Mancini kannte sogar ein paar Freunde von Salman. Einer von ihnen, Giuseppe, hatte mit ihm die Grundschule besucht. Und so sprachen sie von Minute zu Minute vertrauter miteinander. »Er ist wie ich nach 10 Jahren Ehe geschieden worden«, erzählte Mancini. Salman hatte davon erfahren, denn seine Frau Stella war mit Giuseppes Frau Francesca befreundet. »Es heißt ja, jeder Mensch kenne über 7 Bekannte jeden anderen Menschen auf dieser Erde. Das hört sich wundersam an, aber viele Experimente haben es bewiesen. Die Römer sind darin Weltmeister. Sie kennen einander über höchstens 4 Ecken.« Marco Mancini hatte mit seiner Ex-Frau Alessia von Mai 2005 bis Januar 2009 in der Via Filippo Casini gewohnt, nicht weit vom Kennedy-Gymnasium. Alessia unterrichtete dort Mathematik. Bis zu ihrer Trennung lebten sie zusammen in der bescheidenen Wohnung. 2009 schmiss ihn Alessia hinaus. Im Januar 2010 waren sie bereits geschieden. Seit der Trennung wohnte Marco Mancini in der Via Castani, die, wie er ironisch beschrieb, außerhalb der touristischen Stadtpläne von Rom liege. »Und du? Wie ist es um dein Privatleben bestellt?«, fragte Mancini. »Ich bin immer noch verheiratet, aber manchmal wünsche ich mir, wieder verliebt zu sein. Ich hege meiner Frau gegenüber eher geschwisterliche Gefühle«, antwortete der Syrer. Beide schwiegen und beobachteten ein Mädchen, das Gespräche mit ihrer Puppe führte. Die Eltern stritten leise. »Man sagt, die Liebe verzehrt die Zeit«, sagte Mancini. »Aber bei uns hat die Zeit die Liebe verzehrt. Ich habe für Alessia nichts mehr empfunden. Ich wollte nur noch Sex mit ihr, weil sie sehr attraktiv war. Das aber wollte sie nicht mehr. Wir hatten Gott sei Dank keine Kinder, das machte die Trennung etwas leichter. Mir geht es mit meiner Frau ähnlich, aber wir haben einen gemeinsamen Sohn und eine Trennung wird ihn sehr traurig machen«, erwiderte Salman und wunderte sich, wie schnell er mit dem Italiener vertraut geworden war. Salman wohnte mit seiner Frau und dem 15-jährigen Sohn Paolo im schönen alten Viertel Trastevere. Seine Wohnung lag direkt an der breiten Via di Trastevere, nicht weit von Mancinis früherer Wohnung entfernt. »Und du fliegst jetzt bei diesem miesen Wetter nach Damaskus? Gibt es einen familiären Anlass?«, erkundigte sich Mancini vorsichtig, in der Hoffnung, dass es kein trauriger Anlass war. »Kann man so sagen. Ich lebe seit 40 Jahren im Exil und nun hat der Präsident eine Amnestie für alle Exilanten erlassen. Ich will erst mal allein hinfahren und die Lage prüfen. Und wenn alles in Ordnung ist, fahre ich nächsten Sommer noch einmal mit meiner Familie.« »Eine Amnestie? Hast du denn Vertrauen zu diesem Regime?« »Vertrauen nicht, aber ich habe meine Akten überprüfen lassen. Ein Cousin von mir ist bei der Polizei und er hat mir bestätigt, dass nichts gegen mich vorliegt.« Salman genierte sich, offen zu erzählen, dass sein Cousin Elias ein großes Tier beim Geheimdienst war. Er schämte sich dafür, mit einem solchen Mann verwandt zu sein. »Ich hoffe das Beste für dich«, sagte der Kommissario aufrichtig. Er konnte sich kaum vorstellen, wie es ist, 40 Jahre lang im Exil zu leben. Aber er wusste von seinen Eltern und anderen älteren Menschen, dass viele Exilanten verbittert waren. Und er wusste, dass es in allen arabischen Ländern Menschen gab, die wegen ihrer Meinung im Gefängnis saßen, gefoltert und exiliert wurden. »Exil ist scheiße«, fügte er hinzu. Salman war anderer Meinung. Das Exil habe ihn gerettet, sagte er, und einen anderen Menschen aus ihm gemacht. Seine Flucht sei eine Chance gewesen, das Leben anders zu begreifen und mit diesen Kenntnissen neu zu beginnen. »Und du? Was führt dich nach Damaskus?«, fragte er arglos, um das Thema zu wechseln. »Ach, ein trauriger Fall. Ein Kardinal wurde ermordet und nun soll ein italienischer Kommissar aus diplomatischen Gründen die Ermittlungen begleiten. Der Vorschlag kam aus Syrien als Zeichen des Entgegenkommens. Ich wurde dafür ausgewählt, aber ich erwarte mir nicht viel. Immerhin kann ich mein Arabisch auffrischen. Salman hatte von dem Mord weder gehört noch gelesen. Es kam ihm merkwürdig vor, dass die Nachricht unter Verschluss gehalten wurde. Ja, so lange, bis der Fall abgeschlossen ist, erklärte ihm der Kommissario. »Und was glaubst du, wer ist der Täter?« fragte Salman, dessen Vermutungen sich in seinem Kopf längst zu einer Meinung verdichtet hatten. »Keine Ahnung. Kommissare sollen nicht glauben. Das trifft sich bei mir gut, ich bin Atheist«, antwortete der Kommissario lächelnd und zuckte mit den Schultern. »Ich denke«, erwiderte Salman, »dahinter stecken die Islamisten, die Muslimbrüder oder eine der ihnen nahestehenden Terrorgruppen.« »Natürlich, man denkt sofort an die Islamisten«,